Magazin. Herzlich willkommen zum Podunion Magazin Podcast der Folge 014. Heute Abend mit drei speziellen Gästen. Ich beginne gleich mal mit der Dame. Zum einen haben wir, wie das letzte Mal besprochen, von redemit.info die Kimi. Ja, ich bin die Kimi. Ich bin Teammitglied, ich bin Administratorin und Plattforminhaberin von redemit. Herzlichen Dank. Gleich zu dir nachher mehr in den Themen. Dann haben wir ihn extra uns in Schal geworfen mit Krawatte und allem drum und dran. Der Podcaster, den alle kennen, Hörsuppe, den Christian. Ja, hallo, grüßt euch. Einen wunderschönen guten Abend. Dann haben wir den dritten Gast, war schon mehrfach hier, kommt immer wieder zurück, ist auch beim Podcasting zu Hause und natürlich bei seinem eigenen Podcast, dem Reidinger, der Reiden. Der Usel miteinander. Guten Abend. Und als letztes noch der Rico, auch aus der Schweiz. Grüß miteinander. Wunderschön. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal durch die Themen durch. Ja, und zwar die Themen heute sind einmal redemit.net. Also die Kimi und das Projekt redemit.net werden uns irgendwas über das Projekt erzählen. Dann geht's weiter mit Flatter. Flatter verbündet sich mit MangoPay und wird zum ernsthaften Zahlungsmittel. Ja, dürfen wir auch gespannt sein, was da noch geht. Dann jetzt schon Pottwichteln. Also da geht es darum, wie wir das Jahr wahrscheinlich das Podcast-Wichteln ein wenig aufstellen. Dann haben wir Porridgey, vereinfacht die Preise. Bin ja auch mal gespannt, was das wird. Dann, was ganz Interessantes, ist Up.net vor dem Aus. Da können wir auch wieder spekulieren. Dann, das ist ein Thema eher von Christian dann, der Podlove Podcaster Workshop. Denke mal, da wirst du uns da auch einiges erzählen können. Dann haben wir da noch was Schönes, und zwar Skandal, Tierquälerei im Republika-Sendezentrum. Dann haben wir noch die Sondersendung, live und in Farbe. Und dann haben wir Auphonic für Multitech, ja, so eine neue Funktion musst du eingebaut haben. Und dann die Hörsuppe ist grün in den Ohren mit dem Christian. Das sind so die Themen. Und das, ihr merkt schon, anhand, wie ich jetzt da das runter verstottert habe, das ist ganz schön viel Themen, das mal, ne? Feedbacks? Oh, genau. Natürlich. Als allererstes, Reiden, hast du verschluckt die Feedbacks natürlich. Da haben wir einiges bekommen, zum einen über die Webseite. Ja, da kam ganz viel rein. Einerseits war Venti vom Hackerfunk, fand das Ganze mit der EPA-Geschichte und so weiter und so fort sei ein gewisses Problem, weil er hat da ziemlich ausgeholt, die Schwächen der EPA und. Dirk hingegen, also Dirk von Daimhardt, stellt jedoch nach meiner Ansicht die richtige Frage, stellt die richtige Frage im Sinn, brauchen wir so ein Award oder brauchen wir so etwas nicht, und bringt ein Award mehr Öffentlichkeit. Ich fand das Thema, das wurde ja auch auf den sozialen Kanälen faszinierenderweise von allen unseren Themen relativ stark durchdiskutiert. Wie immer, ich bin immer wieder fasziniert, dass dieses EPA-Thema so Emotionen hochwirft. Ich war echt verunsichert, weil ich dachte, ja gut, also ich war überrascht, dass das Thema immer noch so emotional diskutiert wurde. Also von Rotz bis Scheiße habe ich so ziemlich alles gehört auf den sozialen Medien zu diesem Thema. Auch was Gutes? Nee, dachte dann irgendwo so für mich, ja, vielleicht bin ich wirklich irgendwie falsch gewickelt. Und dachte, ja, okay, also wenn niemand will, dann okay und so weiter, was soll's. Und dann ist ja am Samstag vor einer Woche das Netz fast zusammengebrochen wegen dem European Song Contest. Auf Twitter ging gar nichts mehr. Also wenn man ESC, also Hashtag ESC ausgeschaltet hat, dann war Twitter tot, weil alle sich nur darüber unterhalten haben. Und ich dachte, ja, okay, gut. Mal sehen, was auf App.net los ist. Das sind ja eher so die Freaks und so. Da genau das Gleiche. Es ging so weit, dass sogar in der Pott-WG sich eine Truppe zusammengefunden hat und dort auch über ESC, also das gemeinsam ESC geschaut hat und das kommentiert, Public Viewing, oder? Und dann dachte ich, hey, Moment mal, also jetzt muss mir doch noch einmal jemand sagen, dass so ein Wort ein Quatsch ist, oder? Ja, weil es will mir ja niemand sagen, also nichts gegen, wie heißt die Frau Wurst, die da gewonnen hat, also sie hat, ja, spezielle Person, sicher sehr schön gesungen und, aber, Entschuldigung, Qualität, naja, also, und trotzdem so ein Riesenaufwand, also dort haben 18 Millionen Leute haben da zugeschaut. Und jeder Wald- und Wiesenkegelclub macht einmal pro Jahr irgendwie eine Ausscheidung und kürt den besten Kegler ihres Vereins und so weiter. Und wir bringen das nicht mit. Und es geht nicht darum, wer ist jetzt der beste Podcaster oder sonst irgendwas, sondern einfach ein großes Trara rummachen. Und durch das war ich wieder ein bisschen verunsichert heute, aber dann eben aus Berliner Richtung, dass man sich da auch konkrete Gedanken macht, jetzt eben wieder ein Award auf die Beine zu stellen und sogar mit der Idee, dass an der nächsten Republika so quasi an einem Abend eine Gala-Veranstaltung zu machen, um das zu präsentieren, hat natürlich den Vorteil, dass in der Republika sowieso Presse da ist. Genau um das geht's. Ja, es geht um größere Geschichten. Also ich werde nicht mehr über Awards reden. Ihr dürft alle beruhigt sein, von mir hört ihr das nicht mehr, ich werde es aber äußerst unterstützen. Dann haben wir noch ein anderes Thema, nämlich Dirk hat dann weiterhin über das Thema Monetarisierung gesprochen und fand das ein sehr schwieriges Thema und fand sowieso, Podcasting ist Hobby und darum muss man da gar nichts verdienen. Dirk schafft es einfach bei mir immer alle Knöpfe. Das dachte ich auch, als ich das gelesen habe. Der Rico glüht. Nee, ich gebe ihm ja aus Sicht der Podcast recht. Nur aus Sicht des Contents gebe ich ihm absolut nicht recht. Nur weil wir das hobbymäßig machen, heißt das nicht, dass dieser Content weniger wert ist. Ich finde einfach, also ich für mich habe mir das so überlegt, ich weiß nicht, wie es euch geht, interessiert mich nachher auch, aber ich habe mir für mich einfach überlegt, wenn es keine Podcasts mehr geben würde, würde ich das vermissen. Und bin da einerseits auf ein ganz klares Ja gekommen. Als Hörer meine ich jetzt. Und habe mir überlegt, ja okay, welche Podcasts würde ich am meisten vermissen? Und da bin ich so rund auf 10 Podcasts gekommen und die finde ich, die machen für mich einen Wert aus. Und das, für diesen Wert bin ich auch bereit zu bezahlen, ob sie es jetzt brauchen oder nicht. Aber ich würde das gerne unterstützen. Und das muss ja nicht immer Geld sein, sondern das kann eben auch Promotion sein, das kann auch sonst irgendeine Zuwendung sein, das können natürlich auch Kommentare sein, weil auch Kommentare sind eine Wertschätzung. Und darum finde ich das nicht wirklich ein Problem. Und bei Dirk, ich dachte, die Reise nach Graz, die ihr organisiert habt, die habt ihr euch doch auch über Crowdfunding finanzieren lassen, oder verstehe ich das falsch? Anyway. Was haltet ihr von diesem Thema? Monetarisierung von Podcasts? Ja, gut, ich sage mal auf der anderen Seite, zum Beispiel fehlen mir so eine Amazon-Wunschliste oder was, und wenn einer Mann, will da Freude machen, ja, oder irgendwas finanziell, muss ja nicht, in Anführungszeichen, ne, zu beisteuern, dann macht er das aus freiem Willen und macht das gerne und da freut sich der Podcaster drüber, also, ne? Genau. Es ist so, wie im Swingerclub, alles kann, nichts muss, also, ne? Ja, sehe ich in dem Sinn ähnlich. Also ich will das nicht zwanghaft einführen, aber dennoch ist schön, wenn man etwas bekommt, wenn man irgendwie Serverkosten bezahlen kann, wenn man sonstige Kosten, die rundherum entstehen. Bei uns sind es ja so, dass noch viele Gadgets ankommen, dass teilweise einzelne Dinge auch wieder retour gehen, dass da Porto-Kosten und so weiter. Einfach, dass da ein bisschen was ist, was das Ganze hilft zu decken. Alleine, damit man es dem Finanzminister zu Hause, der CFO bei mir, das besser verkaufen kann. Ja, eben. Und wenn nur die Hosting-Kosten oder sonst irgendwas gedeckt ist. Genau, Hosting-Domain, das ist schon schön. Und das erreichen wir auch. Wir konnten vor kurzem das Design ändern, dadurch ein Theme kaufen. Ist alles, was wir auch wieder an den Hörern zurückgeben. Ist ja nicht so, dass wir da Millionäre werden möchten damit. Genau, und mal ganz abgesehen davon, es geht nicht unbedingt um die Höhe des Betrags, es geht doch auch um die Motivation. Also jeder Cent, der da irgendwie über Flatter und so weiter reinkommt, motiviert mich. Genau, ob das jetzt ein Cent oder ein Kommentar ist, es ist beides, es gibt Freude, man merkt, man wird gehört, man merkt, die Leute machen sich Gedanken über das, was man erzählt. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Eben wie du sagst, auch wenn es im Bereich Geld geht, also auch wenn es nur ein Rappen ist, das ist schon was. Das ist, hat jemand an dich gedacht, das ist schön. Ja gut, weiter ging es, auf Twitter kam auch einiges rein. Einerseits Tom Kolbe, hat die Nachricht geschickt, dass er Podkicker heißt das Ding, auf Android braucht, also das ist ein Podcatcher, und er findet, das Verzeichnis ist zwar zu klein auf diesem Gerät, aber die Automation und Customizing sind ziemlich cool. Rein diese Bemerkung finde ich äußerst spannend. Also zuerst einmal vielen Dank, Tom Kolbe. Und da kann man scheinbar etwas automatisieren und customizen. Und das ist genauso das, was ich gerne hätte. Muss ich unbedingt ausprobieren. Vielen Dank. Möchtest denn du da genau customizen dann? Egal, ich customize alles. Ja gut, ich meine, Customizing fängt schon an, wenn ich eine Umstellung mache von downloade mir den Podcast nur, wenn ich im WLAN bin, im Endeffekt bin ich da ein Häkchen reinsetze, das ist ja schon Customizing. Also ja gut, das kann ich mit jeder App machen. Da hoffe ich mir natürlich schon ein bisschen mehr. Also eben als zum Beispiel, was ich eine Katastrophe finde, ist, dass du viel zu wenig individuelle Listen zusammenstellen kannst. Wäre jetzt für mich etwas, das ich dringend brauchen würde. Also ein Podcatcher. Und da gibt es noch unheimlich viel, was so die klassischen Podcatcher nicht anbieten oder sehr schlecht. Vielleicht kann er uns ja in einem Kommentar auch erläutern, was genau er da customized und macht. Ja, also mehr Input zu, weil wir wirklich nicht unbedingt die Android Podcatcher-Freaks sind herzlich willkommen. Also wenn ihr da noch Details habt, wäre sehr gut, werden wir bei uns auf der Webseite auch veröffentlichen, damit das auch andere auch weiterhin mitbekommen. Genau. Dann gab es noch mehr auf Twitter? Ja, dann kam Sven von, also OpenDev, kennen wir, der hat sich sehr gefreut über die Erwähnung wegen der Nullnummer, wegen Apfellife. Und ich weiß auch inzwischen, dass er fleißig dabei ist, die Webseite auf Podunion zu konstruieren. Vielen Dank. Dann kam was rein von Oxilla, auch via Twitter. Danke an die Podunion nur für Werbung für die Podcon 2014 in München. Wir haben zu danken. Leider hat er dann noch geschrieben, in der Schweiz zu kommen, sind die Reisekosten ein bisschen zu hoch, aber es wird sicher irgendwann mal soweit sein. Also ich dachte immer, der große Alexander gehört zu den Großverdienern unter den Podcastern, also kann doch nicht so schwierig sein. Klar, sicher. Ja. Aber wir werden später ja nochmal zu Alexander kommen, aber das einfach nur mal so zu seinem Tweet. Dann gab es eben auch noch Audio-Feedbacks. Faszinierenderweise zuerst einer, der uns geschickt wurde, nämlich von Stevie von Metal Franconia. Hallo, wunderschönen guten Tag, hier ist der Stevie. Und ich möchte jetzt hier mal kurz ein Anwendungsbeispiel eines Sprachmemos bringen, beziehungsweise eines Audiokommentars. Ich höre gerade eure aktuelle Folge und da sprach ihr über, wie kann man denn Audiokommentare einreichen, und ich möchte es hier mal kurz darlegen, indem ich ganz einfach die Sprachmemos aufgerufen habe bei mir auf dem iOS, also auf dem Telefon, mit dem ich auch Podcasts höre. Ich denke, jeder sollte irgendwie auf seinem Smartphone irgendwie so ein mobiles Aufnahmeding sie haben, und es sollte eigentlich möglich sein. Und dann wird die Aufnahme gestoppt und per Mail einfach weitergeschickt. Kann man dann direkt weiterschicken und das war's und fertig. Da muss man nicht unbedingt irgendwelche Apps herunterladen oder sich irgendwas über Auphonic oder so. Ich mache immer gerne Audiokommentare über Auphonic, aber das ist alles zu umständlich. Ruft eure Sprachmemos auf, verschickt das Ding dann per E-Mail, und ich denke, wenn das 1 Minute, 2 Minuten sind oder 30 Sekunden, keine Ahnung, dann sollte es auch nicht über die 3 MB kommen, denke ich mal, hoffe ich mal. Ja, das ist so mein Anwendungsbeispiel, das ich jetzt hier gerade mal ausprobieren wollte. Und ich denke, das funktioniert auch. So, und jetzt werde ich weiterhören mit der aktuellen Magazinfolge. Danke und tschüss. Weiter so. Ne? Vielen Dank, Stevie. Jetzt hast du den Beweis gebracht, es funktioniert. Also jetzt haben alle anderen, unsere Hörer, keine Ausrede mehr. Es funktioniert. Also tut's einfach. Also ganz einfach, simpel. Dann gab es nochmal einen Audiokommentar, den spiele ich jetzt nicht vor, weil das ist der ganze Podcast. Aber wir wurden darin so intensiv gelobt, dass ich rot geworden bin. Nämlich, da gibt es so 2 Opas, die über den Krieg reden. Ihr wisst alle, von was ich rede. Schall und Rauch. Also, sie haben dort ausführlich über unsere Kommentare gesprochen, und darum mal als erstes. Vielen herzlichen Dank an den imposanten Alexander und an den großen Christian. Ich erinnere mich an gar nichts. Du warst doch dabei. Kennst du, hörst du deine eigene Folge nicht oder was? Doch, mehrmals, weil ich den Kram ja auch noch schneide, aber ich, ja, komm, so schlimm war das jetzt nicht. Ich sage ja nicht, also, dass es schlimm ist, aber es ist übertrieben. Ja, wir haben es aber nicht übertrieben. Ja, also, das war noch. Ich höre ja eure Folge alle. Ich kann mich nicht erinnern, dass ihr irgendjemand anders so gelobt hat, sogar zweimal. Also das finde ich jetzt faszinierend. Also ich finde es super, ihr dürft das gerne wiederholen und. Also wir wehren uns nicht. Ja, in Folge 30 dann wieder. Folge 30. Also das war Two Guys in a Mikro. Weißt du auswendig, welche Nummer das war? Dann weiß ich, wie lange das ich warten muss. Das kommt drauf an, wen du fragst. Wenn du den Alexander fragst, ist das Folge 13 gewesen, glaube ich. Aus meiner Zählweise ist das Folge 12, weil ich die 0 mit der 0 zähle. Also die erste Folge war die. Dann fragen wir aber trotzdem Alexander, weil dann müssen wir nicht so lange warten. Welche Folge war es? Ja, jetzt also bei mir war es die 13, beim Alexander war es die 14. Ich entschuldige mich. Das ist noch besser. Scherz, ne? Ja. Gut, also Folge 30, ich mache direkt mal Notizen hier. Wunderbar. Dann geht das. Dann gab es noch ein Feedback via iMessage. Martin, das ist bei dir irgendwie angekommen. Genau, der Fabian Klaasen, der Fabler über Twitter, hat mir mitgeteilt, dass er im Bus sich ziemlich krumm lachen musste, als du bei der letzten Folge was gesagt hast, von wegen, das sei eine Sauerei. Dann haben ihn die Leute ziemlich krumm angeschaut im Bus. Also ein Tipp an ihn. Schau einfach genau gleich zurück, das hilft. Und jetzt weißt du, wie ich mich tagtäglich im Bus und so weiter fühle. Aber was habe ich denn gesagt? Das ist eine Sauerei, sage ich doch öfters. Aber da hast du, ich habe es nochmal nachgeholt, ein bisschen ausgeholt, ja. Um was ging's? Stichwort? Weißt du das noch? Ja. Ja, frag mich später noch. Dann kann es ja nicht ganz so eine große Sauerei gewesen sein. Auf jeden Fall herzlichen Dank für das Feedback und falls du dich unwohl gefühlt hast im Bus, war das. Tut mir leid. Ja, ich kann es nicht ändern. Okay, das waren alle Feedbacks. Wunderbar, dann schließen wir die Feedbacks ab und gehen jetzt über zum ersten Hauptthema. Das ist Rico Kimi. Okay, wir haben ja letztes Mal schon angetönt, dass wir da bei Rede mit ein Studio der Pod-WG aufgemacht haben. Das ist natürlich auch der Hauptgrund, wieso das Kimi und Sven da ist, weil wir möchten das ein bisschen genauer ansehen. Kimi, wie ist eigentlich die ganze Rede mit-Projekt eigentlich entstanden? Also, das war so, ja, eine nächtliche Überlegung, etwas zu machen, ein soziales Projekt zu machen, aber unter welcher Intention, welches Ansinnen haben wir und vor allen Dingen, welcher Name soll dahinter stehen. Und das war aber relativ schnell gefunden, nämlich Rede mit. Das heißt, in einer Nacht- und Nebelaktion der Gedanken ist Rede mit entstanden. So war das. Okay, wie lange gibt es dann schon Rede mit? Rede mit ist jetzt im Mai ein Jahr alt. Das heißt, wir sind seit einem Jahr am Start. Das heißt also, wir haben ein Jahr nichts von euch mitbekommen. Wir schämen uns in Grund und Boden. Wer ist eigentlich alles bei Rede mit beteiligt? Wie groß ist dieses Team? Wie gesagt, das Team besteht aus acht Leuten, so platt gesagt, und die gestalten und die machen und die tun. Jetzt müssen wir vielleicht für die Rede mit überhaupt nicht kennen, vielleicht kurz erklären. Also Rede mit ist eigentlich ein Mumble-Server. Also korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Und dann gibt es eben verschiedene Studios, wir nennen das in der Pod-WG Räume, wo man eben Aufnahmen machen kann, und noch vieles mehr. Ist das richtig? Im Großen und Ganzen ist das richtig und das ist soweit korrekt. Also Rede mit ist ein ganz eigenes Netzwerk, wo in diesem Netzwerk andere Netzwerke ihren Platz finden. Also wir stellen anderen Netzwerken, Gruppen, Vereinen oder ihr jetzt bei euch, die Pod-Union oder die Pod-WG, wir bieten diesen Gruppen eine Möglichkeit, sich hier zu verwirklichen. Und das in einzelnen Studios. Bei euch heißt das Räumen und hier heißt das halt Studios. Und diese Studios sind ganz, ganz speziell konfiguriert worden von unseren Teammitgliedern und haben da so ganz spezielle Eigenheiten. Okay, kannst du etwas über die Funktionalitäten sagen? Also was ist möglich in einem Redemit-Studio? Hier drunter unter dem Mitgliederbereich seht ihr den Streamer-Bereich. Das heißt, hier setzen wir die Streamer und da kann dann live rausgestreamt werden. Entweder über die Homepage, redemit.net, oder bei euch über eure ganz eigene Homepage, über ganz, euer ganz eigenes Netzwerk. Das wäre im Großen und Ganzen kurz erklärt. Ja, wir werden diesen Channel, den du da angesprochen hast, auch bei der Podunion einbauen und selbstverständlich bei der PodWG. Vielleicht jetzt gerade mal an Sven die Frage, wieso haben wir eigentlich hier ein Studio eingerichtet? Ja, eigentlich ganz einfach, weil es eine ganz tolle Sache ist gegenüber der PodWG Mumble-Server, weil aus dem Grund heraus, vielleicht mal kurz noch zur Historie, als erstes gab es ja bei der PodWG einfach nur den TeamSpeak-Server. Und dann kam eben die Anforderung eben, ja, es wäre aber auch toll, wenn Mumble da wäre, weil das ist ja dieser bekannte Glaubenskrieg, sage ich mal, was da jetzt besser ist, etc. Also habe ich halt auch noch einen Mumble-Server eingekauft und habe aber vom Mumble nicht so wirklich viel Know-how, sage ich mal. Und man hat zwar Räume eingerichtet und so, dass das funktioniert, aber im Vergleich jetzt hierzu ist das ja gar nichts, sage ich mal. Also hier ist alles schon abgestimmt und dann macht es natürlich Sinn, wenn es Leute gibt, die muss ich auskennen, dass man die natürlich dann drüber transferiert, ist ja ganz klar. Jetzt, wo du gesagt hast, das ist ein Glaubenskrieg, ich denke mir, Pedro und Werner, die hier zuhören, sind auch meiner Meinung, dass das nicht so ist. Das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern mit Qualität. Aber lassen wir das. Das ist eine endlose Diskussion. Wir schweigen ja, aber gesagt. Also ihr habt uns ja mehr oder weniger gefunden oder wir euch und ihr dürft jetzt hier erleben in eurem eigenen Studio, wie das Ganze funktioniert. Und ich darf mit Stolz einfach mal berichten, diese Konfiguration des Mumbles, das ist weltweit einzigartig. Das hat niemand auf der Welt. Und wenn es da Anfragen gibt, dann mache ich kurz nochmal Werbung, redemit.net oder timi@redemit.info. Schreibt mich einfach an, wenn ihr Interesse habt, wie das Ganze hier funktioniert, absolut geschützt. Wir arbeiten auf einem hohen Sicherheitsstandard. Probiert es einfach aus. Und wie gesagt, diese Konfiguration, die hier erstellt wurde, die ist einmalig. Wunderbar. Jetzt noch eine Frage an Martin. Du bist ja schon fleißig dabei, alles einzurichten und so weiter und so fort. Was ist eigentlich dein Interesse an Redemit? Also ich meine, dein Interesse als Podcaster. Das möchte ich doch hier nicht verraten. Nee. Ja, ist immer die Frage, wie viel das du verrätst. Genau. Die Möglichkeiten, die Redemit bietet, eben, wir haben immer wieder mal seit fast ein Jahr jetzt herumprobiert, herumexperimentiert mit diesem Live-Podcasten, also mit den Möglichkeiten zu haben, mal für gewisse Dinge das Ganze auszuprobieren. Und da haben wir jetzt ja auch in der aktuellen Folge vom Geek Talk die Beta-Tester Aufruf gemacht, weil wir werden es mal versuchen, ein bisschen in Richtung Live-Podcast zu gehen. Das Idee dahinter ist nicht, generell immer live zu gehen, vielleicht einfach mal so für gewisse Events wie Keynotes, wie Google I.O., Microsoft Keynotes oder Apple Keynotes, dass wir da was machen können. Und wer weiß, wenn es uns gefällt und es so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, und ganz wichtig natürlich, wenn es auch bei den Hörern ankommt und die das möchten, dann kann ein bisschen mehr draus werden. Das ist natürlich auch die Frage, die wir natürlich uns auch im Magazin gestellt haben. Sollen wir live gehen oder nicht? Wir sind uns da im Team noch nicht wirklich einig, ob wir das tun sollen oder nicht. Darum natürlich genau die Frage an unsere lieben Hörer. Was denkt ihr? Wäre das spaßig? Wäre das lustig? Hättet ihr Interessen? Meldet euch und sagt da mal was. Wie sieht das eigentlich aus? Andere Möglichkeit ist, und das werden wir auch in Kürze verlinken, sowohl auf der PodWG-Seite wie auch bei der PodUnion-Seite, ist ein spezieller Client, der könnt ihr sogar auf USB-Stick werfen. Einfach anklicken, dann geht das Ding auf und da ist schon alles eingestellt, könnt ihr draufklicken und dann seid ihr direkt mit dem Server verbunden, was sehr, sehr einfach wird. Und was wahrscheinlich für sehr viele Podcaster sehr interessant sein dürfte, einfach nochmal zur Betonung, wir haben hier eben auch diesen Live-Server, also wo eben auch gestreamt wird, wo ihr eure Hörer einladen könnt und sagen, eben ihr live. Und speziell dabei ist auch noch, ihr habt die Möglichkeit, ein Hörer oder was auch ich, Gäste oder was, sonst was via Telefon mit reinzunehmen oder via Skype. Also es bietet doch einiges an Möglichkeiten für den Podcast. Ich bin überzeugt, dass jetzt ganz viele sagen, oh ja, das klingt spannend, ausprobieren und so weiter. Und genau für das haben wir diese PodWG-Studio eingerichtet, da könnt ihr das ausprobieren. Das Einzige, was ihr zuerst müsst, dass ihr die Funktionalität voll nutzen könnt, ihr müsst euch bei RedeMit, also auf dem Mumble-Server melden, damit ihr eben registriert sind und also ja dieses Häkchen halt habt, damit ihr eben auch die dementsprechenden Rechte habt. Also nicht unbedingt 2 Minuten, bevor ihr anfangen wollt, sondern ein bisschen vorher, das erste Mal, das ist einmal und dann ist die Registration gemacht. Genau, das ist ja generell, Entschuldigung, Rico, ja. Zwischen 18 und 19 Uhr, Kimi, ist immer jemand hier? Oder habe ich? Gut. Ja, das ist richtig. Und zwischen 18 und 19 Uhr, das steht auch auf der Homepage oder direkt hier, wer dann halt so durch Zufall reinschneit, da wird es auch nochmal beschrieben, zwischen 18 und 19 Uhr, dann sind wir am Start. Ich empfehle den Podcastern, vor allem die Interesse haben, live zu gehen, kurz mit uns Kontakt aufzunehmen, weil damit wir das ein bisschen koordinieren können, weil wir werden wahrscheinlich auch irgendwie einen Kalender mal zur Verfügung stellen, so dass sich die Leute nicht in die Quere kommen. Wenn ihr nur Aufnahmen machen wollt, ist das überhaupt kein Problem. Aber eben live geht über einen Kanal, geht natürlich nicht 2 Podcasts gleichzeitig, weil dann müssten wir zuerst mehrere Studios einrichten. Also meldet euch, wenn ihr an der Idee Interesse habt, meldet uns bei uns und dann organisieren wir das. Wichtig, was ich vielleicht auch noch darauf hinweisen möchte, ist, RedeMit hat auch einen Podcast, den findet ihr auf YouTube. Es ist ein Audio-Podcast, den findet ihr auch auf der Webpage oder bei uns in den Shownotes, den Link dazu. Und da könnt ihr mal so reinhören, was es da so alles gibt in den verschiedenen anderen Kanälen, damit ihr so eine gewisse Vorstellung habt. Gut, also Leute, also liebe Hörer, meldet euch bei uns, wenn ihr das ausprobieren wollt und kommt bei uns vorbei. Und dann kommen wir mit euch zusammen zu RedeMit und dann richten wir das alles für euch ein, was ihr dann individuell braucht oder erklären euch auch, wie und wo und was. Somit können wir gleich wieder mal Werbung für den Dienstagabend machen in der PodWG. Genau. Da kann man natürlich auch Fragen stellen bezüglich RedeMit. Jetzt muss natürlich dort noch eins betonen. Auf Teams? So für Sven, sonst ist er... Also Dienstag, Teamspeak, sonst Mumble. Genau. Oder am Samstag 14 Uhr. Gut. Ja, von hier aus gehe ich natürlich sowieso aus, dass du relativ schnell hier, also das Reiten in Zukunft hier aufnimmst. Und ich weiß, einige Teammitglieder von dir sind da meine Meinung. Also wir haben ihn überstimmt. Ja. Reden wir am Samstag. Aber vielleicht so ein kleines Feedback noch an RedeMit. Man bräuchte hier noch eine Sarkasmuslampe oder so, damit man immer weiß, was man gerade sagt. Wie gerade in diesem Fall. Die wird dauernd leuchten. Die Podcast-Krankheit, ja. Gut. Aber Kimi, gibt es zu RedeMit noch etwas, das wir vergessen haben, was du betonen möchtest? Zu RedeMit gibt es eigentlich immer was zu sagen. Und vielleicht dann nochmal in einer zweiten Sendung, in einem zweiten Podcast. Also RedeMit ist unerschöpflich in der Funktionalität, in dem Sein. Ich denke, das würde vielleicht auch die Sendung sprengen, eure Sendung sprengen. Lassen wir ein wenig offen, machen wir ein wenig neugierig, wenn ich vorschlagen dürfte. Hier gibt es noch ganz viel zu entdecken. Genau. Und die Idee ist eben, dass wir jetzt so über den Sommer alle Podcaster, die da Interesse haben, das mal ausprobieren können und ihre Erfahrungen sammeln können damit und so weiter und so fort. Und wir werden im Herbst oder September irgendwann mal im Format Das Podcasting eine Sondersendung machen, speziell mit RedeMit, und werden dort das Team auch dabei haben von RedeMit, und dann könnt ihr uns überhäufen mit all den 1000 Fragen, die wir bis dann noch nicht gelöst haben. Wahrscheinlich sind es sowieso höchstens 2. Alles andere haben wir schon gelöst. Dann bedanke ich mich schon mal bei Kimi fürs Erklären von redemit.net. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Wir haben Flutter verbündet sich mit MangoPay. MangoPay, Rico, was ist das Schönes? Kann man das essen? Ich habe es noch nie probiert, ich weiß nicht. Nee, Mango, Pay ist ein Online-Zahlungsdienst, also mit Kreditkarten, alles drum und dran, wie viel größere Dings. Also wenn ihr einen Shop habt oder sonst irgendwas, könnt ihr mit MangoPay eure Artikel verkaufen etc. Gibt es schon länger, ist, ich bin jetzt nicht sicher, aus welchem Land also kommt, ich denke Amerika, bin aber da nicht sicher, ist ziemlich groß und sehr zahlungskräftig. Luxemburg. Luxemburg sogar, ja, noch besser. Jetzt hat Flatter eben bekannt gegeben, dass sie einen Zusammenschluss machen mit Mango Pay, also eine Partnerschaft, also ja, Firma bleiben getrennt, aber eine Partnerschaft. Und das ist auch sehr interessant, weil wir haben uns ja in der Vergangenheit schon mehrfach gefragt, wieso geht bei Flatter keine größeren Beträge, wieso ist, sie hatten ja mal diese Funktion drin, wo man so auch Spenden, größere Spenden überweisen kann etc., die haben sie wieder rausgenommen. Leider. Und das ist natürlich, das ist natürlich jetzt die Erklärung dazu, und das hat Flatter auch so kommuniziert, dass natürlich jetzt das via Mango Pay sehr gut funktioniert, also dass so eben auch Gelder von einem Flatter-Konto zum anderen Konto überwiesen werden können in größeren Mengen. Viele Leute haben sich ja genervt, dass wenn man ein bisschen was angesammelt hat bei Flatter, dass das nur via PayPal ja runtergeladen worden konnte. Und wir wissen ja, PayPal ist böse. Ich habe noch nicht kapiert, wieso, aber es ist böse. Jetzt geht es eben über Mango Pay, und zwar auch direkt auf euer Konto. Also direkt auf das, Mango Pay-Konto? Vom Mango, also du bist als Flatter, wenn du einen Flatter-Account hast, hast du automatisch einen Mango Pay-Account, und von dort aus kannst du dein Geld auf dein Konto überweisen oder von deinem Konto, was natürlich noch die viel sympathische Variante ist, von deinem Konto auf Flatter und dann fleißig weiter Flatter. Da gibt es einen Blogbeitrag, und den Link findest du selbstverständlich in unseren Show Notes. Wie findet ihr die grundsätzliche Idee? Also findet ihr das gut oder findet ihr das nicht so gut? Oder was ist eure Meinung? Christian, sag mal. Ja, jetzt muss ich endlich wirklich mal was sagen. Also ich finde es zunächst erstmal geil. Das ist schon großartig, denn wo PayPal rausgelassen werden kann, da kann das nicht schlecht sein. Das Problem ist ja, dass PayPal nicht nur eine reine Bank ist. Eigentlich ist es ja eine Bank, ne? Hat eine Bankenlizenz und benimmt sich wie eine Bank, macht also auch Bankengeschäfte in dem Sinne, also benimmt sich wie euer Girokonto. Aber es ist ja auch noch der Treuhandservice von eBay, und beziehungsweise generell benimmt es sich so treuhänderisch. Das heißt, das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, bei einigen Kickstarter-Gedöns, bei einigen Kickstarter-Dingen, also ob das jetzt Kickstarter selber war oder wie die alle heißen, ist ja durchaus vorgekommen, dass wenn größere Dinge crowdfunded wurden, dass plötzlich und unerwartet PayPal die Kohle eingefroren hat. Weil wenn man etwas über PayPal an irgendjemandem zahlt, PayPal sicherstellen möchte, ich formuliere das jetzt bewusst positiv, sicherstellen möchte, dass das Geld, das ich demjenigen gegeben habe, auch eine Gegenleistung hervorruft. Ne? Treuhand. Das heißt also bei eBay, ich kaufe etwas, PayPal will sicherstellen, dass das Zeug auch bei mir ankommt, und wenn nicht, habe ich durchaus Möglichkeiten, gegen das Schienbein zu treten und die Kohle einzufrieren. Und bei diesen Kickstarter-Dingern, wo dann wirklich mal Beträge über 100.000 Euro im Raum waren, wo bestimmte Projekte oder sonst was zusammen finanziert und gefördert wurden, die auf das Geld angewiesen waren, hieß es dann plötzlich, ja, PayPal möchte erstmal einen Finanzplan sehen. PayPal möchte erstmal ein Produkt sehen. Ihr müsst jetzt erstmal in Vorleistung treten, und dann können wir euch das Geld auszahlen. Was natürlich bei Crowdfunding, da braucht man keine 3 Gehirnzellen für, unter Umständen Schwachsinn ist, weil wenn ich die Kohle hätte, um mir den Scheiß zusammenzubauen, brauche ich kein Crowdfunding. Und naja, das ist nur eine Geschichte. Es gibt halt, man muss nur ein bisschen suchen im Netz. Google hilft nach Dingen, wo PayPal sich über Gebühr daneben benommen hat. Also vom kleinen Händler bis hin zum großen Crowdfunding-Projekt ist da wirklich alles dabei. Und ja, PayPal ist irgendwie, ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen böse, ich benutze es ja auch. Um Himmels Willen. Aber es ist immer so ein bisschen ein fishy Gefühl im Hinterkopf, wenn ich PayPal benutze, und ich traue denen nicht so recht. Also ich muss gestehen, ich räume mein Konto da relativ schnell leer, wenn da was drauf gekommen ist. Und umgekehrt tue auch immer nur etwas drauf, wenn ich ausgerechnet nur über PayPal gehen kann und dann auch immer nur den Betrag. Ich habe da ein komisches Gefühl. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was es mit Mango Pay auf sich hat, aber das ist im Zweifelsfall ein ganz einfacher Dienstleister, der nicht sehr viel mehr macht, als dir Schnittstellen anbieten, so an die anderen Bankensysteme, sprich an ich kenne mich da jetzt nicht aus, ich bin kein Banker, aber halt an EC, also ne, an unser europäisches System, beziehungsweise an die Kreditkartensysteme, also das, was PayPal übrigens auch macht. Ne? Man kann ja PayPal auch als Kreditkartendienstleister beziehungsweise als Schnittstelle dazu benutzen. Also ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut. Ich fände es allerdings auch gut, und das kontradiktiert mich jetzt, oder da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen. Ich fände es allerdings auch gut, wenn PayPal weiterhin möglich wäre, weil es gibt halt relativ viele Leute, die sich darauf verlassen und das gerne benutzen. Ich hoffe, dass da Mango Pay irgendwie eine Schnittstelle hin hat, weil, naja. So, jetzt, was aber in all dem, was ihr gesagt habt, ein bisschen untergegangen ist, glaube ich, oder gar nicht erwähnt wurde, es gibt zusammen mit der MangoPay-Nummer eine Geschichte, die bei Flatter fast noch wichtiger ist, finde ich jedenfalls. Für mich irgendwie so vom Sinn her, der Flatter ausmacht, es gibt eine Single Wallet. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, wenn ihr mit Flatter zu tun habt, sowohl als Creator als auch als Donator. Es gibt zwei Geldbörsen, nämlich die, aus der ich andere bezahle, und die, wo die Kohle reinfließt, wenn mich andere bezahlen. Zwei Wallets. So, die werden jetzt zusammengelegt. Und das ermöglicht dann auch, glaube ich, wieder die Geschichte mit den Transferen zwischen den Flatter-Accounts. Und das werden sie auch wieder einführen. Finde ich gut. Kann ich auch mit dem Hoaxmaster mal eine Kiste Bier spendieren, endlich. Okay. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, das Ganze. Und wir werden das natürlich weiterverfolgen, was jetzt da mit Flatter weitergeht. Und es gibt vor allem jetzt für mich, ist das so ein Zeichen, es gibt Hoffnung, dass es Flatter weitergibt und dass wir weiterhin Flatter promoten können und dass wir vielleicht doch noch eines Tages genügend Geld einnehmen über Flatter, dass wir uns auch eine Flasche Bier kaufen können. Naja, ich klicke euch dann eine Flasche Bier zusammen. Also das, daran soll es jetzt nicht scheitern. Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass diese Änderungen dazu führen, dass es mehr Menschen in dieses System einsteigen. Also das waren bis jetzt nicht wirklich Showstopper, die wir hatten. Gut, PayPal war vielleicht ein Showstopper so für ein paar Leute, die wirklich sagen, geht nicht. Ich misstraue PayPal. PayPal hat mich schon über den Tisch gezogen oder sonst was. Kann natürlich sein, dass da ein paar Leute dazu stoßen. Aber ich glaube, das wird nicht relevant sein. Also die Menge der Menschen wird es nicht ändern. Das wird nur für die, die da sind, sehr cool. Yes. Immerhin. Ja, aber also ich weiß nicht, ob du das unterschätzt oder sonst irgendwas. Ich denke mir, also Mango Pay ist ja auch so klein, auch wieder nicht. Und die Leute von Mango Pay könnten, also ich habe zwei Shops, wo ich das Ding einsetze. Zwei Shops? Ja. Du hast zwei Shops? Ich habe nicht gesagt, wie viel das ich umsetze auf diesen zwei Shops. Das wäre jetzt die nächste. Wie viel setzen du um auf das zwei Shops, wenn ich hier schon mal da bin? So lange irgendwie Steuern und so weiter zu holen. Lass mir das so. Thema. Gott sei Dank schneide ich. Ich wollte mich kurz. Aber lange sind sie noch nicht da auf diesem Social Media Zeugs, weil die haben 485 Follower und bei Facebook sind es 136 Freunde. Ja, also Mango Pie ist auch eher so im Background ziemlich aktiv, also so, dass sie irgendwo so an die Front gehen und so weiter. Ich kenne es einfach als Zahlungsdienst, und wenn du dich erkundigst, du hast einen Job und willst irgendwie Zahlungsdienst, stolperst du relativ bald über die. Nee, ganz ehrlich, nein. Also wenn ich immer versuche, ich versuche ja auch immer möglichst über PayPal oder sonst irgendwie zu zahlen. Ich bin so jemand, wenn ich irgendwo im Internet einkaufe, bevor ich meine Kreditkarte oder halt meine Bankverbindung angebe. Aber das Logo ist mir noch nicht. Das musst du dir auch nicht auffallen, weil das siehst du ja im meisten Fall gar nicht. Das siehst du unter Umständen nur auf deiner Rechnung, steht das irgendwo drauf und weißt gar nicht, was da drauf steht. Weil du siehst einfach, du kannst via Kreditkarte zahlen und als Shopbetreiber musst du ja irgendwie das abwickeln. Und da kommt eben Mango Pay. Also der Nutzer merkt das nicht wirklich, sondern eher der Betreiber. Ja, und gerade ich weiß nicht, wie die Situation in Deutschland ist. In der Schweiz kenne ich nur 4 Betreiber und die so etwas anbieten, und die sind von den Zahlungsmöglichkeiten her ja sehr eingeschränkt, sagen wir es mal so. Und da ist Mango Pay sicher relativ gut, auch mit den Konditionen. Und darum finde ich spannend, dass natürlich durch das Flatter ja vielleicht einen Aufwind bekommt. Also ich bin trotzdem positiv, und jetzt Podcaster haben sowieso alle Flatter, und wenn wir jetzt auch noch alle Blogger dazu bekommen. Dann kommt die obligate Frage, wann startet das? Gibt nicht wirklich eine Angabe, eine vernünftige. we are working. Jetzt, ohne dass ich wirklich großartige Ahnung davon habe, solche Dinge zu implementieren, da haben die Damen und Herren bei Flutter deutlich mehr Ahnung von, aber es ist kein Spaß, sowas zu implementieren. Allein deshalb, es gibt dann zwar eine schöne API, die man sich anbindet, also Programmierschnittstellen dieser Anbieter, die man da reinhaut, aber das ist trotzdem nicht eben gerade von heute auf morgen gemacht, vor allem deshalb, weil der Migrationsprozess von PayPal dahin alleine schon ohne Programmierung überlegt sein will, wie man das machen will. Also ich, so aus dem Gefühl heraus, ich würde nicht vor August damit rechnen. Und dann wäre es noch erstaunlich schnell. Nächste Frage, muss ich als Podcaster, als Blogger irgendwas ändern bei mir? Du musst ab sofort jeden Monat 50 Euro aufladen und die wild verklicken. 50 Euro sind es nicht, aber ich tue wild verklicken. Ja. Nee, muss ich an dem ganzen, nee, Quatsch, also, muss ich ein neues Plugin, nein, wenn ich das Plugin nutze, oder muss ich neuen Code von Flat reinbinden? Weiß man da schon mehr? Oder eben, weil du gesagt hast eben, dass diese beiden Konten sich vereinigen, nicht? Nein, nein. Weil das wäre ja gefährlich. Nee, das wird das jung, also, das ist, ja, das hat ja damit nichts zu tun. Nein, da gibt's nichts Neues. Cool. Das würde mich doch sehr, sehr wundern. Wobei sie dem Plugin für WordPress mal so ein Update gönnen könnten. Ja, ich gehe absolut zu. Sofort, ja. Aber first things first, also es ist jetzt nicht zwingend dringend, aber ich glaube, das ist jetzt auch schon 2 Jahre alt oder sowas und haben seit ewig nichts dran getan. Es funktioniert ja, aber so 1-2 Sachen könnte man sicherlich hinzufügen. Aber erst dann, wenn das mit Mango Pay vorbei ist. Ja. Gibt's noch was zum Thema Flutter oder wollen wir in Punkt weitergehen? Benutzt. Ja, da unten das grüne Zeugs, klickt da drauf. Genau. Und nicht unter 50 Euro im Monat. Dürfen auch Schweizer Franken sein, dann gibt's mehr. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Thema Pottwichteln im Frühling. Oder haben wir schon Sommer? Nee, Winter irgendwie an den Temperaturen nach. Aber Pottwichteln, weshalb startet das jetzt schon? Ja, das ist eine gute Frage. Ist eigentlich schockierend, dass wir jetzt schon anfangen, über Weihnachtsaktionen uns Gedanken machen. Aber das hat natürlich seine Gründe. Weil, ja, man wird sauschnell älter und die Zeit läuft wie verrückt und. Und wir möchten ja sehr grundlegende Dinge am Pottwichteln ändern. Eines davon ist das Logo und da habe ich mit Martin von Martinland gesprochen. Er kann leider nicht live dabei sein, weil am 19.05. eine große Geschichte für die Podcaster in Graz stattfindet und Martin kommt auch von Graz, die von Auphonic auch promotet wurde, bei uns auch im also eine Art Hörtreffen und Podcastertreffen findet dort statt. Alle Grazer werden das wissen und er ist da eben auch dabei und darum kann er heute nicht dabei sein. Darum haben wir das Interview vorher aufgenommen und das spielen wir euch jetzt vor. Ich habe zu Gast Martin vom Martinland. Ja. Wo ist das? Wer ist das? Martin, erklär mal, wer bist du überhaupt? Ja, hallo Rico, hallo da draußen, wenn ich das so sagen darf. Ich bin, wie du schon erwähnt hast, Martin aus dem Martinland oder Martinlande, wie ich sogar manchmal im Überschwang formuliere. Und das Martinland, um das ganz kurz zu fassen einmal vorweg, das ist eine Internetseite, ein Konstrukt, ein Label für eine Schachtel, in der sich all die Dinge befinden und auch auf der Seite all die Dinge anhäufen, die ich seit 14, 15 Jahren teilweise noch halb freiberuflich und jetzt völlig freischaffend in den Bereichen, sagen wir mal, elektronische Musik, 2D-Analog-Animation, 3D-Computer-Animation, Programmierung, ein wenig Literatur und Handzeichnung, Cartoons, Comics mache. Also das war jetzt ein grober Überblick über meine interdisziplinären Tätigkeiten. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht völlig wahnsinnig daher. Das klingt vielleicht etwas kompliziert, aber so ist es. Ich weiß auch nicht, wie ich das noch einfacher fassen könnte, aber bitte, dafür bin ich ja da, dass man mir die Sachen teilweise aus der Nase zieht, wenn Unklarheit herrscht. Genau, also das ist das Martinland in den, sagen wir mal, die drei Hauptsäulen. Ich habe das, glaube ich, in einem Text oder in einem Artikel, in einem Zeitungsartikel so schön drinnen stehen. Die drei Hauptsäulen des Martinlands sind eben Animation, Musik und Gezeichnetes, genau. Also das heißt, du bist so ziemlich auf allen Medien präsent. Von Text bis Animation bis Ton bis einfach alles. Natürlich kann ich nicht überall mit Spezialisten konkurrieren. Da ging es um ja der Renaissance-Mensch, der zwischen den Stühlen, aber eben auch mit einer gewissen Überschau über die einzelnen Sparten sein Leben und seine Freude da mit fristet. Für alle, die das mal genauer dein Schaffen, dein Werk ansehen wollen, findet man deine Webseite unter martinland.mur.at. Stimmt das? Genau, und MUR, ich weiß nicht, ob das klar ist, MUR ist ein Fluss, der heißt Mur und der fließt durch Graz in meinem Heimatstädtchen hier in Österreich. Ja, das ist Mur, ist der Fluss. Damit hatten wir ja auch schon die Frage geklärt, woher dass du kommst. Also von deinem Dialekt her hört man das natürlich. Ja, das hört man wahrscheinlich. Dass wir beide nicht aus Deutschland kommen. Aber Graz ist ja so irgendwo so eine unheimlich kreative Stadt. Also so das zweite Berlin irgendwo. Na jetzt, boah, das ist... Oder Berlin ist das zweite Graz, je nachdem. Ja, das ist vielleicht jetzt doch ein wenig die Realität auf den Kopf gestellt. Aber das ist, freut mich, wenn das so wahrgenommen wird, wenn du das so sagst. Ah ja, also wir haben zwei wichtige Podcasts in Graz und natürlich das, was natürlich alle Podcaster kennen, auf Fornik ist auch in Graz. Ja. Das ist so unser Audio-Rettungstool, sage ich mal. Also alles kommt aus Graz. Also man fragt sich natürlich so als Nicht-Österreicher, gibt es Wien überhaupt noch? Ja, also in Österreich ist die Optik natürlich schon sehr wienlastig und da ist es eher umgekehrt, wo sich die meisten Wiener dann fragen, gibt es Graz noch? Aber das sind so diese nationalen Befindlichkeiten, das ist eh klar. Aber was wollte ich sagen? Aber ja, es ist sehr interessant. Es gibt schon ein paar exquisite Beispiele. Ich weiß nicht, der Retro-Bereich spielt halt doch auch bei mir eine große Rolle. Also Retro-Computing und Retro-Pixelei und ja, Retrophilosophie und das letzte nicht kommerzielle, auf Papier erscheinende Retro-Computer-Magazin für den ganzen deutschsprachigen Raum, eben für die Schweiz und Deutschland und Österreich, und das wird auch in einigen hundert Stück abonniert und liegt auf. Das stammt aus Graz und das wurde in Graz gegründet und nennt sich Lotec 64 und wurde von einem Freund von mir, von Georg Fuchs, ins Leben gerufen vor über 12 Jahren. Und das gibt's immer noch? Das gibt's immer noch und das ist das Letzte. Ich meine, die Retrowelle hat ja jetzt einen gewissen Aufschwung erhalten und es gibt mittlerweile 2, 3 kommerzielle Zeitschriften, aber Lotec 64 war immer schon da vorher und ist immer noch da und es kostet nichts außer die Portokosten und wir sind eine ehrenamtliche Redaktion. Dort zeichne ich auch einen Comicstrip zum Beispiel und dort kenne ich auch jemanden in der Redaktion und das war, glaube ich, der Anknüpfungspunkt an die Geschichte, über die wir hier heute reden, glaube ich. Aber das ist ein kleiner Vorgriff. Ja, kommen wir gleich zu diesem Punkt. Also eigentlich wollten wir ja über Pottwichteln erzählen. Wir sind zusammengekommen über das Thema Pottwichteln. Jetzt vielleicht ganz kurz für unsere Hörer, was Pottwichteln ist, für die das nicht mitbekommen haben. Das ist so eine, was sage ich da mal, Weihnachtsaktion der Podcaster. Da können sich die einzelnen Podcaster-Teams anmelden und jeden Podcast wird dann anonym ein anderer Podcast zugewiesen und für den macht er eine Wichtelfolge. Das heißt, er macht für den anderen Podcast eine Folge, wo dieser Podcast dann auch veröffentlicht. Das ist so quasi, man macht etwas Gutes für den anderen Podcast. Und das ist natürlich sehr lustig. Wir machen das auch so, dass wir niemandem sagen, wer da wen bewichtelt, sondern dass die Hörer natürlich nachher auch raten können, wer war das. Und dann kann es natürlich passieren, dass ein Koch-Podcaster ein Tech-Podcast machen muss und natürlich von der Materie vielleicht keine Ahnung hat und das versucht, kreativ umzusetzen und trotzdem halt irgendein Tech-Thema zu machen und vielleicht einen Vortrag machen, was technologisch hinter einem Kochlöffel steckt, als Beispiel und irgend sowas. Das ist sehr spannend und es macht sehr, sehr viel Spaß, das zuzuhören. Jetzt ursprünglich wurde diese Aktion von Tobi Bayer im 2012 ins Leben gerufen und mit sehr viel Erfolg promotet. Und jetzt hatte er in 2013, also Ende letzten Jahres, hatte er keine Zeit dafür und darum hat er uns, also die Pottunion, angefragt, ob wir das machen. Dann haben wir es gemacht, war auch ein Riesenerfolg. Wer es in 2014 macht, das ist momentan nicht klar. Da werden wir uns jetzt so langsam, aber sicher ransetzen müssen und das mal besprechen, ob wir das wieder machen oder jemand anders. Also wer da irgendwie Lust hat mitzumachen in irgendeiner Form, der soll sich melden. Das muss nicht bei der Portunion sein, weil wir haben inzwischen seit auch eine Domain reserviert dafür. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, weil letztes Mal kamen wir in Zeitdruck und haben da so schnell ein Logo zusammengebastelt. Und das hat sehr vielen Leuten nicht gefallen. Dann kam irgendwann bei mir mal ein Mail an von dir mit dem Vorschlag, hey, da könnte man was tun. Aber wie bist du dazu gekommen? Ja, das war ja das genau, was ich vorher mit dem Retro-Magazin Lotec 64 erwähnt habe, wenn ich jetzt nicht irgendwas völlig in meinem Gedächtnis völlig verwirre, aber jemand aus der Redaktion von Lotec 64 hat mich per E-Mail angesprochen oder angeschrieben in dem Fall halt, ob ich nicht auch für euch ein Logo entwerfen kann, weil er war so zufrieden mit seinem Podcast-Logo, das war Steffen Großemann, und der hat ursprünglich für ein Weblog, für ein Blog namens Nerd von mir bereits ein Logo entworfen bekommen, also war eigentlich gar kein Podcast, sondern ein Blog, und ja, der hat mich, glaube ich, mit euch verknüpft, sage ich jetzt einmal. Also er hat uns angefragt, ob wir Interesse hätten, er kennt ja da einen Wahnsinns-Grafiker. Natürlich haben wir gesagt, selbstverständlich. Und so kam die ganze Sache ins Rollen, weil Nerd hat letztes Mal auch beim Pottwichtel mitgemacht. Genau, ja. Und er hat gemeint, er hat aus meinem Comic-artigen, also das war speziell sehr Comic-stilistisch behaftetes Logo, hat er dann ein nur Textlogo gebastelt. Das war eigentlich gar nicht ich, und das hat auch besonders große Resonanz hervorgerufen, und er war eigentlich rundum zufrieden, und das war wahrscheinlich der Grund, warum er dann gedacht hat, das könnte auch hier sehr gut passen. Und er hat ja schon gewusst, dass ich nicht nur comichaft zeichne, sondern auch animiere in 2D, in 3D, also einige stilistische Abwandlungen bieten könnte, die für dieses Thema passen. Aber es ist gar nicht so einfach, wie wir dann bei den Skizzen herausgefunden haben. Mir war ja ehrlich gesagt auch nicht klar. Ich hätte auch gern so eine schöne Einführung, die du jetzt über das Pottwichteln gerade gegeben hast, gehört oder gelesen, um mir dann ganz klar zu sein, was ich hier eigentlich zu Papier bringen soll, weil ohne weitere Vorgaben ist es sonst etwas nebulös. Und ja, ich habe halt versucht, mit ersten Versatzstücken meiner Fantasie und Anhaltspunkten und Stichworten ein paar Skizzen zu machen, ne? Nicht mehr, nicht weniger. Dann, wo du mir die Skizzen geschickt hast, haben wir angefangen zu diskutieren und zu philosophieren und so weiter und so fort. Irgendwann hat sich noch unser lieber MC reingemischt, allerdings so ein bisschen trollig, weil er fand dann, hey, toll, 3D-Animation, und sprach dann von ganzen Videos und und so fort. Da machen wir gleich ein ganzes, genau, ein Jahr Arbeit in 40 Sekunden 3D-Animation. Genau. Dachte ich auch, vor allem, da er sich ja damit auskennt, sollte ihm eigentlich klar sein, was das für ein Aufwand ist. Ah ja, da, stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein, das war ja diese großartige Diskussion wegen Animation, ne, wo man dann auch in gefährliche Fahrwasser geraten kann, weil animierte Werbebanner sind nicht unbedingt Sympathieträger bei den meisten, und genau, da wollen wir nicht hin, und dann doch nicht animiert und ja, vielleicht behutsam und hin und her, genau. Aber das waren ja alles nur Skizzen, von denen wir eigentlich ausgegangen sind. Ich sehe ja die ja jetzt sowieso schon mehr als Sprungbrett, um dann einmal wirklich zu einer konkreten ersten Rohfassung zu kommen. Also ich sehe ja, da gibt es ja Abstufungen zwischen Skizzen, Rohfassungen und ja. Also eben, die Skizzen sind eben Skizzen, und wär's für alle Leute, die sich das nicht gewohnt sind, so im grafischen Umfeld zu arbeiten, wo man eben sehr stark mit Skizzen arbeitet am Anfang, ja, werden wir auch noch ein Beispiel von deiner Homepage verlinken, wo man eben die Skizze sieht und das Endprodukt, also dass sich die Leute eben vorstellen können, das ist eine Skizze. Das Problem ist ja auch, wenn man in mehreren Stilistiken arbeitet, ich mache ja zum Beispiel auch Daumenkinos, ne? Das ist ja reingezeichnete Animation analog auf Papier zum Durchblättern. Und wenn man da eine Idee hat oder eine Skizze, dann ist eigentlich natürlich das, was man hier zeichnet, dem Endergebnis natürlich schon verdammt nahe. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Szene, eine Einstellung einer 3D-Animation skizziert, wie für ein Storyboard, dann ist natürlich da noch ein extremer, sage ich mal, aktiver Aufwand für den Betrachter notwendig, um sich vorzustellen, wie das dann in der Endfassung ausschauen könnte. Das Einzige, was dann klar ist, ist meistens der Inhalt, welche handelnden Personen, welche Optik, welcher Bildausschnitt, die Bildkomposition, das kann man alles herauslesen, aber man darf ja nicht dann wörtlich nehmen, was man hier an Strichen sieht, ne, weil das Endergebnis ist natürlich dann weit davon entfernt, optisch. Inhaltlich nicht, aber optisch. Also es geht jetzt um Inhalt im Prinzip, in welche Richtung soll es gehen, was ist die Grundaussage dahinter etc. Und sich da entscheiden zu können, welche Richtung soll es gehen, damit dann eben nachher auf dem aufgebaut werden kann. Genau, und da kommt die Optik drüber gestülpt, sozusagen quasi, ne? Das wird dann ausgemalt. Wir waren ja irgendwann mal so in unserer Diskussion so ein bisschen einen ratlosen Punkt, weil wir dachten, ja, okay, wie soll es jetzt weitergehen, was ist jetzt gut und. Deshalb wollen wir mal die drei Skizzen, die haben wir auch bei uns jetzt in den Shownotes und da können die Leute sich die anschauen, vielleicht mal kurz durchgehen und dann kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie du dir das vorgestellt hast, wie das dass sich die Leute das klar vorstellen können. Mhm. Vielleicht zuerst die Abstrakt, das ist die Nummer 1. Ja, genau, fangen wir einfach von vorne nach hinten chronologisch oder von oben nach unten an. Also ich habe drei Versionen gemacht, drei Skizzen und die waren von meiner Intention her eigentlich völlig unterschiedlich in ihrer Wirkung gedacht, sehen sich als Skizzen jetzt aber relativ ähnlich. Der erste, der abstrakte Ansatz war, da habe ich einfach versucht, das Zufallselement des Wichtelns besonders ins Auge gestochen und das habe ich dann in diesem ersten abstrakten und auch im zweiten Entwurf eben drinnen in Form des Würfels. Der erste, der abstrakte Entwurf ist wirklich flächig, ist zweidimensional und der Würfel... Also dieses P... bildet das zentrale Element und wir haben drumherum diese Wellen, die das Aussenden eines Podcasts symbolisieren sollen. Ne? Aber das Ganze bleibt sehr abstrakt. Also ich würde sagen, die erste Skizze wäre dem Endergebnis noch am nächsten, weil es eben eher abstrakt, flächig, zweidimensional wäre. Und es könnte auch animiert sein, das war die Option bei den ersten zwei Skizzen, dass man dann natürlich den Würfel in seiner Zweidimensionalität zumindest drehen kann, also das Quadrat des Würfels und die Wellen nach außen abstrahlen, aber das war es dann auch schon, das höchste der Gefühle. Also man könnte daraus ein sehr prägnantes, stilistisch einfaches, abstraktes Logo machen. Ne? Das war die Idee hinter dem ersten Entwurf. Okay, also das ist eben der Würfel, der im Prinzip da aussendet. Genau. Und beim zweiten ist das noch eine Stufe weitergezogen, im Sinn von einem Sendeturm auf dem Würfel. Ja, und da muss man schon sagen, das wäre dann von mir schon so gedacht, wie es hier angezeichnet ist, dass es dann plastisch ins Dreidimensionale geht. Also das wäre dann schon sehr, also fotorealistisch wird es geprahlt, aber das wäre zumindest in 3D wirklich auch animierbar eben, weil man hätte dann eben diesen schönen Sendergerüst und man hätte diesen Würfel und man könnte das Ganze dreidimensional beleuchten, mit Schattenwurf und auch drehen. Also das wäre natürlich nicht so prägnant vielleicht wie die erste abstrakte Version, aber optisch wäre es wahrscheinlich eindrucksvoller. Das war die zweite Idee. Und die Grundelemente bleiben ja, wie schon vorher erwähnt, das Zufallsprinzip und das Aussenden, die blieben ja gleich. Da gab es allerdings auch noch den Vorschlag, den Würfel durch ein Geschenk zu enden. Ah ja, stimmt, das war schon die Metadiskussion, genau, das ist richtig. Danke für die Erinnerung. Das war, wo wir dann gemeint haben, es wäre schön, wenn wir darüber hinausgehen und uns von dem Zufallselement lösen und das hineinbringen, was hier im dritten Bild eigentlich schon vorkommt, ne? Die dritte Skizze ist natürlich comichaft, das sollte schön bunt koloriert dann wie aus einem Comicalbum ausschauen und wäre natürlich ein Wichtel, der... Also das ist dann nicht dreidimensional, bleibt zweidimensional, aber einfach koloriert. Das wäre zumindest das Naheliegendste vom Aufwand auch. Natürlich könnte man das auch plastisch oder anders gestalten, aber das wäre... Das ist dann sehr aufwendig, klar. Sehr aufwendig, vor allem wenn es nicht animiert wird, weil das habe ich mir beim dritten Beispiel eigentlich weniger vorgestellt. Das war wirklich mehr so, mach mal was Comichaftes, so wie für den Steffen Großemann für seinen Nerd-Nerd-Nerd-Blog. Da kommen natürlich die Elemente der Wichtel und das Ziehen aus einem Sack mit Geschenken vor. Also da habe ich mich dann von den Ideen noch etwas entfernt, der ersten zwei Skizzen und eine andere Sichtweise versucht. Genau. Aber jetzt haben wir sie eigentlich durch. Das sind also die grundsätzlichen Ideen. Und ich glaube, man kann sich das jetzt schon mit den Skizzen und mit dem, was ich mir dabei gedacht habe, eigentlich vorstellen. Also das dritte kann man sich wirklich als Endprodukt sehr bunt, sehr an ein Comic-Album erinnernd vorstellen. Das erste ist abstrakt, prägnant, wie ein Firmenlogo fast, ne? Also kann auch viel nüchterner sein. Und das zweite wäre was Plastisches, was Animierbares, was ja. Man kennt ja diese, es gibt ja auch Fernsehlogos oder so, 3D, die sich zirkulär, also loopbar wiederholen und immer drehen, solche Dinge. Ne? Das wäre in dem Stil zu denken. Das sind alles nur Ausgangspunkte, ne, für eine weitere Diskussion oder wo man dann Elemente mischt und sagt, eigentlich hätte man gern noch das oder das gefällt uns am besten an diesem Teil. Und so wie wir jetzt schon das Paket aus dem Sack des Wichtels in der dritten Skizze genommen haben und in die zweite Skizze, also im Geiste zumindest, transplantiert haben. Genau. Das wird ja jetzt hoffentlich, dass möglichst viele Hörer mitmachen, eben die Diskussionen daraus werden, was, welches Element ist wichtig und so weiter. Ich denke, wichtig ist eben auch, dass wir vielleicht noch betonen, was nachher mit diesem Logo passiert. Ja. Einerseits sollte natürlich aus diesem Logo die Webseite entstehen, unter portwichteln.com, und dort müsste das natürlich dann grafisch auch so, müssten wir natürlich die Webseite auf das Logo anpassen, dass das farblich etc. passiert. Aber was natürlich auch noch ganz wichtig ist, und darum muss das Logo sowohl quadratisch funktionieren, wie auch so quasi als Banner, rechteckig, was auch immer so beim Logo-Entwurf immer sehr mühsam ist, die zwei verschiedenen Formate. Das ist jetzt in diesen Skizzen gar nicht eingeflossen, das war eher mehr eben ausgehend vom quadratischen Grundentwurf, aber soweit sind wir ja noch gar nicht. Erst wenn die inhaltlichen Elemente alle passen und stimmig sind, dann kann man sich überlegen, wie man das eleganterweise auch in die Breite ziehen kann. Aber eben auch für unsere Hörer, damit denen auch klar ist, dass natürlich dann eben gerade diese Banner-Geschichte wäre natürlich sehr wichtig, und das haben wir auch beim letzten Resümee besprochen, dass natürlich alle Podcasts, die mitmachen oder alle Podcasts, die mitmachen, eben diese Logos auch bei Ihnen auf der Webseite einbinden und somit auf die Gesamtaktion verweisen, weil das Ganze hat einen großen Sinn, nebst dem, dass wir uns gegenseitig Freude machen, auch den Sinn, schlichtweg Marketing für jeden, also dass mehr Hörer gefunden werden. Und darum ist diese Verlinkung recht wichtig. Genau. Einfach, dass das wieder noch allen klar ist. Ja, hoffen wir auf möglichst viel Feedback von den Hörern, und das wird wahrscheinlich dann intern wieder bei uns eine größere Diskussion auslösen. Und ich denke, wir werden dich dann, sobald wir ein bisschen weiter sind, wieder einladen und dann wieder diskutieren, wie es weitergeht. Danke, ja, das klingt alles sehr spannend. Ich bin schon sehr neugierig, was da an weiteren Vorschlägen oder Anregungen kommen. Okay, wunderbar. Dann vielen Dank und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Genau, ja. Danke für die Einladung, danke für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Ja, das waren also die Vorschläge von Martin Land. Ihr findet die Skizzen bei uns in den Shownotes. Schaut euch die bitte an und gebt uns Feedback. Ist sehr wichtig, dass wir wissen, wie es weitergeht. Aber da gibt es ja auch noch etwas anderes, das auch in Sachen Pottwichteln bereits im Gange ist. Sven, du hast da bereits was gemacht. Ja, also momentan ist es so, dass ich dran bin, eine Knowledge Base bzw. ein FAQ aufzubauen. Ich war zwar beim letzten Mal beim Organisieren nicht dabei, aber aus den Gesprächen heraus mit euch ist es ja aufgefallen, dass immer wieder viel die gleichen Fragen gestellt wurden aus den E-Mails. Und so haben wir gedacht, naja, jetzt bauen wir halt eine FAQ, wo man dann schon mal einen großen Anteil der Fragen abfangen kann, wo vielleicht kommen würden. Und dafür hast du mir schon mal das Dokument freigegeben, ne? Wo halt schon viele Fragen gesammelt wurden auch. So eine Art How-To, wo man dann gleich da in die, also auf die Website dann schmeißen kann. Ja, und es ist ja jetzt wichtig, dass wir die Fragen noch sammeln. Wir haben ja nicht alle. Also wenn ihr jetzt schon Fragen habt zu Pottwichteln und so weiter, dann schickt uns die. Nämlich, Sven, auf welche E-Mail? Und zwar auf faq@pottwichteln.com. Wunderbar. Und natürlich für alle, die bereit sind, da mitzuhelfen, in irgendeiner Art und Weise, wir suchen dringend Leute, die da mithelfen und sich jetzt Gedanken machen etc. Bitte auch melden bei uns. Ja, ihr werdet in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr hören, weil das Ganze machen wir ja aus vielen Gründen, aber ein Grund ist ja, was uns letztes Jahr unheimlich gestresst hat, weil wir wurden absolut ignoriert von der Hörsuppe. Christian, werden wir dieses Jahr in Sachen Pottwichteln auch von dir ignoriert? Wenn ihr das möchtet, kann ich das gerne einrichten. Wartet mal gerade, ich mache mir eine Notiz, damit ich das nicht vergesse. Lässt sich machen, ja klar. Total. Hab ich? Peinlich. Das war im Zweifelsfall keine Ahnung. Also dieses Jahr. Oh mein Gott. Ach, ja, Weihnachten war sehr stressig. Hörgeschichte. So, lass mich kurz mal ausgehen. Diese Hörgeschichte, Hördose. Wie heißt das? Von Lars. Die, Was? Ja. Ach ja, ja, ja, ja, ja, genau. Genau, genau. Das hat mich ja Tage und Nächte und nein, um das Ding auf den Punkt zu bringen, also 90% dessen, was mich im Moment in Anspruch nimmt, ist, bin ich selber, weil ich ja einen sehr kleinen Mann hier habe, der ist jetzt 10 Monate alt, der wird in 4 Tagen 10 Monate alt. Und ich versuche, weil der Job halt auch ein bisschen anspruchsvoll ist im Moment, möglichst viel Zeit mit meinem Sohnemann zu verbringen. Und es ist tatsächlich so, dass ich, bevor ich, das ist jetzt keine Ausrede für das mit dem Pottwichteln, nur so eine generelle Ausrede für alles, bevor ich eine Stunde mich an den Schreibtisch sitze und übersetze und überlege, was mache ich denn jetzt hier und was mache ich denn jetzt da, verbringe ich tatsächlich die Stunde lieber mit meinem Sohnemann. Das habe ich nur einmal im Leben, dass der so klein ist und so problemlos ist. Der ist halt nur anspruchsvoll gegen Mama und gegen ich will nicht schlafen. Ansonsten ist der ja im Moment absolut pflegeleicht. Das wird sich ja spätestens in der Pubertät in 3,5 Jahren ändern. Und die Zeit möchte ich, die Zeit bis dahin will ich echt genießen. Das kriege ich nie wieder, weil ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das wird auch im Zweifelsfall das letzte Kind gewesen sein. Also hier für die Hörer, ich bin demnächst 42. Darüber hinaus sollte man vielleicht, werde ich wohl keine Kinder mehr produzieren. Das mag ich jetzt genießen, das gibt's halt nie wieder und da mache ich keine Gefangenen, was das betrifft. Recht. So. Ausrede. und das Schlimme an dieser Ausrede ist, da wird dir auch niemand sagen, ey du Arsch, was soll denn das? Kinder sind immer cool. Keine Chance. Gute Ausrede, oder? Ja, es ist total toll. Also ich habe jetzt auch alle Frauen auf meiner Seite, die jetzt sofort sagen, ah, was ein süßer Papa, ja, und ihr Väter, die ihr euch jetzt denkt, boah, was ein Weichei. Ja, ihr werdet von euren Frauen eingefangen. Also ihr habt alle keine Chance. Man muss nur wissen, wie. Passt. Ich pflichte dir bei. Bin ja auch so einer. Ja. Nee, es ist wirklich so. Es ist schön und es macht Spaß. Und da muss dann auch das Podcasting mal zurücktreten. Aber ich gebe mir ja alle erdenkliche Mühe. Ehrlich. Soll ich zum nächsten Thema gehen, ehrlich weiter. Pottwichteln. Ich werde euch beachten dieses Jahr. Ehrlich, ich verspreche es hoch und heilig. Also aus deinen Notizen musst du es nochmal streichen, weil ja, vorher hast du reingeschrieben, ignorieren, oder? Nur nicht, dass es dann zu internen Diskussionen in deinem Hirn führt, wenn es dann soweit ist. Soll ich jetzt dem glauben, was da steht oder was ich gesprochen habe? Nee. Okay. Genau. Podigy hat neue Preise oder vereinfacht die Preise. Gehen wir doch zum nächsten Thema über. Ja, richtig. Podigy hat die Preistabelle geändert. Vor allem, sie haben das ein bisschen vereinfacht, was ich sehr geschickt finde. Es gibt da keine Einschränkung mehr in der Anzahl der Podcasts, dass man pro Preis-Account, es gab ja da so verschiedene Preisabstufungen und wie viele Podcasts, dass man da drin hat, spielt keine Rolle mehr, sondern es geht nur noch darum, wie viel Folgen, dass man hochspielt. Und das ist jetzt keine wahnsinnig große Änderung, aber da wir ja mal über diese Preise gesprochen haben und da uns gewundert haben, wie das genau gerechnet wird und wie das genau so funktioniert und so weiter und so fort. Das ist jetzt massiv einfacher geworden. Und das gibt Hoffnung, dass für alle die eben weder auf WordPress wollen, noch Firts, noch sonst irgendwas, sondern einfach nur podcasten und fertig. Es gibt ganz wenige, ja, die gibt's und die sollen alle zu Podigy. Es ist vollkommen valide, um jetzt mal direkt, was ja in vielen Köpfen jetzt vermutlich schwirren wird, es ist vollkommen valide, so. Geld für sowas zu nehmen. Ja, ich will jetzt keine kostenlose Mentalität unterstellen, aber es ist ja immer noch so, dass gerne und oft beim Thema Podcast-Produktion so die Selfmade-Mentalität, um dieses blöde Wort mal zu benutzen, vorherrscht. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu podcasten, eh so ein paar Server rumstehen gehabt. Entschuldigung. Und naja, dann habe ich das da halt mal gemacht, ne? WordPress drauf und dann Podpress installiert und dieses und jenes. Also Hörsuppe fing ja genau so an beim Server bei Hetzner. Und dieser Anspruch, der schwirrt sicherlich bei vielen Menschen im Kopf und herum. Und dann hinzugehen und zu sagen, ich leiste mir jetzt einen Hoster, und Podigy ist ja da nicht der Einzige, aber mit Sicherheit derjenige, der da am meisten an Technik bietet, da mal Geld drauf zu werfen, das ist vollkommen valide. Das Einzige, und ich hoffe, ich trete da jetzt keine Diskussion los, die ich nicht beenden kann. Das Einzige, was mich an Podigy so ein kleines bisschen stört, wenn wir jetzt gerade mal bei den Preisen sind, ist tatsächlich diese Lücke. Sollen wir mal kurz erwähnen, wie das mit den Preisen sich zusammensetzt, weil alle, die zuhören, werden es jetzt im Zweifelsfall nicht wissen oder nicht vor Augen haben. Es gibt so ein Einsteigerpaket, also das gibt es für 8 Euro, das nennt sich Garage. Ich bin jetzt auch gerade auf der Podigy-Seite und kann mir das anschauen. Dafür gibt es, was gibt's hier für eine Audioqualitätsstufe, 48 Stunden E-Mail-Support. Das heißt, wenn ich da hinschreibe, kriege ich nach 2 Tagen Antwort. Ich schätze mal, das dürfte inzwischen oder im Moment noch weniger als 48 sein, weil wenn ich das mitbekommen habe, sind die im Moment noch sehr, sehr flott. Aber das ist im Bundle mit drin und 2 Stunden Audio. So, dann kommt für das Doppelte, also für 16 Euro, das Indie-Paket, 8 Stunden Audio. Statistiken gibt es dann auch in etwas besserer Form. Im Garage gab es auch schon Basic-Statistiken. Keine Ahnung genau, wie das aussieht. Da gibt es 2 Audio-Qualitätsstufen, sprich, also ne, dann wird es dann schon MP3 und von mir ist auch M4A geben oder AAC. Und 24 Stunden E-Mail-Support. Und was danach kommt, ist dann schon 48 Euro, also 3-mal das Paket vorher. Und das nennt sich Rockstar. Ich finde die Namen cool übrigens. Dafür gibt es dann 24 Stunden Audio und. Also ist alles ein bisschen besser. Mir fehlt A zwischen Indie und Rockstar etwas, also zwischen 16 und 48 Euro. Was man für 16 Euro bekommt, ist vielleicht ein bisschen knapp, 8 Stunden Audio. Damit würdet ihr schon noch irgendwie hier das Magazin gestemmt bekommen, aber wenn ihr dann noch das Podcasting mit rein, wird es schon knapp. Ja? Und 48 Stunden, selbst 24 Stunden Audio im Monat, naja gut, das wird vermutlich so schnell außer Tim und Holgi niemand vollkriegen, aber naja, könnte sein. Aber mir fehlt da so ein bisschen was in der Mitte, so für, sagen wir mal, 24 oder 32 Euro irgendwas in der Mitte. Was mich darüber hinaus ein bisschen ratlos lässt, ist diese Stundengeschichte. Denn wie ihr vermutlich selbst wisst, man kann aus der Länge einer Datei, aus der Größe einer Datei selten gut die Länge eines Audios schätzen. Das ist bei mir immer so 30 MB in einem AAC pro Stunde. Bei anderen ist es aber schon 100 oder 60 oder 50. Und dieses Stundenbedingt, denkst du nicht, dass das für mich auch der Normalverbraucher einfacher ist, in Stunden zu rechnen, als in irgendwelchen Filegrößen? Weil dort kommt es ja auch wieder darauf an, ist es MPEG-3, MPEG-4 und dann wird es verwirrend. Ist es so nicht einfacher für jemand, der neu einsteigt und das Podcast und sagen, okay, die Sendung ist jetzt eine Stunde lang, eine Stunde? Nicht? Finde ich schon. Ja, richtig, aber was ist denn das für ein Signal auf der anderen Seite aus meiner Sicht heraus? Ich möchte ja möglichst viel Podcasts hören. So, und da kommt jetzt ein hoffnungsvoller junger Podcaster, eine hoffnungsvolle junge Podcasterin, wie ich sie jetzt auch in Berlin kennengelernt habe, daher und sagt, ich will jetzt podcasten und jetzt habe ich hier einen geilen Interviewpartner, dem leier ich was aus den Rippen über das Thema, wie programmiere ich einen Computer? Und die weiß, ich kann nur 8 Stunden Audio im Monat machen oder 2 Stunden Audio im Monat machen. Mir gibt die Kohle im Moment leider nicht her. Dann sagt die dem hier, wie in diesem Medium, von dem wir alle ja irgendwie ein bisschen wegkommen können, wie im Radio wird das. So, wir haben jetzt die 2 Stunden erreicht, ich muss jetzt leider Schluss machen. Ich weiß, da muss man halt im Zweifelsfall mehr Geld drauf werfen, aber die Wahrheit muss ja irgendwo in der Mitte sein. Und also gut, einerseits hat ja Ben und Malte, als wir sie hier hatten, ja auch dazu gesagt, also falls es mal Ausreißer gibt oder sonst irgendwas, kann man darüber reden. Ja, und das andere finde ich natürlich, klar, wenn du das anders sagen würdest, haben sie in Berlin also auch sagen erzählt. Zum Beispiel, was weiß ich, 500 Megabyte pro Monat. Wenn du das so machst, oder? Dann wird es Ja, aber das finde ich, das machen ja die anderen. Wenn gerne, du mitten im Interview bist, habe ich jetzt 500, wie viel ist auch das? Also, wir wissen das, wir können das einigermaßen abschätzen, aber für jemanden, der mit Podcasten anfängt, der hat doch keinen blassen Dunst, wie viel das im Endeffekt gibt. Das habe selbst ich im Zweifelsfall nicht, weil ich ja in drei Formaten veröffentliche, also MP3, AAC und Opus, so aus Nerdgründen noch Opus hinten drin. Stimmt, ist richtig. Da muss es noch einen dritten Weg geben. Denkt euch mal einen aus. Das muss gehen. Ja, wir werden aber sicher in nächster Zeit, also dass zwischen 8 Stunden und 24 Stunden ein großer Schritt ist, das sehe ich eigentlich auch. Also bin ich auch deiner Meinung. Aber wir werden in nächster Zeit sowieso wieder mal Ben und Malte zu Gast haben und werden das natürlich dann auch genauer sehen. Und es gibt ja dort immer noch die große offene Frage. Ihr könnt euch daran erinnern. Ah. Sie haben uns versprochen, einen Podcast zu veröffentlichen. Ja? Und der ist immer noch nicht da. Wir wollen eine Begründung. Eindeutig, wir prangen das ganz massiv an. Stimmt. Ich habe das Magazin, in dem Podigy interviewt wurde, habe ich irgendwann morgens gehört. Irgendwann morgens nochmal aufstehen im Badezimmer. Und da erinnere ich mich sehr gut dran an die Frage und an das Thema. Sie haben gesagt, Sie wollten das ja dann mal. Ja, genau. Mhm. Also wir sind uns alle einig, da muss Info her. Jetzt ist ja im Sommer weniger los, dann kann man da los podcasten, oder? Bestimmt. Gut, gibt es sonst noch was zu Podigy? Was Neues, was anderes? Oder gehen wir zu was vielleicht nicht mehr ganz so Lebendigem? Oder wie auch immer. Also, wenn ich das nächste Thema anschaue, denke ich, das wird alles andere als nicht lebendig. Und vor allem jetzt ist auch noch MC hier. Und jetzt gehe ich wahrscheinlich mal eine rauchen oder sonst irgendwas, weil jetzt werde ich ja sowieso fertig gemacht, weil ich der Einzige bin, der App.net wirklich gut findet, oder? Nein, hier ist noch einer. Hallo MC. Guten Abend erstmal alle. Hallo. Also wir müssen vielleicht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich kann mir zwar einfach kaum vorstellen, dass das irgendwer auf der Welt noch nicht mitbekommen hat, aber es soll ja so Leute geben. Am 6. Mai hat App.net verkündet, dass sie alle ihre Mitarbeiter entlassen haben, weil die Kosten sind nicht genug Geld reingekommen und jetzt sind sie im Moment dabei, der ganze Source Code etc. auf GitHub zu verschieben. Das gibt ein Open Source Projekt, da sind sie jetzt so mittendrin und ja, es wird aber nach wie vor weiter betrieben, also App.net gibt es immer noch. Aber es ist anzunehmen, dass es wahrscheinlich von innen aus nicht, aus finanziellen Gründen nicht weiterentwickelt wird. Was auf App.net natürlich jetzt eine riesen Diskussion ausgelöst hat, wie könnte man das irgendwie als Community-Projekt oder sonst irgendwie weiterziehen und so weiter. Das ist mal der Stand soweit als Einführung. Naja, also ich meine, ich kann mich noch so ein bisschen dran erinnern, als wir so intern, als ich das erste Mal in die Podunion kam, da hat man so intern ein bisschen drüber gesprochen, wie wir das eigentlich alle so ein bisschen sehen. Da gab es ein paar Leute, die haben gesagt, naja, mal gucken, was da so läuft. Und da gab es wiederum einige, die gesagt haben, nee, das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Ja, also ich war einer der Letzten. Das heißt, du hast jetzt wirklich jemals auf Podunion geschafft? Na, ich bin ja schon länger da drauf. Ich hab's halt ausprobiert. Wir haben uns da ja schon mal drüber unterhalten und ich war ja schon von Anfang an der Meinung, das wird nicht lange gehen. Einfach aus Gründen, wie sie das System aufgebaut haben. Es war aber natürlich eine sehr interessante Sache, das einfach mal zu testen. Ja, so als Startup-Projekt muss man schon gut Mut haben, sag ich mal, sowas umzusetzen oder sowas umsetzen zu wollen. Ich habe mich mittlerweile doch sehr gut dran gewöhnt, muss ich sagen. Wir haben sehr viele Features, vor allen Dingen mit diesem Podcast. Das sind schon coole Ideen. Es wird mir aber sicherlich sehr, sehr fehlen. Also vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit, das irgendwie das Ruder rumzuwerfen. Ich weiß es nicht. Also ich sehe das Ruder jetzt noch nicht, das Ganze noch nicht aus dem Ruder gelaufen, wenn man jetzt das mal aufnimmt. Warum sollte es abgeschlossen? Also es läuft ja weiter. Es läuft ja weiter, es wird nur jetzt keine feste Crew mehr geben. Ist natürlich die Frage, was dann passiert, wenn irgendwie was mit den Servern passiert oder irgendwie Infrastruktur ausfällt oder sonst was. Aber kann ich von hier aus schlecht beantworten. Das ist nur eine Kostenfrage, aber sonst läuft das dann. Ja gut, also betreibt ihr eure Server irgendwie auf dem Mond oder so. Also ich meine, irgendjemand muss ja eure Server auch betreiben. Und das kostet nun mal halt immer alles Geld. Also jetzt ist das Geld erstmal da, solange läuft das noch. Und danach muss man halt gucken, ne, was kommt da noch rein? Kann man das noch verlängern oder nicht? Also ganz weg sind die ja eh nicht. Also es geht gar nicht, ja. Aber naja, ob die dann noch so viel Lust haben dazu? Ich glaube ja, dass App.net das unverstandenste nicht soziale Netzwerk ever wird, ist. Soll das nicht Google Plus sein? Behaupten zumindest die Verfechter von diesen. Ich komme dir gleich. Das war die Idee am Anfang, ja. App.net ist eben halt kein soziales Netzwerk. So, tut's nicht. Was ihr als soziales Netzwerk bei App.net kennt, oder viele Menschen, ich will euch jetzt nicht unterstellen, dass ihr das auch so seht, das ist Alpha. Alpha.app.net, das ist dieser, nennen wir es jetzt mal so, Twitter-Klon, der zeigen soll, was App.net kann. Ansonsten ist, zumindest aus meiner Sicht heraus, App.net nichts anderes als, naja, sagen wir mal, ein Framework mit dahinterliegendem Server oder ein Anbieter für ein soziales Netzwerk, weil im Grunde kann ich mir ja auf App.net mein eigenes soziales Netzwerk stricken. Ich muss diesen Twitter-Klon, der da immer nach vorne herausguckt und der immer dafür herhalten musste, um zu erklären, was ADN ist, den muss ich ja nicht benutzen. Der interessiert mich zwar schon, ja, aber muss mich ja nicht interessieren. Ich kann App.net ja ganz anders benutzen. Und das wurde ja auch schon vielfach getan. Ne? Also Petter ist ein schönes Beispiel. Diese Chaträume, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, auf Basis von App.net. Oder was gab es denn noch für Service? Broadcast jetzt ist auch im Grunde nichts anderes als ein Service, der die App.net-Infrastruktur benutzt, aber nicht Twitter. Es hat ja mit dem Ding da, ich tausche Kurznachrichten aus, nichts zu tun. Da ist eine schöne große Datenbank, da gibt es viel Software, die diese Datenbank nutzt. Und in diese Datenbank kann ich jetzt als zum Beispiel Hörsuppe viele Dinge hineinschreiben. Zum Beispiel kann ich ja nicht nur dann irgendwelche Messages oder Posts oder sonst irgendwas Direktnachrichten darüber verschicken, sondern es gibt ja zum Beispiel zu jedem Post kann ich eine sogenannte Annotation mit hinzufügen. Das ist etwas, das steckt dann erstmal nur in der Datenbank drin, ist irgendwie 2 Kilobyte groß und kann dafür genutzt werden, ja, ich nenne das jetzt mal so, Metadaten zu transportieren oder Daten zu transportieren, die irgendwer irgendwie nutzen kann. Zum Beispiel, mal aus der Luft gegriffen, ein Feature, ja, ihr habt einen Podcatcher und dieser Podcatcher, der ist mit App.net verbunden. Und immer wenn ich auf das Sternchen drücke und in meinem Podcatcher sage, das ist einer meiner Favoriten, das können eure Podcatcher bestimmt oder einige, dann nimmt dieser Podcatcher die Information, schreibt die in meinen App.net-Account hinein und sagt, hier ist eine Folge, das ist übrigens die Folge Podunion, Folge Staffel 2, Folge 17. Und die findet der Christian ganz toll. Den Christian findet ihr unter Easy Living. Und hier ist übrigens noch die Meta-Information, wie man die Podunion erreicht. So, und jetzt gibt es einen anderen Podcatcher, Nutzer, der auf app.net mit mir verbunden ist. Das ist eine der Dienstleistungen, die app.net für mich erledigt, nämlich diese Verbindung zwischen den Menschen. Der sieht, ach, guck mal hier, der Christian, dem folge ich auf app.net. Der hat gerade eben gesagt, dass hier diese Folge von der Podunion ganz cool ist. Die hole ich jetzt mal rein, weil ich folge dem nicht nur für Direktnachrichten oder ich folge dem nicht nur für irgendwelche Kurznachrichten, sondern auch für seine Podcast-Empfehlungen, die dieser Podcatcher rausgibt. Ich hole mir diese Informationen aus dem Post heraus, lese mir diese Folge ein und sage, hier, guck mal, der Christian hat empfohlen, das Ding dazu hören. Möchtest du es denn runterladen? Solche Dinge kann man mit app.net machen. Versucht das nicht mit Twitter. Please don't try this at home. Das ist eines der Features oder das ist das die große Idee eigentlich dahinter. Macht euer eigenes soziales Netzwerk. Das ist, glaube ich. Ja, das Ganze ist halt sehr, sehr schön. Das aber ist nicht verstanden worden. Nee, kann auch gar nicht verstanden werden, weil es gar nicht kommuniziert werden. Na, das ist so ein bisschen wie, geh mal auf Leute zu und erzähl denen mal, was ist denn schön Quantenphysik? Und das ist methodisch inkorrekt. Von der Republika. Ja, klar. Die Idee, die dahinter ist, ist eigentlich dasselbe. Also erklär den Leuten mal, was ist Quantenphysik und dann willst du noch Geld haben. Das verstehen die nicht. Also müssen sie es mit etwas gleich tun, was sie schon verstehen. Und das ist eben halt zum Beispiel Twitter, weil mehr fällt jetzt für den normalen Nutzer erstmal so nicht heraus. Vom Verständnis her. Dann ist die Zahl für ADN nicht reif. Oder aber nee, wir haben ganz fürchtlich versagt. Also ich zum Beispiel, weil ich wollte und möchte immer noch, ich habe das Thema noch nicht von der Liste gestrichen, ich möchte tatsächlich mindestens einen Dienst, der grob das tut, was ich eben beschrieben habe, aber ich kann keinen Podcatcher programmieren, für Podcast-Hörer leistet, nämlich so ein Empfehlungsservice, bla bla bla, der ADN nutzt. Der ist ja jetzt auch noch nicht gestrichen, weil ADN gibt's ja immer noch und man kann sich immer noch kostenlos anmelden und der Freemium-Account mit seinen 40 Followern reicht dafür ja vollkommen aus. Also, tja, ich weiß nicht, vielleicht kommt's ja noch, vielleicht kriegen wir das Ruder, um das jetzt mal von vorne aufzunehmen. Also ich bin auch absolut deiner Meinung, also App.net als Framework bietet unheimlich viel und da ist auch noch einiges zu tun. Was ich einfach ein bisschen Angst habe, ist natürlich jetzt durch diese Meldung, die daraus ging, dass sehr viele ihre Konten löschen und wieder weggehen, weil sie es eben nicht begriffen haben. Und wenn wieder alle weggehen von diesem Framework, dann ist es natürlich auch wieder schwierig, also dann brauchst du auch keine Applikationen mehr dazu zu programmieren. Also das ist so die Huhn- und Ei-Frage dann wieder, wo ich eben das große Problem sehe. Das ist halt das Ärgerliche eigentlich daran, ja, das ist das Ärgerliche daran. Der typische Programmierer, sag ich mal, der befasst sich nicht mit Management. Und hier hat man wirklich aus meiner Sicht schon von Anfang an alles falsch gemacht, was man eigentlich falsch machen könnte. Ja, also wie du jetzt gerade schon gesagt hast, jetzt wird eine Kommunikation nach außen getreten, das Ding ist eigentlich schon tot. Ja. Ja, was glaubst du, haben die Leute jetzt im Kopf? Ja, das Ding ist eh tot. Ja, was will ich da noch machen? Also man hätte das vielleicht noch ein bisschen zurückhalten können. Ja gut, aber das kannst du auch wieder anders sehen, weil im Gegensatz also zu anderen, die wirklich so zuerst den Karren an die Wand fahren und dann einen Tag auf den anderen alles ist weg, oder? Was natürlich auch ein Riesenfrust ist, kommunizieren sie schon sehr früh damit, dass die Leute eben wissen, hey, weil es geht ja nicht unbedingt um die Benutzer, sondern auch um die ganzen Entwickler etc., die natürlich ihre Applikationen drauf machen, damit man eben sich jetzt überlegen kann, gibt es Alternativen oder gibt es keine? Ich finde es natürlich auch grundsätzlich dazu ein Riesenfrust, wenn ich irgendwo sehe, dass App.net finanziell nicht trägt. Und jetzt, wenn wir nur den Alpha-Dienst, also nur das Microblogging ansehen, das trägt so nicht mal, wenn es so finanziert wird. Also das heißt, es geht nur über Werbung. Und wenn ich Twitter sehe, Entschuldigung, aber wenn ich nicht müsste, ich würde nicht. Ja, Facebook ist nicht also über das müssen wir nicht reden, über Google Plus glaube ich auch nicht. Also sind die sozialen Netzwerke tot? Ja, sind sie tot, ist jetzt glaube ich ein bisschen blöd. Wie Christian schon gesagt hat, sind wir überhaupt bereit dazu, das aufzunehmen? Und ich glaube, da muss mehr Arbeit passieren, damit überhaupt so ein Projekt starten kann oder durchhalten kann. Ihr seid euch bewusst, ja, wenn wir hier mal von Geld reden, dass Twitter, glaube ich, noch nie einen Dollar Gewinn gemacht hat. Ja. Also ich finde es halt schade. Also ich hätte mich echt gefreut, wenn jetzt jemand dahergekommen wäre und von mir aus auch eine große Firma und gesagt hätte, pass mal auf, ich weiß jetzt keine aus dem Stegreif und sagen würde, pass mal auf, wir schmeißen dir hier mal 5 Millionen rein und macht doch mal eine Weile weiter. Vielleicht kaufen wir euch nächstes Jahr für 60 Milliarden. bei all den Erfolgsstories, die ja dann doch wie Twitter oder auch Amazon, ich weiß nicht, ob Amazon inzwischen Gewinn erwirtschaftet, die ja immer wieder in große Minuszahlen im Grunde einfahren und immer wieder Venture-Kapital einfahren müssen, hätte ich mich ehrlich gesagt gefreut, wenn das auch bei App.net eine Weile funktioniert hätte. Aber vielleicht sind die einfach zu ehrlich oder sie haben schlechte Connections, ich weiß es nicht. Ja, wir dürfen gespannt sein. Wir sind auf jeden Fall noch da. Also ich auf jeden Fall. Und ich werde auch da bleiben und werde so lange gehen, bis das Licht ausgeht. Weil ich kriegst du da nicht weg. Ja. Und ich bezahle auch den Entwickler-Account noch eine Weile weiter. Solange sie mein Geld nehmen, kriegen sie es. 100 Euro. Nee, 100 Dollar im Jahr. So, muss ich mal gesagt haben. 100 Dollar im Jahr. Verdammt. Unterstützt fleißig. Und sonst verflattert das Geld. Da habe ich auch gerade nachgedacht. Hauptsache, wir werden das in die Runde. Und nein. Ich hab bis November eh bezahlt. Das ist ja die zweite Finanzierungsrunde. Ich bin mit drin. Die ist ja. Dürfen wir schauen, wie es weitergeht. Gibt es zu App.net noch was zu sagen oder gehen wir über zu Christians Thema? Podlove Podcaster Workshop. Oh Gott. Das war ich vorhin. Ich bin so nervös. Erzähl davon ein bisschen. 2. Mai? Habe ich das richtig? 2. oder 3. Mai? Jawohl. 3. und 4. Mai. 2. Mai war der Freitag, der wunderbare Brückentag. Aber ich bin am 2. Mai losgefahren. Morgens früh in aller Frühe. Um 4 Uhr morgens habe ich mich hier in den Zug gesetzt und bin nach Frankfurt gefahren und dann von Frankfurt aus nach Berlin, um da mittags aufzuschlagen. Da war aber noch kein Workshop an diesem Tag. Der ging tatsächlich erst am Samstag los, was aber nicht heißt, dass am Freitag nichts los war. Da hat sich dann so ein nicht unerheblicher Teil derer, die Freitag halt schon da waren, man reist ja dann gerne mal einen Tag früher an, weil das geht ja morgens um 10 Uhr los. Und wer nicht gerade um die Ecke wohnt, ist dann auch schon mal einen Tag früher da, um da nicht irgendwie total bescheuert und bekloppt anzukommen, weil er gerade irgendwie 18 Stunden im Auto gesessen hat, solange das Auto natürlich fährt. Gab es dann Freitagabends in der Seabase schon so ein kleines Treffen. Da, ich glaube, es waren irgendwie alle da. Die Seabase war gerappelt voll mit Podcastern, es waren wunderbarer Anblick. Hat sehr viel Spaß gemacht und auch viele alte Bekannte getroffen. Ja, klar, unterbrich mich, wenn ich irgendwie zu viel fahre. Ich zum ersten Mal an die Seabase ging, also so beim letzten Podlove-Workshop. Und ich kam da an in einem Industriegebiet, alles total dunkel, habe da krampfhaft den Eingang gesucht und nicht gefunden. Mhm. Ist dir das auch so gegangen? Weil ich dachte, ich bin ja blöd oder irgend sowas. Aber geht das auch anderen so? Das geht auch anderen so. Allerdings wusste ich zu dem Zeitpunkt schon grob, es gibt zwei Eingänge, nämlich einer hintenrum, da wo die Terrasse ist, und einer vorne, also so in der Mitte. Und ich bin erstmal nach hinten gegangen, weil ich eh noch am Überlegen war, ob ich zu meinem Lieblingsdönermann da gehe. Und hab da hinten mal so durch die Terrasse, weil da sind große verglaste Türen drin, da konnte ich mal reingucken, ob schon jemand da ist. Hab das dann auch es sind wenige da beschieden und habe beschlossen, dass ich da noch einen Döner essen gehe, weil ich einen unfassbaren Hunger hatte. Und bin dann erst hinterher rein, aber das ging tatsächlich an der Seite rein. Und da hat mir dann auch freundlicherweise der wer war es denn jetzt noch? Ich habe es schon wieder vergessen. Per Twitter noch mitgeteilt, wo ich hin muss. Dieses Twitter ist schon praktisch. Ja, es war dann nicht App.net. Oder was? Doch, App.net? Nee, ist auch egal. Es war wirklich viel, viel los an dem Abend. Es waren sehr, sehr viele da schon am Freitag. Das wird vermutlich, wenn das jetzt mit den Workshops dann mal wirklich so richtig zur Tradition wird und immer weitergeht, gehe ich davon aus, dass es dann auch immer diesen Tag vorher dann so dieses Stell dich ein vorher in der Seabase geben wird. Weil man sieht sich halt gerne mal außerhalb dieses Rahmens trotz allem. Ne? Und dann gibt es dann auch mal ein lecker Bier und man kann auch mal gemeinsam vor die Tür gehen und eine Zigarette zu sich nehmen und. Das ist dann so dieses lockere, ich fahre mich mal so langsam rein darin, dass jetzt viele Menschen um mich herum sind, die genau dasselbe verfolgen wie ich oder zumindest ähnliche Dinge tun. Das ist man ja so nicht gewöhnt als Podcaster. Als Podcaster brät man ja so für gewöhnlich so in seiner eigenen Suppe, in seinem eigenen Saft und hat kaum Ansprechpartner, mit denen man mal von Auge zu Auge reden kann. Also ich habe hier in meiner Umgebung praktisch keinen, bis auf den Herrn Schmidt, mit dem ich dann die kleinen Freiheiten mache. Ansonsten gibt es niemanden, der auch nur mit dem Wort Podcast sehr viel anfangen kann. Und dann freut man sich natürlich, wenn man auch vorher schon so ein paar, am Abend vorher noch ein paar Leute zum Bier und zum Gespräch hat. Das war dein erster Workshop, oder? Nein, das war mein zweiter. Denn letztes Jahr im Mai war ich nicht. Nee, wir verpassen uns. Da warst du nicht da, ne? Wenn du gehst, gehe ich nicht und umgekehrt. Also irgendwie, wir müssen uns besser koordinieren. Können wir so Tradition machen. Dann ist die eine Tradition draußen, dann ist das gut. Ne? Ist dir das aber nicht, ich fand das so faszinierend am Freitag in der Seabase. Du kommst da rein, siehst irgendwelche Gesichter, gut, gewisse kennst du vom Bild her, aber ja, sonst nicht. Und du hörst einfach die Stimmen und bei jedem kannst du sagen, ah ja, klar, das ist jetzt. Ja, das fand ich faszinierend. Ja. Ja, genauso funktioniert das in der Tat. Richtig. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber gut, ich meine, ich kenne jetzt fast alle, die da rumliefen, kannte ich tatsächlich auch vom Gesicht, bis auf ein oder zwei, die ich tatsächlich auch wieder vergessen habe, was mir sehr peinlich war. Aber ja, es ist schon cool, wenn du da drin stehst und hörst dann, du stehst an der Theke, ja, mit dem hochverehrten Herrn Holzmann, Auphonic, ja, stehst an der Theke und unterhältst dich über eine Auphonic-App, die eingezogen wurde für irgendwie für ein Schulprojekt, für ein Klassenprojekt. Und dann hörst du so hinten raus, hörst du dann irgendwann dann den Herrn Stockmann reinkommen. Ja, das hört man dann natürlich. Das ist schon, ja, kann man öfter. Also ich würde ja, wenn ich könnte und genug Reisegeld hätte und Zeit hätte, ich würde ja das einmal die Woche in der Seabase veranstalten, so Podcaster-Treffen. Aber ich glaube, das wird nicht. Jetzt, wo Flatter ja die Kooperation mit, wer weiß. Alle 50 Euro? Genau, wie war das vorher? Alle reich. Genau, alle werden reich und alle werden sehr reich möglich. Das zweite bezweifle ich, aber okay. Reich macht doch ach, sexy. Komm. Okay, wenn du so siehst, dann werden wir alle sexy. Gut. Habe ich mal hören sagen. Aber dann im nächsten Tag, also wann es, als es dann so richtig losging, dann in der Koop, waren das wirklich, es wurde ja so ziemlich ausverkauft, das Ganze. Also, ja, ging das noch so von den Leuten her? Oder? Absolut. Also auch wenn es wohl ausverkauft war und irgendwie an die 70 Menschen da waren, gab es eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie ein Problem mit Raum. Denn ich weiß jetzt nicht, wie das im Oktober war, aber es wurde noch mehr Platz für Bestuhlung gemacht vor der Leinwand. So. Und ich ganz ehrlich, also wirklich, also da hätten auch noch mal 10 Leute reingepasst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Problem gewesen wäre. Vielleicht sind tatsächlich von den 70 angemeldet auch nur 60 da gewesen. Also die Zahlen kenne ich nicht genau. Das springen ja dann doch irgendwie kurz vor Ende ein paar Menschen immer ab, weil irgendwie irgendwas dazwischen kommt. Ist ja mir auch schon passiert. Aber überhaupt kein Problem. Hat sehr geschmeidig funktioniert. Auch immer dann, wenn aus den Handlungen heraus dessen, was jetzt gerade passiert, mehr Menschen auf einem waren. Also zum Beispiel, es gibt ja ein Catering. Wenn dann sich die Schlange vor dem Catering bildet, da war nie irgendwie, hatte ich das Gefühl, wow, jetzt stehst du da aber erstmal 2 Stunden rum und kommst nicht raus. Oder wenn alles in den 5. Stock hochgegangen ist, weil da die Workshops abgehalten wurden, wow, jetzt die Treppen sind irgendwie voll. Nee, überhaupt gar kein Problem. Also ich habe eher das Gefühl, da hätten nochmal 20 Menschen mehr dazukommen können. Aber das würde Herr Pritlov besser beurteilen können als ich. Und er sagte, das wäre... Wann wird das so organisiert? Gewesen. Also am Morgen der beiden Tage Vorträge und am Nachmittag die Workshops? Genau. Es gab am Vormittag die Verkündigungen oder die Predigten, wie ich das so schön nannte. Papst Tim hat verkündet. Zum Beispiel am ersten Tag, das auch, was er im Groben auf der Republika in der Potlove Matrix auf Englisch vorgetragen hat, hat er dann so als Fingerübung vorher schon auf dem Workshop erzählt, allerdings dann auf Deutsch und auch ein kleines bisschen ausführlicher und auch ein bisschen mit mehr, sagen wir mal, Publikumsbeteiligung, weil natürlich da, ich nenne es mal so, das Fachpublikum, jetzt müsste eigentlich ein Hall eingespielt werden, das Fachpublikum vorhanden war, sich mit ihm auch darüber zu unterhalten, das ist auf der Republika dann ja vermutlich ein bisschen dünner. Aber er war nicht der Einzige, der geredet hat, der Ralf Stockmann, der ja unter anderem sein Unwesen bei den Wikigeeks treibt, der hat über Ultraschall geredet, diese wunderbare, naja, sagen wir mal, Theming, Modding und Mach-mich-bessering Geschichte für Reaper. Selbstverständlich. Kennen draußen alle Reaper? Okay. Ich bin so froh. Ich benutze es ja auch und ich nehme auch gerade mit Reaper auf. Ich gucke mal, ob er noch nicht abgestürzt ist. Nein, er zeichnet immer noch fröhlich vor sich auf. Mit Ultraschall übrigens. Allein wegen des wunderbaren Logos, glaube ich, sollte man sich Ultraschall installieren. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine auf Podcasting zugeschnittene Oberfläche für den Reaper, der ja eigentlich von Haus aus mehr so ein bisschen überladen ist. Richtig, und also eine sehr schöne Oberfläche jetzt hat. Und Ralf hat das sehr gut auch erklärt, sehr detailliert erklärt, wie das Ganze läuft. Also was ja sowieso bei seinen Videos Ultraschall nachgeschaut werden kann, aber auch am Vortrag. Das Einzige, was ich nicht einverstanden bin, ist seine ganze Einführung, wo er so die verschiedenen DAWs gezeigt hat und die eingestuft hat und unter anderem Audacity fast keine Funktionalitäten und man weiß nicht, wie es funktioniert. Lieber Ralf, schaut dir das Ding mal an. Das Ding kann mehr, als was es macht. Also die ersten 5 Minuten könnt ihr euch streichen, aber der Rest ist äußerst interessant. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich fragen, wieso weiß der das? Ganz einfach, die Videos gibt es online, die könnt ihr alle nachschauen und ohne, dass ihr in Berlin seid. Wollte ich einfach nur kurz einwerfen. Steht dann in den Shownotes. Wir haben Shownotes. Ja, Audacity, ich muss da jetzt auch tatsächlich mal so eine Lanze für Audacity brechen. Ich habe auch die ersten 250 Folgen oder sowas mit Audacity produziert. Es kann nicht alles, was man als Podcaster haben möchte, selbstverständlich. Aber, liebe Anfänger, lasst euch nicht abschrecken. Wenn denn wirklich nichts anderes zur Verfügung steht und die, ich glaube, $60 oder sowas, also 40 Euro für Reaper einfach nicht auf der Kasse sind, dann nehmt Audacity. Es ist vollkommen in Ordnung. Und für die ersten 100 Folgen, bis ihr per Flatter reich geworden seid, reicht das. Und auch Schnitt und so weiter ist Audacity wirklich einfach zu kapieren. Es gibt unheimlich viele Online-Videos, da lernt man das auch sehr schnell. Keine Sache. Ja. Aber Reaper ist schön. Nee, nee. Du darfst schon. Ich weiß, dass du kein Audacity-Fan bist, oder? Und aber es sind ja auch nicht alle Toningenieure und haben da die dementsprechende Ausbildung. Und Ausrüstung. Und Ausrüstung sowieso. Reich sind wir ja sowieso nicht, du schon. Er meinte die Erfahrung. Hast du was falsch verstanden? Also, Christian, und was für Workshop warst du am Nachmittag? Oh, Himmels Willen, wenn ich mich da jetzt noch dran erinnere. Ich habe selber eingehalten. Ich mache das jetzt ganz einfach. Ich lenke jetzt ab, indem ich erzähle, was ich getan habe. Ich habe selber eingehalten und das war auch so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, das Motto, unter dem ich auf dem Workshop war, weil ich bin da im Grunde als Person da und nicht als Hörsuppe oder, wobei das mir keiner abnimmt, oder als Firz. Ja. Aber ich habe den Workshop schon so ein bisschen dafür genutzt oder nutzen wollen, den ein oder anderen Menschen davon zu überzeugen oder ihm den Firz nahe zu bringen. So, jetzt für die Menschen, die nicht wissen, was der Firz ist. Der Firz ist eine, sagen wir mal, gewollt schmale Lösung, um einen Podcast in die Öffentlichkeit zu bringen. Jeder kennt inzwischen vermutlich Podlove, das ist ein Plugin für WordPress, aber man muss nicht immer nur ein WordPress nutzen, man braucht eventuell gar kein WordPress, man will ja vielleicht gar nicht bloggen, sondern will einfach nur einen Podcast veröffentlichen und da springt dann auch schon mal der Firz ein. Das ist im Wesentlichen eine PHP-Anwendung. die aus bestimmten Konfigurationsdateien oder noch viel besser aus dem, was aus Auphonic herausfällt, wenn man denn schon Auphonic benutzt, und ich hoffe, das tut jeder, ein Podcast klöppelt, also Feed, Webseite und zwar das, ohne dass ihr irgendwie Hand anlegen müsst. Egal, ich will da jetzt gar keine Werbung für machen, aber es geht um einen Podcast-Publisher und ich habe so 3-4 Firz-Installationen während des Workshops auf die Beine geholfen, unter anderem beim TJ. Ja. Und ich hoffe und glaube, dass das vielleicht noch ein paar Leute mehr machen, denn ich weiß, dass das nicht ganz eben simpel ist zu konfigurieren. Das ist es nie. Das ist es auch bei Podlove nicht. Das ist es auch beim Firz nicht. Aber je mehr Menschen drankommen, desto größer wird die Wissensbasis und dann können auch mehr Menschen helfen. Und ich glaube, es sind jetzt 1, 2... der Firma. Vier neue Firzens gewesen jetzt in diesen paar Tagen. Und da habe ich halt auch einen Workshop drüber gehalten, in dem ich eigentlich zeigen wollte, wie man innerhalb von 45 Minuten von nichts, also gar nichts, auf einen kompletten Podcast kommt, sprich mit Webseite, mit Audio-Hosting, mit Auphonic, mit dem Blog beziehungsweise dem Feed-Veröffentlicher. Das hat auch funktioniert, aber ich glaube, das ist so kompliziert. Ja. Ich muss mir das anders einfallen lassen. Aber an der Stelle habe ich dich jetzt mal gefangen, ja, mach. Weil du hast nämlich in der ersten Sendung mal gesagt, du würdest mal erklären, warum der Name Firz entstanden ist. Und zwar in einer Runde sozusagen, ja, am Lagerfeuer. Wäre nicht jetzt mal ein Lagerfeuer möglich? Das kann ich dir gerne erzählen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, nicht mir, allen anderen auch. Ja, sind natürlich alle gespannt. Ja jetzt, nein, den Podcast rede ich ja mit dir, die anderen dürfen nur zuhören. Nein, also pass auf, es ist wie folgt. Sebastian Sonntag ist, ich weiß nicht, ob er jetzt noch für Deutschlandradio Wissen arbeitet, aber es war 2012 im November. Hat dieser Sebastian Sonntag für Deutschlandradio Wissen gearbeitet und hat einen kurzen Beitrag für eben jeden Sender gemacht zum Thema Podcasting. So. Also privates Podcasting, nicht ich veröffentliche nachträglich Radiosendung. Und dabei hat er nicht nur mich erwähnt, worauf ich sehr, sehr geflasht war irgendwie, weil damals war die Hörsuppe noch nicht so alt. Die gab es damals nur ein Jahr und im Radio erwähnt werden. Sondern er hat auch ein paar bekannte Podcaster, unter anderem auch natürlich den Tim erwähnt, aber auch den hochwerten Holger Klein. Und dessen Podcast-Projekt heißt ja Vrind. Und Sebastian hat das leider ein bisschen falsch rübergebracht. Der hat aus Wer redet, ist nicht tot gemacht, hat er, glaube ich, Wer nicht redet, ist tot gemacht. Vnirt. Okay. So, und Darüber hat der Holge sich köstlich amüsiert. Noch nicht mal bösartig, aber er hat irgendwie einen Tweet abgesetzt, wenn ich nicht gerade Podcast für Vinirt produziere, arbeite ich bei Radio 4. Und das war irgendwann vormittags und ich bin den ganzen Tag im Verlag auf der Arbeit rumgelaufen und habe dieses Wort 4 im Kopf gehabt. Und diesen Witz, arbeite ich bei Radio 4. Ich habe wie ein Bescheuerter die ganze Zeit vor mich hingegiggelt, weil ich das so witzig fand. Und irgendwie ist mir das im Kopf geblieben. Und eine Woche später sitze ich zu Hause nicht am Lagerfeuer, sondern in der Küche, am Küchentisch und überlege mir, wie nennst du diesen Podcast-Publisher, den du da jetzt gerade geschrieben hast? Und da war die Entscheidung ganz schnell da, das Ding muss 4 heißen. Und deshalb heißt es 4. Okay. Und das Schlimme ist, wenn ihr jetzt 4 bei Google eingebt, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber 4, ja, korrigiert euch natürlich. Googelt direkt zu Radio Fritz. Verdammte Scheiße. Ja, genau. Ich saß nämlich die Woche da, ja, und hab mal in meinem Studium Kram, bla und blub, das mal eingegeben und dachte, hö? Fürz.de kommst du auf einmal Ergebnisse auf. Ergebnisse für Fritz. Radio, ja. Die Domain habe ich leider nicht. Ich habe Radio Fritz gefragt, ob sie mir die Domain nicht bitte geben, aber die haben mir noch nicht mal geantwortet. Die Domain, die mich interessiert, die mich, wo ihr mich erreicht, verdammt nochmal, ist halt fürz.org. Aber leider. Bald sind wir ja dort vielleicht reich und dann kaufst du Radio Fritz. Mir dann auch aufgefallen. Oh ja. Genau. Oh ja, und dann lasse ich den Holgi den ganzen Tag Radio machen. Aber das kommt den ganzen Tag. Was für eine Veränderung. Oh, der macht ganz, ganz wenig inzwischen bei Fritz. Der hat nur noch eine Sendung und die findet Freitagabends statt, also morgen. Zwischen 22 und 12 Uhr, auch nur noch 2 Stunden. Und einmal im Monat ist das auch noch der Film Blue Moon, also ein Podcast über Filme, wollte ich gerade sagen. Deshalb, ich habe mich schon gewundert, dass der Holgi eine Episode nach der anderen rauskriegt. Der macht das Radio noch richtig wenig. Der ist ja bei der Late Line, ich will nicht sagen rausgeflogen, aber auch nicht unehrenhaft entlassen. Aber den haben sie von heute auf morgen haben sie ihm gesagt, ja, haben wir keinen Bock mehr auf dich. Ich glaube, der war auch relativ angepisst. Und dann ist das auch bei Fritz weniger geworden, weil die haben ja eine Kooperation dann mit den ganz vielen, vielen, vielen Sendern für diese dämliche Late Line. Die jetzt kein Mensch mehr hört, lieber ARD, ja, von meinen Beiträgen. und deshalb kann er halt auch Dienstag und Mittwochs nicht mehr senden, was halt so die dicken Tage war. Der hat halt auch gerne mal für andere Kollegen den Mittwoch übernommen, geht auch nicht mehr, ist ja auch in der Late Line drin, weil er in der Late Line nicht mehr senden darf. Bleibt für ihn jetzt im Grunde nur noch der Montag, der Freitag oder der Sonntag übrig. Der hatte den Sonntag, das war ziemlich cool, ist davon jetzt weg, jetzt ist es auf dem Freitag. Und woher ich das alles weiß, ich nehme an, Ahnung. Du hast mit Holgi gesprochen, nicht? Nein. Ja, schon. Also jetzt am Podcast. Es ist ein Zungenbrecher. Am PPW 14a war er tatsächlich am ersten Tag auch da, ja. Klar. Also klar. Also am zweiten Tag war er nicht da. Ist ein, und im Gegensatz zu dem, was viele Leute ja von ihm so denken und glauben, ich sollte das jetzt hier nicht sagen, aber ich tue es jetzt, ist das eigentlich ein richtig, richtig, richtig netter Kerl. Es ist so. Ja, das sage ich ja auch immer, aber das glaubt mir ja immer keiner. Der kommt so meinungsstark daher und ist es auch durchaus, aber kommt halt hin und wieder auch arschig rüber. Aber es ist ein echt dufter Kerl. Also das bisschen, was ich mitbekommen habe. Und der kennt mich ja gar nicht und hat mich anständig. Also der behandelt Menschen sehr, sehr anständig. Der hat für uns ein Intro gesprochen. Das ist ein sehr, sehr, sehr, sehr netter Kerl. In der Geek Talk. Nicht Geek Week. Geek Talk, ihr habt die heißt ja alle gleich. Bevor dieser ausweicht, schnell zurück zu. Du kannst ja schneiden. Es gibt Krach. Normalerweise ist ja immer so der Samstagabend, der große Abend, wo man gemeinsam essen geht. Und das Wesentliche ist ja nicht das Essen, sondern der Absturz, der nachher kommt. Dann, was wiederum dazu führt, dass am Sonntagmorgen alle mit sehr tiefen Augenrändern im Koop auftauchen. War das auch so? Und wer ist abgestürzt, wer hat sich blamiert? Das sind so skandalöse Details, was wir wissen. Ich muss dich enttäuschen. Abgestürzt ist, glaube ich, niemand so richtig. Ich schon gar nicht. Ich muss gestehen, Ich glaube, ich habe selten so viel geschlafen wie an diesem Wochenende. Endlich, ich habe die Gelegenheit genutzt. Endlich mal ausschlafen. Nein, ich bin relativ früh daheim gewesen, denn ich wollte diesen Sonntag genau nicht in dieser Situation sein, die du da gerade beschrieben hast, nämlich sonntags morgens da mit einem schweren Kater sitzen oder irgendwie mit blutunterlaufenden Augen und im Grunde den letzten Tag nur vor mich hin vegetieren und am Ende nach Hause gefahren zu sein und gewusst zu haben, verdammt nochmal, du bist da hingefahren, 3 Tage da gewesen und hast eigentlich nur einen mitbekommen, das kann es nicht sein. Deshalb bin ich tatsächlich schon um 11 oder 11:30 am Samstagabend zu Hause gewesen. Es gab aber auch kein gemeinsames Austreten zu irgendeinem Restaurant. Ich weiß nicht, im Oktober war das noch, im Kuchenkaiser. Ne? Ja, das ist aufgehoben worden, das ist abgeschafft worden, zumindest für dieses eine Mal, und ersetzt worden durch ein Catering im Laden. Zusätzliches. Rede ich jetzt Blödsinn? Doch. Ja, jedenfalls waren alle im Koop und ich fand das mindestens genauso gut wie im Kuchen. Also der essensmäßig nehme ich schon an, aber ich denke mir, wenn du den ganzen Tag da in diesen Räumlichkeiten wählst und dann isst und nachher möchtest du aber dann irgendwann raus, dann machst du wahrscheinlich nicht irgendwo bis morgen um 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis zum nächsten Morgen durch. Es sind ein paar rausgegangen, die haben dann noch um die Ecke irgendwie ein Weinlokal unsicher gemacht, zusammen mit Tim. Da war ich dann aber auch schon nicht mehr dabei, sondern habe wirklich friedlich in meinem Bett gelegen und geschnarcht, weil ich werde ja auch nicht jünger und ich kann das alles nicht mehr. So nach 3 Bier ist bei mir Schluss. Aber Kuchenkaiser und Co. ist wohl nicht mehr, einfach deshalb auch, weil es einen das am Ende so ein bisschen auseinanderreißt und dann schwieriger zusammenzufinden ist. Und ich glaube, das ist ganz gut gewesen. Den Samstagabend, ich glaube, das ging bis 10 Uhr dann irgendwie im Koop. Und man hat dann im Zweifelsfall auch noch die Technik vor Ort, um mal auf den Rechner zuzugreifen. Und quatschen kann man sowieso die ganze Zeit. Das wurde ja auch die ganze Zeit gemacht, entweder vorm Haus oder in der Küche oder im Vorraum oder sonst wo, auch mal im Treppenhaus. Also ich glaube, dass die Lösung ganz gut ist, weil es halt dann auch im Zweifelsfall die Leute nicht ausschließt, und die gibt es, die sagen, hier, die 40 Euro im Kuchenkaiser oder die 30 Euro oder die 20 Euro, das ist mir einfach zu viel, das möchte oder kann ich mir nicht leisten. Oder aber, das ist mir nicht vegan genug oder... Ja, oder schmeckt mir schlicht nicht. Ja. Fand ich eigentlich ganz charmant. Und der Sonntag? Der Sonntag ging eigentlich im Grunde genauso los wie der Samstag, mit Podigy allerdings. Nicht mit Tim und Ralf. Podigy hat tatsächlich erzählt, was ihr Konzept ist. Deshalb konnte ich eben so schön in die Parade fahren. Das war also alles vorbereitet. Ich habe das ja alles schon mal gehört. Allerdings das mit den Preisen, dass die da was machen, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß jetzt auch nicht, was tun die denn? Also habe ich eben irgendwie was verpasst? Ich war ja mal kurz 5 Minuten nicht da. Oder habe ich das jetzt nicht kapiert, was sich jetzt bei den Preisen tun wird? Oder habe ich euch da einfach unterbrochen? Nee, das haben wir an und für sich. Schweigen im Raum. Das haben wir an und für sich. Ich mache mich im Zweifelsfall gerade lächerlich. Ja? Nee, das haben wir doch fertig abgesprochen. Helft mir nochmal auf die Sprünge. Ich bin auch nur alt und vergesslich. Wie auch immer. Es ist ja auch egal jetzt an der Stelle. Zu dem Zeitpunkt war das noch nicht raus, aber sie haben Podigy sehr schön erklärt und das hat auch richtig lange es war einer von ihnen. Welche von beiden weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Namen sind nicht so meine Stärke. Ben. Und die haben das wirklich hervorragend. Ja. Ben. Ben? Der heißt wie mein Sohn. Schöner Name. Gut rübergebracht, haben dafür auch keine Prügel bekommen. Also wie eben schon mal erwähnt, ich unterstelle ja tendenziell, nicht in der Szene, aber unterstelle tendenziell Menschen, die generell irgendwas ins Netz hinaus senden, ja immer so ein bisschen Misstrauen gegenüber Menschen, die Geld dafür nehmen möchten, das zu vermitteln. Aber nein, so war das nicht. Ich hatte tatsächlich anfangs Bedenken, dass die da rausgebuht werden. Wie wollt Geld für Hosting? Wer seid ihr denn? Ganz im Gegenteil, also sie wurden sehr, sehr freudig aufgenommen und es wurde auch wirklich von vielen Menschen tatsächlich diese Aussage gemacht, es kann ja nicht sein, dass wer anständige Leistung abliefert, der soll und darf und muss unbedingt bitte Geld dafür nehmen. Also es herrscht auf gar keinen Fall irgendeine kostenlose Mentalität. Das war auch die erste Sache, wo sie jetzt vorbeikamen, mal im Gespräch. Das war einfach für mich überhaupt gar nicht vorstellbar. Also ich meine, als Podcaster will man doch den neuesten, geilsten Scheiß haben. Und wenn das alles automatisch noch geht, ja, irgendjemand muss das bauen. So, ne? Ja, also ich persönlich wäre jetzt kein Podigy-Kunde, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Das liegt aber jetzt bei mir mehr so an der Geschichte dran, dass ich ja auch genau wissen will, was da passiert. Das heißt, ich möchte jeden Schritt, der dazu führt, dass irgendwo eine Audiodatei am Ende liegt, die veröffentlicht wird, die möchte ich kennen, diesen Schritt. Ja, gut, aber das ist jetzt auch nicht erst seit gestern irgendwie Podcaster, ne? Also wenn jemand anfängt so, dann möchte man doch eigentlich sagen, hier, mach du mal, hier, mach mal den Service so und ich möchte nur ins Mikrofon sprechen, oder? Klar, wenn man mehr Erfahrung hatte und so weiter, ne, dann möchte man dann schon mal so seinen eigenen Server haben und so. Also, glaube ich jedenfalls. Weiß ich nicht. Warum? Also ich bin jetzt tatsächlich wieder so weit, ich muss keine eigenen Server haben. Wenn jemand für mich den Scheiß erledigt, bin ich eigentlich ganz froh. Ja. Siehe Uberspace, ne? Ich bin exzessiver Uberspace-Kunde. Und ich muss nicht mehr meine eigenen Scheiße hosten. Aber ich will wenigstens die Workflows zwischendrin im Griff haben. Und das wäre mir jetzt bei Podigy tatsächlich versperrt. Da möchte ich dann doch ein bisschen mehr die Finger drauf haben. Und ich möchte auch in der Lage sein, mehr als 3 Audiodateien da abzulegen. Sondern ich möchte vielleicht auch 4 oder 5 oder 6 oder 10 oder 20 da hinlegen. Aber ich bin auch nicht der typische Kunde, sondern das soll ja durchaus jemand sein, der keine Lust hat, sich mit dem Scheiß rumzuprügeln, sondern einfach nur Sendungsbewusstsein hat, das Mikro hinstellt, Audacity oder Reaper oder was auch immer aufmacht, reinquatscht, irgendwo seine Datei abwirft. Rikus Heidel Podcast, der mit redemit.net bald auch live podcastet. Häkel Podcast? Nein, ich bringe, nee, gib den Gedanken schon gar nicht meinen, sondern von meiner Großmutter. Ich sage immer das Beispiel, ich höre auf mit der ganzen Meta-Ebene-Geschichte, sobald meine Großmutter ihr Häkel Podcast problemlos online bringt. Ich hätte jetzt meine Frau vermittelt. Du, ich kann das auch. Ich habe ja irgendwann mal Schneider gelernt als ja in einer geistigen Umnachtung. Aber das ist nicht der Punkt. Aber ich denke mir, es muss. es geht mir vor allem darum, dass wir sind. Die ganzen Podcasts sind sehr technisch lastig im Moment. Einfach aus dem Grund heraus, aus der History heraus, weil du musst ein bisschen Verständnis haben, sonst kommst du da nicht weiter, oder? Und ich denke mir, es muss einfach in die Richtung gehen, dass egal, es gibt noch so 100.000 andere Themen, dass die eben auch verpodcastet werden. Und genau für diese Leute, denke ich mir, wo keine Ahnung haben, wie das und die das auch nicht interessiert, genau für die ist das die richtige Plattform und für das finde ich es ideal. Ja, das ist ein Skandal. Was? Ja, dass das noch keiner macht. So. Na gut. Ist das nicht, ne? Die perfekte Lösung wäre ja wirklich, ich habe hier einen Rechner, also um den kommt man ja. Naja, doch, man kommt auch um den Rechner herum. Mobile. Ja. Mobile App, ne? Problemlos. Mhm. Genau. So, und ich möchte eigentlich wäre es ja geil, ich spreche nur noch rein und dann ist das veröffentlicht. Das ist ja das, was ich ja geil finde. Reinquatschen, klicken und dann. Entschuldigung, sagt man nicht im öffentlichen Podcast. Das ist so dein Fast-Forward-Konzept eigentlich. Einfach noch einfacher, oder sehe ich das falsch? Habe ich das Konzept von Fast-Forward falsch verstanden? Genau, richtig. Das Konzept vom Fürz letztendlich, wenn man ihn richtig konfiguriert mit der Auphonic-App zusammen. Genau, reinquatschen. Ja, das macht ja, Audioboo macht das ja auch. Kommt da. Nur ist das ein bisschen, Naja, also es ist nicht so funktional, also ne, mit der Länge und so, aber die Idee bei Audioboo ist ja dasselbe, ne? Einfach reinquatschen, hast gleich ein Feed, alles da, Community, bla. Das ist schon die Idee, die dahinter steht. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe da nie reingeguckt. Ich habe mir meinen Username gesichert, fahre ich auch wieder weg. Also es war so irgendwie so ein verrückter Professor da, also wenn man sich angemeldet hat, hat er einen so ein bisschen erklärt, jo lalala, und ein bisschen auf Gaggel gemacht. Deshalb habe ich es mir mal angeguckt. Ich glaube sogar auch dem Tim Pritlaff dort gesehen zu haben, aber hat sich wohl noch nicht so in Deutschland durchgesetzt. Egal. Wobei dann das gleiche für Soundcloud gilt, ne? Ich glaube, die mit Lernen. Da kenne ich mich jetzt wieder nicht aus. Also ich finde den Player ganz hübsch, aber irgendwie funktioniert er meistens nicht und das ist so. Ja, Soundcloud ist auch so eine verpasste Gelegenheit, habe ich manchmal das Gefühl. Die Entwickler haben sich da irgendwie verhagelt vom Konzept her und jetzt funktioniert halt nichts mehr oder sie sind nur noch irgendwie daran, das Ganze wieder zu ja, funktionieren tut's ja irgendwie. Und sie versuchen sich ja auch, im Bereich Podcasting irgendwie zu positionieren. Aber das ist weder Fisch noch Fleisch. Also es gab da so ein Beta-Programm für Podcaster, aber dann hast du dann auch wieder nichts gehört. Ich habe mich mal beworben, weil ich einfach mal reingucken wollte, wie funktioniert's, was kann den Menschen das bringen, die podcasten möchten. Hab dann gar keine Antwort bekommen, noch nicht mal eine Ablehnung. Sehr ideal. Sehr ideal. Bitte? Ja, ist halt blöd. Ich habe den halt geschrieben, hier, pass mal auf, ich mache einen Podcast über Podcasts. Würde ich mir gerne angucken, damit ich auch darüber reden kann, wenn mich mal jemand fragt. Ich wollte mich da jetzt auch nicht ranwanzen oder sowas. Tatsächlich gab es halt gar keine Antwort. Dann hat mich ein netter Mensch, der mal bei SoundCloud gearbeitet hat, der das mitbekommen hat, gefragt, hier, soll ich mal nachhören? Da sage ich, nee, lass gut sein, ist jetzt auch gut. Ist dann halt nichts mehr draus geworden. Also ich habe so das Gefühl, die wollen, irgendwer bei denen will, andersrum, irgendwer in dieser Firma möchte, aber irgendjemand in dieser Firma möchte auch wiederum nicht. Also es sind irgendwo, gibt's da innerhalb des Ladens, gibt's da unterschiedliche Meinungen darüber, wie die Ausrichtung davon sein sollte. Und das tut ihm nicht gut. Da fehlt so ein Head, so ein Kopf, der allen anderen sagt, passt mal auf, da ist die Straße, da geht's lang und jetzt verdammt nochmal loslaufen. Und ich habe so das Gefühl, da gibt's zwei oder mehr Menschen, die am selben Strang, aber am anderen Ende ziehen, und das taugt nicht. Was schade wäre, denn die Idee an sich ist ja geil. Da werden wir wieder beim Menschen-Thema. Genau. Oder ein Machtthema, wie das in Firmen so gerne ist. Ne? Aber gut. Tja, da kann man ja nun nicht reingucken. Nee. Ne? Aber vorhin hat man ja schon mal gesagt, Skandal. Es soll sie geben, die Tierquälereien von japanisch stammenden Katzen. Was war da genau? Ja, es soll sie nicht nur geben, es gibt sie. Und es wurde sogar sauber dokumentiert, nämlich auf Video, dass Japaner von Tim, Ralf und Claudia massiv ausgenutzt wurden. Man kann sogar sagen, missbraucht wurden im Sendezentrum an der Republika. Es hat angefangen mit einem Japaner, nämlich einer Winkelkatze, die da Glück gebracht hat im Sendezentrum. Claudia hat sogar dann noch aufgerufen für mehrere Katzen, und einer der Hauptorganisatoren der Republika hat dann noch so eine japanische Winkelkatze zugeführt, und die dann auch missbraucht wurden. Die machten ausführlich ihren Job, und die machten einen sehr guten Job für das Sendezentrum, weil, ja, hat ja alles sauber geklappt, hat super funktioniert. Also die Winkelkatzen als Glücksbringer haben dem Sendezentrum Glück gebracht, und ich finde es ein absoluter Skandal, dass wir als Podcaster, sprich natürlich Tim, Claudia und Ralf, unser Geld, das wir ihnen per Flatter geben, missbrauchen, um da Sklavenarbeit auszunutzen, damit da eine gute Sendung ist. Also ich klage das an, und jeder, der auch meiner Meinung ist, sollte unter #Sendegate protestieren, dass das auf jeden Fall nicht mehr vorkommen wird. Genau, wir prangern das mit an und beim Twitter voll. Und ADN und so. Und flattert vielleicht auch das Sendezentrum ganz fleißig. Vielleicht können sie sich nächstes Jahr leisten, wenn sie wieder Japaner einsetzen, das auch Geld zu finanziell zu unterstützen, also dass die nicht einfach ausgenutzt werden, und die jetzigen japanischen Sendekatzen in ihr angestammtes Reich wieder zurückzuführen und nach Japan zu verfrachten, wo sie hingehören. Wo wir wieder bei unserer unterschwelligen Botschaft von 50 Euro auf eurem Flatter-Konto wären. Die ist nicht unterschwellig, die ist ganz, ganz offensichtlich und hörbar. 50 Euro auf jeden Flatter-Account pro Monat. Mit dem Thema von den Sendegates sind wir gleich wieder bei der Republika, und das ist auch unser nächstes Thema. Ja, das war ja auch... Wir kommen vorwärts. Das wäre ja auch so ein bisschen ein Skandal, oder viele fanden das auf den verschiedenen Ebenen ein Skandal, nämlich David Hasselhoff. Der passt da überhaupt nicht rein, und. Ich habe mir den Video selbstverständlich auch angesehen. Nicht, weil er mich interessiert, sondern einfach, weil ich auch fand, irgendwie geht das ja irgendwie gar nicht. Ich nehme an, ihr habt das auch angeschaut. Was fandet ihr? Müssen wir David Hasselhoff haben, um der Welt klarzumachen, dass es Datenschutz gibt und dass man sich vielleicht ein bisschen überlegen muss, was man tut und was aufgenommen wird und was man ins Netz stellt? Geht das nicht auch ohne David? Jetzt. Also ich meine, ja, auf dem hat er sie aufgebaut, also Videos darum die Aktion, weil er ja da von seiner Tochter aufgenommen wurde und die kamen ins Netz. Was ich einfach nach wie vor bezweifle, ob das jetzt wirklich so ist, wie er das schildert, oder ob das nicht einfach ein Riesen-Marketing-Gag war. Ja, aber eben, das war ja die große Diskussion, die momentan stattfindet über David Hasselhoff. Naja, ich finde den Video inhaltlich überflüssig. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich finde es schade, dass also von allen fast 100 Videos, die es zur Republika gab, fand ich das, den muss man sich nicht anhören. Bei einem anderen gibt es natürlich auch wieder sehr große kontroverse Diskussionen, natürlich auch absolut gewollt vom Speaker jedes Jahr, Sascha Lobo. Dieses Jahr fand ich den Vortrag sehr gut, sehr eindrucksvoll und gar nicht an David Hasselhoff, wie er zum Teil im Twitter verglichen wurde, dass das gleiche ist, finde ich gar nicht. Habt ihr den Vortrag auf Video gesehen, Sascha? Ich habe ihn absichtlich nicht gesehen, weil ich war ehrlich gesagt sehr enttäuscht von seinen Reden, die er da im Rededingsbums mit Max und so gemacht hat. Das war irgendwie nicht er. Und ja, irgendwie hat mir das nicht gefallen, deshalb habe ich mir den gar nicht erst angeschaut. Das war das Einzige, was ich gesehen habe. Wiederum umgekehrt. Ja, habe ich gesehen. War ein bisschen lang, aber sehr, sehr gut. Und vor allem die Message und wie er es rübergebracht hat mit dem Vergleich mit dem Vogelverein aus, wo war der? Ja, einfach im Vogelverein. Ja. Man sollte sich Gedanken machen und eben 50 Euro. Richtig, also kommt auf die gleiche Message, wie wir auch spendet. Macht was, unsere Eltern können es besser als wir. Habt ihr sonst noch irgendwelche spannenden Videos schon gesehen, die ihr speziell empfehlen könnt? Wie weit seid ihr schon mit Nachsehen? Ich eben gar nicht weit. Eben wie gesagt, ich letzte Woche war ich in Paris, diese Woche nochmals und geht nicht alles auf einmal. Also da gibt es noch sehr viel und es waren sehr gute Speeches dabei, es waren auch weniger gute Speeches dabei. Also ein Aufruf an die Hörer, wenn ihr speziell findet, dieser oder jener Speech ist es speziell empfehlenswert, empfiehlt das. Gebt uns doch Kommentare und so weiter und so fort, dann müssen wir nicht alle 100 durchhören, dann würdet ihr uns sehr helfen. Auf jeden Fall. Das Ganze, vielleicht so als Überblick zu der Republika, ich fand es qualitativ das, was an Videos geliefert wurde, sehr gut, sehr eindrucksvoll. Was mich irritiert hat, ich weiß nicht, wie stark das ihr das verfolgt habt, waren die ganzen Audiogeschichten von den kleineren Bühnen. Die konnte man live gar nicht richtig anhören, also die Qualität war leider recht schlecht. Und ich habe dort auch noch keinen Link gefunden, wo die jetzt zum Nachhören sind. Also falls da irgendjemand ein Link wüsste oder sonst irgendwas, wäre ich auch sehr froh. Ab in die Kommentare damit. Also der Ben, der hat mir irgendwie über Twitter dann noch geschrieben, dass da auf jeden Fall extrem viel los war, noch so im Hintergrund. Und extrem viele Leute da waren. Also wird wahrscheinlich einiges. Ja. Also er meinte, es ist auf jeden Fall immer was los so. Und es wird nicht langweilig, also vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass da irgendwie jetzt die Qualität nicht so ganz so war oder so. Ja, wir fragen mal einfach unsere Hörer, vielleicht haben die ja noch Input. Hat der Christian noch was er empfehlen kann von den ganzen Videos? Ich habe mir tatsächlich den Spaß gemacht bisher und habe genau 2 Videos geguckt. Das ist zum einen der eben schon erwähnte Herr Lobo gewesen. Und zum anderen war es dann die Wiederholung, allerdings dann auf Englisch, der Potlove-Matrix vom Tim. Ansonsten habe ich mir den Spaß gegönnt und habe mich voll und ganz auf das Sendezentrum und ähnliche Podcasts verlassen, die über die Republika berichtet haben. Ich finde das tatsächlich sehr angenehm, nicht den Scheiß nicht selber angucken zu müssen, sondern mir das anhören zu können, dass andere Menschen darüber reden. Das fand ich auch letztes Jahr schon geil und da war ich ja noch dabei. Also da war ich auch noch vor Ort, dieses Jahr war ich gar nicht da. Und habe mir auch letztes Jahr tatsächlich weniger Talks angehört als Podcasts, die dann hinterher darüber geredet haben. Ich bin da auch eine faule Sau. Hast du live die Videos geschaut oder nur mitgehört? Dieses Jahr? Letztes Jahr oder dieses Jahr? Ich habe nachträglich gehört, ich habe überhaupt gar nichts live mitbekommen. Das findet ja immer so zu so unsäglichen Zeiten statt, wo normale, anständige Menschen arbeiten müssen. Ich meine, hallo, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Es gibt auch Leute, die während der Arbeit das anschauen können. Tja. Ja, naja, anschauen, naja. Ich habe das probiert, da ging es nochmal um Hunde, aber mehr habe ich dann tatsächlich nicht mitgekriegt. Ah ja, es ging am Anfang um Hunde. War wo an anderen Dingen beschäftigt, aber ja. Bei aller Liebe, das lässt mein Job nicht zu, da kannst du mal Videos gucken. Da hatte ich gerade Pause. Klassische Ausrede. Ich mache gerade Mittagspause. Ja, ja. Was machen Sie denn da? Mittagspause, sieht man das nicht? Wir haben 17.32 Uhr. Ich habe spät begonnen, habe ausgeschlafen. Genau, Gleitzeit. Also ich fand die Videos sehr gut und die werden ja jetzt dann auch noch online erscheinen. Die finde ich jetzt wirklich zum Nachschauen. Vor allem, was mir aufgefallen ist, gegenüber früheren Jahren, wo ich das eben auch nur via Stream, Audio-Stream gehört habe, es wirkt ganz anders. Also vor allem, wenn Tim, Claudia und Ralf da arbeiten. Nichts gegen Tim, nichts gegen Ralf, aber Entschuldigung, Claudia kann das einfach tausendmal besser. Also wie sie mit den Leuten umgegangen ist, mit diesem ganzen Charme, wie sie das gemacht hat, also Claudia hört nicht zu, aber trotzdem, Claudia, du gehörst ins Fernsehen. So, mein Kommentar dazu. Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Keiner sagt, was so lässt sich ein, so verhungern hier. Claudia würde jetzt bestimmt durch den Ring gucken. So über ihre Brille hinweg. Aber ja, du hast natürlich recht. Die sind natürlich deutlich charmanter als Ralf und Tim. Und muss man jetzt dazu sagen, auch noch deutlich besser aussehend als die beiden, aber das ist ja dann auch nicht mehr ganz, also nee, egal. Und was mich an der Republika übrigens, was das Thema Audiostream, wenn wir dieses Mal schon mal aufs Tablet heben, stört oder gestört hat, ich hätte gerne mal irgendwann am frühen Morgen oder am späten Abend, ich weiß gar nicht mehr, eingehört und hätte gerne einen hören wollen. Ich habe das mit dieser Webseite da, mit Voice Republic, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, hab's vergessen, nicht hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen. Entweder, also ich habe kein Netzproblem gehabt, das weiß ich genau, aber irgendwie dieses Widget oder diese HTML5 oder Flash-Anwendung, die hat einfach nicht funktioniert. Und wenn ich mich nicht ganz irre, habe ich vor 2 Jahren von der Republika Feeds zusammengeklöppelt, mit deren Hilfe man, wenn denn das Netz gestanden hat, das stand ja nicht gut vor 2 Jahren, die Audio-Streams, die Livestreams per Podcatcher hätte hören können oder sonst irgendwie hätte hören können. Und die Lösung, die sie jetzt haben, die läuft halt auf eine Webseite hinaus und da fällt nirgendwo ein MP3 oder irgendein Audio-Stream heraus, sondern man kann es wirklich nur per irgendwie HTML5 Webseite irgendwie gucken, hören, besser gesagt, und das prangere ich hart an. Also ich finde es immer wieder schlimm, wenn solche Veranstaltungen einen Stream anbieten, aber einen nackten Audio-Stream, einen bescheuerten, simplen, einfachen, bekloppten Audio-Stream nicht nach außen leiten können für Live-Hörer. Es gibt ja nicht viele Podcast-Live-Hörer, aber ein paar gibt's ja dann doch und die hätten einfach gerne einfach nur einen bescheuerten Stream. Ja, da gebe ich dir 100% recht. Bei mir hat es zwar funktioniert, aber in einer Qualität, die nicht akzeptabel war. Also ich bin, trotzdem, dass ich Podcaster bin, relativ unempfindlich, weil ich will sie einfach verstehen, aber mir nicht. eindeutig. Wir sind leidensfähig. Aber das ging jetzt gar nicht. Da es aber ja einen neuen Anbieter gab, der das gemacht hat, und das auch eine Schweizer Firma war, hat mich das nochmal gestresst, weil ich fühle mich da in meiner persönlichen Ehre. und so weiter. Also, das liebe Firmen, liebe Firmen, das müsst ihr, nochmal klarstellen, dass ihr das könnten perfekt machen. Also nächstes Mal sauber, ja, sonst geht das gar nicht. Bestimmt können die das. Die Frage ist, ob die das wollen, denn einen Audiostream rausleiten, das wollen die im Zweifelsfall deshalb nicht, weil man dann nicht Menschen auf eine Website ziehen kann. Und eine Website ist natürlich eine wunderbare Plattform, um, das muss jetzt nicht böse gemeint sein, was ich sage, Werbung auszuspielen. Dann sollen sie im Audiostream halt Jingles einspielen oder sonst irgendwas, wenn dort Werbung rein muss. Also, ist da, also bitte, also mit dem etwas umgehen. Nur ein Werbespot. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von... Weil ich gebe dir recht, ich will ja so, gerade wenn so etwas live abläuft, dann möchte ich unterwegs das mithören können, weil es ja gerade unter der Woche ist. Also das ist jetzt ein Need, der jetzt irgendwo nicht so schwierig ist. Und wenn ich sehe, wie perfekt Sie Video hingemacht haben, was echt schwieriger ist, oder, dann kann das mit dem Audio nicht so schwer sein. Und sonst helfen wir. Es wird auch vernachlässigt. Es wird auch vernachlässigt. Audio wird bösartigst und vermutlich absichtlich. Ich prangere das hart an, vernachlässigt. Ich erwähne da jetzt nur mal den netzpolitischen Abend in der Seabase, den die DigiGes einmal im Monat veranstaltet. Okay, keine Ahnung. Schweigen. das ist Seabase, ne? Kennt ihr, haben wir ja jetzt eben erwähnt. Ne? Ne? Ja. So ein Laden in Berlin. Und einmal im Monat trifft sich da eine nicht gerade kleine Menge an Leuten und redet über Netzpolitisches. Und es gibt Vorträge und es gibt ein Video, das gibt's dann auf der Webseite der Seabase. Und früher, als alles noch besser war, da gab es auch mal einen Audiostream. Und irgendwann ist denen die Hardware für diesen Audiostream abgeranzt. Das war vermutlich im Wesentlichen irgendein kleiner Rechner, PC. Und seitdem ist kein Geld mehr für einen Audiostream da. Das ist natürlich Quatsch. Jetzt, wo ich es sage, fällt es mir auch gerade selber ein. Im Grunde müsste ich jetzt mal hingehen, 50 Euro für einen Raspberry Pi in die Hand nehmen. Der 30 Euro kostet, aber da muss man ein bisschen Soundkarte reinwerfen, im Zweifelsfall noch Netzteil und so weiter, muss man in die Hand drücken und sagen, jetzt mach verdammt nochmal, weil ich will das auch per Audiostream hören, aber ihr wollt nicht. Ja, da gibt es auf der Seabase-Webseite nur irgendwie ein Flash oder sonst irgendwie Video und das macht keinen Spaß. Und wir fordern mehr Audiostreams. Selbst da klappt's nicht, ne? Und die in der Seabase, die wissen ja, wie das geht. Also denen unterstelle ich nicht, dass die zu blöde dafür sind, sondern das ist einfach Audiostream. Naja, ist ja nicht so wichtig. Doch, ist es. Mensch. Ja, also wenn wir jetzt gerade dabei sind, ja, also ich hätte dann ganz gerne noch ein paar Webentwickler, damit die Webseite auch schon aufsteht. So, jetzt kommst du da nie wieder rein. Brauchst du gar nicht mehr probieren und du kriegst auch kein Bier mehr da drin. Aber wenn wir so bei Audiostreams sind und so weiter, denke ich mir, was natürlich auch sehr spannend ist, wieder mal zu einem positiven Thema zu kommen. Es gibt ja da ein Tool namens Auphonic, das ja ganz neu neue Funktionen eingebaut hat, nämlich den Multitrack. Weiß jemand von euch etwas über diese neue Funktion? Wenn ich sie wir müssen vielleicht hören, mal hören, weil ich nehme jetzt nicht an, dass schon alle das bis ins Letzte kapiert haben, was das ist. Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, was das ist. Naja, erstmal jetzt nicht wirklich Schlimmes. Also Multitrack ist in erster Linie, wir nehmen mehrere Kanäle auf. Also was weiß ich, so wie wir jetzt eben hier auch sitzen, ne? Und dann können wir dann am Ende zusammenlaufen also lassen. Jede einzelne Stimme in einem separaten Aufnahme und das Ganze nachher zusammen mixen. Wieso macht man das? Wieso sind wir so bescheuert und machen das? Naja, also ich meine, wenn ich jetzt mal anfange laut zu husten und so, dann ist das ja direkt in deiner Stimme zum Beispiel drinne. Ne? Das wollen wir ja wahrscheinlich nicht, ansonsten kriegen die Hörer nämlich einen Dachschaden. Die husten ausrülpsen. Im Zweifel. Ne, oder? Ja, oder so. Ne? Also da gibt's ja auch ganz viele peinliche Geschichten. Das war ein interner. Egal. Ja, also deshalb macht man das. Und lange Zeit hat uns ja der Georg auch schon im Podcast Ding schon mal erklärt, da fummelt er an so Möglichkeiten herum. Und das ist jetzt wohl herausgekommen. Ne? Also die Möglichkeit, mehrere Kanäle hochzuschmeißen, was weiß ich jetzt, Rico seine Audiodatei als Einzelaufnahme und dann den Christian und den Martin seine einfach hochzuschmeißen und das Ding macht dann wahrscheinlich selber. Also ein Mix von allen. So habe ich das jetzt erstmal verstanden. Testen konnte ich es noch nicht, keine Zeit. Aber das werde ich auf jeden Fall noch tun. Wie, also vor allem auf, ich meine jetzt nicht von der Aufnahme her, das ist klar, aber wieso muss Auphonic jetzt da die einzelnen Spuren, Mehrspurverarbeitung, wieso? Hat ja vorher ja auch geklappt. Also wir haben das Ganze zusammengemixt, hochgejagt. Das wurde mit viel Fu, wie du sagen würdest, von Auphonic korrigiert. Wunderbar, zack, Peng, raus damit. Naja, also wenn du jetzt jede einzelne Aufnahme dir direkt anschaust, also was du jetzt zum Beispiel machen könntest, einfach mal ums verständlich einfach ein Feedback zu bekommen. Du nimmst jetzt deine Audiodatei, schmeißt die jetzt einfach hoch und ab bestimmten Stellen sprichst du ja nicht. Bei mir das wurde quasi die ganze Prozedur von... Aber wir wissen, was du meinst. Ja, dann nimm halt meine. In dem Bereich, wo ich nicht spreche, muss ja Auphonic was machen. Und in den meisten Fällen versucht es jetzt, Dinge abzuarbeiten anhand seiner Logik und nimmt jetzt quasi das Rauschen als... eigentlich das Signal da. Und was es macht, es wird versuchen, das Rauschen zu verstärken. Weil Auphonic ist einfach ja nur eine Abarbeitung von schon Wissenden. So ist es eben programmiert. Und ja, Auphonic weiß ja nicht, was ist das echte Signal. Also spricht da jetzt jemand und so weiter. Das wollen sie natürlich filtern. Also zum Beispiel entscheiden, ob Musik drinne ist oder ob jemand spricht und so weiter. Wenn ich jetzt natürlich so eine Aufnahme hochschmeiße, dann wird nicht wirklich klar, was ist das Signal. Und die Idee, die ja da abläuft bei Auphonic, ist, dass ich das alles automatisch machen lassen kann. Und wenn ich jetzt mehr Kanäle, also das finde ich schon eine richtig geile Geschichte, wenn Auphonic alle Kanäle, also alle Channel Strips erkennt und an sich schon mathematisch weiß, dass das am Ende eine Datei sein soll. Das ist Mastering in hoher Qualität, wie ich finde. Und was man damit machen kann, ist natürlich die Dynamik wunderbarer zu machen, ja, also klarer zu machen, genauer auf bestimmte Details einzugehen, weil eben klar wird, was der Gesamtkontext der Aufnahme ist. Zum Beispiel. Also mehr Intelligenz. Ja, mehr Processing im Hintergrund und man kann mehr herausholen. Man kann vielleicht kleinere Fehler besser bearbeiten. Von einer anderen Spur kommen etc. können so automatisch minimiert oder sogar ganz ausgelöscht werden. Das ist Mikrofonübersprechungen. Was es natürlich gibt. Also sehr vielversprechend finde ich. Und da wir ja wissen, dass Mumble ja in der aktuellen Version, aktuell, sehr aktuell, nämlich heute, aufgespielt hat, dass die Spuren auch synchron bleiben sollen. Und jetzt mit Verbindung mit Auphonic natürlich dann äußerst spannend wird, damit wir viel weniger Schneide- respektive Säuberungsarbeiten haben in den Aufnahmen und natürlich für die Hörer die Aufnahmen angenehmer werden zu hören. Schöner Moment. Eindeutig. Also ich glaube, wir müssen unbedingt auch nochmal den Georg einladen. Also mir brennen da einige Sachen noch auf den Nägeln. Zum Beispiel, wie er dann erkennt, welches... also wenn wir jetzt quasi miteinander sprechen und einer spricht mir, wie es der Christian gerade schon gesagt hat, mir in das Wort rein, wie jetzt auf Phonic feststellen kann, welches er minimieren soll, also von der Lautheit her, und welches die brisante Stimme ist. Also wie er das mathematisch machen möchte. Oder ob es da noch gar keine wirklichen Ideen gibt, sondern man prüft einfach nur, welches die lauteste Stimme ist oder so. Ja, also in der aktuellen Beta-Version steht das also noch nicht. Das habe ich nämlich schon getestet. Dort hast du einfach den Übersprecher drin. Also ist aber eben, man muss auch sagen, das Ganze ist noch Beta-Version, also Private Beta, es kommt nicht jeder drauf. Wenn ihr, liebe Hörer, da drauf wollt, ist es relativ einfach. Einfach ein Mail an Auphonic und dann bekommt ihr einen Code. Und mit diesem Code werdet ihr freigeschaltet, damit ihr das Ganze austesten könnt. Für alle, die es interessiert, einfach, dass wir das auch noch gesagt haben. Und ich gebe dir recht, wir brauchen unbedingt wieder Georg hier. Es ist eh wieder mal Zeit, dass wir mit Georg zusammensetzen, dass er uns so ein bisschen Hintergrundinformationen geben kann. Georg war ja auch am Podlauf-Podcaster-Workshop und hat ja auch über diese Multitrack-Geschichte gesprochen. Ja. Hat er dort mehr gesagt, als was wir jetzt schon gesagt haben? Du warst nicht da. Stimmt. Auf jeden Fall denke ich auch. Das Problem ist ja ein bisschen, also er steckt in der Materie derart tief drin. Sowas von tief drin, dass das, was er sagt, ja für mich zu 99,9% Voodoo ist. Ne? Wie Auphonic generell Voodoo ist. Das ist Voodoo und ich bin mir nicht sicher, ob Auphonic nicht der Beweis ist, dass Voodoo und Esoterik doch funktionieren. Ich verstehe das nicht. Das ist mir alles zu hoch. Ich versuche das immer wieder zu verstehen. Aber das hier mit dem Multitrack, das habe ich tatsächlich verstanden, weil ich ja auch ähnliche Probleme habe. Die in Schall und Rauch zum Beispiel kommt es dann schon mal vor, dass auf der Aufnahme vom Alexander so ein ganz kleines bisschen der Chris, der mit drauf ist. Wir machen auch einen Double Ender. Also er nimmt seine Spur auf, ich nehme meine Spur auf und am Ende schmeiße ich das zusammen, mache einen Podcast raus. Und da kann das schon mal passieren, dass seine Spur ein ganz kleines bisschen meinen Audiotrack mit drauf hat und das klingt dann im Mix echt schlimm erstmal, weil das dann dazu führt, dass ich halle. So, und dann sagen wir jetzt mal den Alex. Liebe Grüße, nimm einfach mal dein Mikrofon und mach's ein bisschen. Hast du jetzt heiß. Alex gesagt? Absichtlich. Ja. Er will ja einfach wieder ganz viele Feedbacks. Ja. Ja, natürlich, das ist Punkt 1 der Lösung, aber wenn das dann mal passiert ist, ja, dann ist es so, weil wir nehmen ja die Sendung dann nicht neu auf und dann ist das leider so und er merkt das ja beim Aufnehmen nicht und dann ist das passiert und scheiß drauf. Ich habe das mit Reaper und Co. und mit Filtern reduziert bekommen und habe mir einen abgebrochen, es hat ganz gut funktioniert, bilde ich mir ein, aber perfekt war es nicht. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Mit Auphonic wäre das dann besser. Ich werde das jetzt auch die Tage mal ausprobieren und gucken, wie seine Rohspur da rauskommt und ob das wesentlich besser wird. Und dann bin ich noch glücklicher als vorher. Aber sehr viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es wird halt in dem Moment interessant, wo die Aufnahmesituation nicht heterogen ist. Also wenn natürlich jemand ein Studio hat, jetzt nehmen wir mal hier den unvermeidlichen Herrn Pritlove, der hat seine Metaebene und da sitzen 6 Leute drin und nehmen das, oder 4 Leute und nehmen ihren Kram auf, Freakshow von mir aus, dann ist das mit Sicherheit so abgestimmt, dass keiner da irgendwie eine Spur hat, die nicht sauber ist. Aber wenn man dann mit, wie ihr vielleicht, ja, mit Double-Endern arbeitet, die aus unterschiedlichsten Situationen räumen und kommt, dann glaube ich, ist das ein ganz, ganz großes Ding. Wenn auch mit, natürlich für den Benutzer hier, mit mehr Arbeit verbunden, weil man muss ja jeden Track hochladen und einsammeln, ja, alles und alles für so die Hörer, alles für den Club. Auf dem Flatter. Nee, Entschuldigung. Schön. Ich sehe, es funktioniert. Genau. Aber wir haben dich ja heute vor allem unter anderem wegen einem grünen Thema hier, Christian. Bist du unter die Grünen gegangen? Bist du alternativ geworden? Ach, herrje. Ich habe mal Grüne gewählt in meinem früheren Leben, ja. Schon mal passiert. Ich finde das schlimm. Gut. Holgi ist der die Grünen nicht gut findet. Ich finde sie gut. Cool. Ja, jetzt sind sie doof. Stinken nach. Nein, natürlich nicht. Es kommt drauf an, welche Grüne. Es gibt gute Grüne und es gibt blöde Grüne. Aber darum geht's nicht. Nein, es geht um den Relaunch. Das hast du richtig erkannt. Ne? Ja. Gut. Es war der September 2011. Die Welt war noch ruhig und schön und ich habe meine Zeit im Wesentlichen, wenn ich denn meine Zeit im Netz verschwendet habe oder in Aktivitäten im Netz verschwendet habe, im Wesentlichen darin reingepackt, irgendwelche Projekte anzufangen und sie nach gewisser Zeit wieder abzubrechen, weil ich entweder keine Zeit mehr, keine Lust mehr oder kein Feedback oder sonst was bekommen habe. Und eines von diesen Dingen war ein Spaßprojekt, von dem ich von Anfang an dachte, ja, das machst du jetzt 2 Wochen, dann ist mal gut. Und das hieß die Hörsuppe. Im Wesentlichen einfach war das der Versuch, mich über die Podcast-Szene lustig zu machen, weil ich irgendwie im Sommer 2010 das erste Mal Podcasts gehört habe und ja gewaltig mir gedacht habe, weißt du, ja, natürlich. Ich habe mir gedacht, weißt du, hey, das sind ja nur Berliner. Das ist ja eine Mischpoke, das ist ja, die braten im eigenen Saft, da musste mal Scherze drüber machen. Und habe dann WordPress aufgesetzt, habe das Ding Hörsuppe genannt, fragt mich bitte nicht mehr, warum ich das Hörsuppe. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Ich bin auch nicht wirklich glücklich mit dem Namen, aber von dem komme ich einfach nicht mehr weg. Habe dann mal so 2, 3 witzige Artikel da veröffentlicht und irgendwie habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Feedback bekommen. Und naja, ich habe es dann halt ein bisschen länger gezogen und dann wurde das Thema immer interessanter und ich dachte mir, ja gut, dann machst du es halt mal ein halbes Jahr und dann ist es da auch wieder gut. Aber ich bin bei diesem komischen Podcasting hängen geblieben und bin es auch heute noch. Aber der Ursprung war einfach ein in ungefähr 30 Minuten aufgesetztes WordPress, das ich mal mit 3-4 Handgriffen so ein ganz kleines bisschen anders gestaltet habe oder hatte. Und ja, dann irgendwie über die ersten 2, 3, 4 Wochen hinweg so ein bisschen modifiziert habe. Aber das Blog, das ihr jetzt noch vor einem Tag gesehen habt, das war im Wesentlichen die Entwicklung von den ersten 2 Wochen, ersten 3 Wochen, wo ich ein bisschen Arbeit reingesteckt habe. Und naja, das war ins Blaue hinein. Das war ohne den Anspruch irgendwie mir Möglichkeiten zu geben bei der Veröffentlichung von Dingen, also ob das jetzt Artikel sind oder Informationen über Podcast, mir irgendwie den Weg zu bereiten oder mir irgendwie Möglichkeiten zu lassen, mich frei zu entwickeln. Das ging nicht. Also dieses WordPress, das ihr jetzt 2,5 Jahre lang gesehen habt, das war sehr, sehr beschränkt. Das war sehr markant, ja, durch das Rot und Schwarz. Das Rot war ja durchaus gewollt, sollte ein bisschen boulevardesk aussehen. Aber es war im schlimmsten Falle war sehr behindernd für mich, weil ich einfach nicht weiterkam, um Dinge zu tun, die ich gerne gemacht hätte, nämlich den Zugang zu erleichtern, den Zugang zu neuen Podcasts, den Zugang zu neuen Episoden in Podcasts, die ich schon kenne oder die ich lange nicht mehr beobachtet habe. Und das war mir ein Graus. Und deshalb habe ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr tatsächlich drauf verbracht, wobei halbes Jahr klingt viel, aber ich habe immer nur sehr, sehr wenig, immer nur so eine Stunde alle paar Tage mal dran gearbeitet, habe ich mir jetzt ein WordPress zusammengebastelt, es ist leider immer noch WordPress, das mir zumindest grundsätzlich die Möglichkeit gibt, Dinge zu veröffentlichen und mich nicht darauf zu beschränken, dass in einer Spalte ein Artikel ist und auf der rechten Seite im Seitenteil, im Sidebar so ein paar Zusatzinformationen sind. Ich möchte mich ein bisschen frei entwickeln, ich möchte ein bisschen den Zugang erleichtern zu neuen Podcasts, zu neuen Entdeckungen. Die Leute sollen ja durchaus in der Lage sein und die Menschen sollen in der Lage sein, Podcasts zu entdecken. Das ist klingt jetzt sehr marketingmäßig, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Und ja, deshalb gibt es seit gestern die neue Hörsuppe, die ist nicht mehr rot, die ist grün. Sind Komplementärfarben. Also ich habe mir gedacht, jetzt machst du es ganz anders und dann machst du es halt auch grün. Ich mag grün. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Und auch mit neuem Logo. Was aber nicht neu ist, ist der Inhalt. Im Wesentlichen ist es der alte Inhalt mit neuem Gewande. Aber das wird jetzt die nächsten Tage und Wochen anders werden. Also ich werde jetzt auf dem, was jetzt veröffentlicht ist, aufsetzen und werde mich Schritt für Schritt dem Punkt nähern. Ich habe schon vor, schon mal, also ich rede zu viel. Entschuldigung. Und werde irgendwann an einem Punkt angelangt sein und sagen können, jetzt bin ich da, wo ich hin will. Und es ist gut. Also designmäßig ein sehr radikale Änderung. Also ich, das ist ja, ich also auf jeden Fall gelungen. Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, fand ich, ja, ist ganz anders. Hat da jemand zum ersten Mal gerade reingeguckt? Zum ersten Mal? Aha, jetzt? Wie jetzt? Einer von euch hat gerade richtig gesagt. Das war ein MC. Ja, aber ich habe schon reingeguckt, ja. Ich muss allerdings sagen... ich kenne es schon, ja. Also hoho wegen der Umstellung, weil ich finde das eigentlich sehr, sehr viel offener. Also... Vom Design, ich mache ja Webdesign, ne? Würde ich das eher funktionaler finden, als wie es vorher war. Ja. Ne? Also so. Also es wirkt für mich sehr viel ansprechender, weil ich nicht überschlagen werde von vielen Informationen. Mehr Luft drin. Ja. Deshalb finde ich es besser. Das ist aber auch noch nicht fertig. Also es soll durchaus noch so ein kleines bisschen luftiger werden. Die Schriften sind mir an vielen Stellen noch zu klein. Es gibt halt so ein Kollege von mir, der sich mit dem Thema deutlich besser auskennt als ich, der Oliver, der ist Typograf und da fällt gerne mal dieses Wort Mikrotypografie und die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten, da wird noch fürchtlich viel gedreht werden. Abstände zwischen bestimmten Dingen, Größe von bestimmten Dingen, das möchte ich alles noch drehen. Ich bin nicht gut in sowas, muss ich direkt davor sagen. Ich bin ganz schlecht eigentlich in solchen Geschichten. Ich weiß immer nur, was ich nicht mag und was ich nicht gut finde, wie ich es aber gerne hätte, darin bin ich ganz schlecht zu formulieren, wenn ich das Ding nicht vor mir sehe. Und deshalb habe ich das Ding jetzt einfach mal veröffentlicht. Arbeite selber dran. Also ich benutze mein eigenes Blog durchaus selber. Also ich benutze meinen Blog auch, um Dinge zu entdecken. Ich weiß, das klingt bescheuert, aber es ist so, weil dieses Blog ja sehr automatisiert auch im Hintergrund ist. Das heißt, die Podcasts, die in der Hörsuppe erwähnt werden, die werden im Hintergrund auch aktualisiert. Das heißt, ich habe da Skripte, die gehen an die Feeds der Podcasts, holen sich da die neuen Episoden, schmeißen die auf die Seite, erzählen mir Dinge, die so auf den ersten Blick nicht zu sehen sind, wie zum Beispiel, Achtung, hier gibt's ein neues Logo, Achtung, hier gibt's neues Dings. Ich benutze dieses Blog tatsächlich selber und in den nächsten Tagen und Wochen werde ich selber für mich entdecken können, funktioniert das? Wo muss ich dran gehen? Was ist scheiße? Wo hast du dich verrannt? Wo muss dringend was anderes werden? Also ich habe jetzt schon ganz fürchtig viel Feedback bekommen, tatsächlich am ersten Tag, dass eine ganz bestimmte Sache fehlt. Nämlich ich habe diese Vorhersage, die einmal am Tag veröffentlicht wird, in der drin steht, was in den letzten 24 Stunden so in der Podcast in der Podcast-Menge aufgeschlagen ist. Und das werde ich auch wieder reinholen müssen. Habe ich ehrlich gesagt nicht so mit gerechnet, dass die Leute so drauf abfahren. Habe dafür auch ganz schön Prügel kassiert tatsächlich von ein, zwei Menschen. Das sind so Dinge, die müssen jetzt feingetunt werden. Die müssen wieder reingeholt werden, geändert werden. Aber ich möchte, dass das gut erreichbar ist. Was ich nicht möchte, ist, dass jemand mehr als, ich sage jetzt einfach mal, einmal klicken muss oder zweimal klicken muss, um zu seiner gewünschten Information zu kommen. Wenn das der Fall ist, dann also ist es sehr gut gefällt, ist dieser Live-Podcast-Teil, also dieser Live-Kalender mit der aktuellen Liste, wo wenn du mit der Maus rübergehst, dass rechts gleich die Detailinformationen kommt. Also das finde ich wesentlich schöner gelöst als vorher, weil das finde ich wirklich top. Das hat mich viele Haare gekostet. Das ist immer noch nicht schön. Also ich bin nicht zufrieden damit, weil ich bin, was CSS angeht, ein ganz fürchtlich schlechter CSS-Mensch, Programmierer, was auch immer, wie man das nennen möchte. CSS ist für mich ein Graus. Ich prügel mich damit rum und es ist noch nicht schön, wenn du mal, wenn du darüber wanderst mit der Maus, ja, über die vielen Termine, die es da gibt, siehst du, dass die Podcast-Logos wandern. Ja. So ein kleines bisschen, mal ein bisschen nach links, mal ein bisschen nach rechts, das geht gar nicht, das ist scheiße im Quadrat. Das sind die Kleinigkeiten, die mich maßlos stören, die ich muss aber noch irgendwie verbessern muss. Da kann ich dir aber jetzt schon sagen, das ist normal, also es geht jedem CSS-Nerd irgendwie so. Ne? Klar, also. Natürlich, aber warum kann es nicht jetzt schon? Dann hättest du ja nichts mehr zu tun. CSS halt. Genau. Und ich muss ehrlich gestehen, ich genieße das so ein kleines bisschen, an dem Ding rumzudrehen. Also nach 2,5 Jahren hat man sich halt auch an dieser Geschichte ein bisschen satt gesehen. Also ich persönlich habe mich daran satt gesehen. Das war ja so ein Design, das rein zufällig, und das ist wirklich ein Zufall, so ein ganz kleines bisschen an das GUI bei Star Trek, bei Next Generation erinnert hat. Möglicherweise erzähle ich euch etwas, was ihr noch nicht so mitbekommen. Aber mich hat es immer, nachdem mich jemand darauf hingewiesen hat, an Star Trek erinnert. Und nachdem das gesagt wurde, ging es mir nie wieder aus dem Kopf. Ich war jedes Mal wieder auf der Enterprise und irgendwie muss jetzt was, bis mir jetzt demnächst irgendjemand erzählt, dass es wie was anderes aussieht. Also ich habe schon Hinweise darauf, es sähe so ein bisschen wie Hyundai aus, ja, das H, was nicht wirklich stimmt. Ich habe einen Hinweis darauf, dass die Hörsuppe mit dem Grünen ein bisschen wie beim Holiday Inn, ja, die Hotelkette aus sehr. War tatsächlich auch meine erste. Nee, ich habe nachgeguckt. Also ganz ehrlich, Holiday Inn hat einen grünen Hintergrund und es fängt mit H an, aber da hören die Gemeinsamkeiten schon auf. Das ist eine Assoziation, ne? Also das ist ganz normal. Aber ich finde es erstmal Respekt, dass du so lange durchgehalten hast. Also mit demselben Design, das machen nicht viele. Faulheit. Ist wirklich... nicht durch. Naja, also ich kenne jetzt nun aus der Szene, ne, ich bin ja selber nun, wie gesagt, CSS-Nerd, also ich kann, sobald ich das fertig habe, kann ich nicht mehr. Dann drehe ich schon wieder durch und mache neue Pläne, wie es jetzt neu aussehen muss. Also ich bin immer irgendwie, es muss... Also mir gefällt es meistens nie so, ja. Also ich bin, wenn ich es fertig habe, schon wieder beim nächsten irgendwie. Und das ist es ist schon Es ist schon ein bisschen. Ich habe vorher auch die Hosen hat schon angefangen. Podcasten live und ja, kannst du ja auch gleich. Naja, es ist, also, nee. Ja, aber das zeigt eben schon Stärke eigentlich so. Also ein Design komplett erstmal in eine Richtung zu bauen und dann auch durchzuziehen. Dass irgendwann mal was Neues kommt, ist okay. Ja, aber durchzuziehen mit dem, ja, also das ja. Zeigt schon etwas. Mir blieb ja auch gar nichts anderes übrig. Ich habe ja gar keine Zeit für was Neues gehabt oder irgendwie großartig. Ja. Ich habe ja, das sieht man ja bei der Hörsuppe so gar nicht, weil man hat ja so dieses WordPress vor Augen und naja, da hast du ein Theme, einen Artikel und Widgets und Seitenbar und wie sie alle heißen. Was man der Hörsuppe ja nicht ansieht, ist das, was im Maschinenraum werkelt. Und das ist richtig sehr viel mehr. Also es ist tatsächlich 50% mindestens der Hörsuppe macht schlicht und ergreifend die Skripte im Hintergrund aus, die Dinge von Podcasts abholen, die einordnen, die Broadcasts nach ADN schicken, wenn dann jetzt ein Live-Podcast losgeht und. Das musste ich Gott sei Dank nicht anfassen. Das ist ja das Schöne an der Geschichte. Ich habe jetzt wirklich nur am WordPress getreten und nicht an der am Maschinenraum. Das kann alles bestehen bleiben, sollte auch weiterhin funktionieren, genauso wie die API. Ne? Die Hörsuppe hat ja eine API, wo du abrufen kannst, was denn da alles drin steckt, um was auch immer du daraus machen möchtest, machen zu können. Das ist ja alles unangerührt und läuft weiterhin. Aber das hat mich halt tatsächlich die letzten 2 Jahre auch beschäftigt. Da habe ich verhältnismäßig viel Arbeit reingesteckt und weil ich ja so ein Einzelkämpfer bin, ich bin ein ganz schlechter Teamworker, habe ich das alles alleine gemacht und es hat auch so lange gedauert, das hinzukriegen. Naja, gut, ich habe zwischendrin auch ein bisschen gepodcastet, nicht sehr viel, aber auch ein bisschen. Also deshalb, ich kam gar nicht dazu, groß dran rumzuwerkeln und irgendwann war es dann jetzt aber auch gut, es musste wirklich über den Haufen geworfen werden und ich hoffe, dass ich mit dem, was ich hier tue, ein bisschen offener bin. Natürlich kann man das jetzt nicht so beweisen oder zeigen, weil so ein WordPress-Theme guckt man sich jetzt mal nicht so eben an und sagt, ja, das ist gut und das ist offen oder nein, das ist nicht. Aber mit dieser Aufteilung in 2 Spalten, generell, die ja in mehrere Spalten aufgeteilt werden kann, ohne Seitenbar, also ohne Seitenleiste, glaube ich, bin ich ganz gut dabei und wer weiß, vielleicht ist es in 3 Jahren schon wieder anders und dann bin ich blau. Solange es nur im Design ist und nicht beim Workshop. Da gehen wir mal nicht. Ja. Wenn Facebook nur genug Geld bezahlt, werde ich auch blau. Also für 2.200.000 wäre ich dabei. Ja, du kannst ja dann mal Max anfragen, der hat da jetzt Connection. Stimmt. Ja, aber der muss auch erst nochmal ein Visum kriegen. Ja. Wie das immer so ist, Politik und so. Wofür ich allerdings ein bisschen Werbung machen möchte, ist um Verständnis. Ich habe einige Dinge nicht zwingend abgeschaltet, aber ein paar Dinge nicht im Zugriff und will die jetzt nach wieder an die Oberfläche spülen, zusehen, dass sie reinpassen, zusehen, dass sie gut programmiert sind. Dafür, dass die Seite, der Dive-Kalender zum Beispiel, ist ein schönes Beispiel dafür, an dem habe ich wirklich eine Woche lang dran gearbeitet, auch wenn das jetzt bescheuert klingt. Der war zuerst so, dass du mit dem Mauszeiger über ein Event gehst und dann hat im Hintergrund ein Ajax-Event abgefeiert und hat gesagt, so, jetzt gib mir bitte mal über die API die Daten. Das ist natürlich blöd, weil der Benutzer dann warten muss, auch wenn es nur kurz war. Aber so eine halbe Sekunde, Viertelsekunde war es schon. Das ist eine Verzögerung, die konnte ich nicht tolerieren. Deshalb mache ich das jetzt so, dass tatsächlich schon, wenn die Seite geladen wird, alle Informationen des dargestellten Kalenders geladen werden und nur noch dargestellt werden, also das Display auf Block gesetzt wird und von dann runtergeholt wird. Bla. Wofür ich werben möchte, es fehlen jetzt noch Dinge, die kommen schon wieder nach oben. Hab ein bisschen Geduld mit mir. Wenn der Schuh irgendwo drückt und ihr habt wirklich das Bedürfnis, mir zu sagen, dass ein Feature, das jetzt im Moment nicht nach oben gespült ist, ganz, ganz, ganz, ganz wichtig ist, schreibt mir einen Kommentar. Das ist immer gerne gesehen. Benehmt euch halbwegs höflich, ne? Weil unhöfliche Kommentare finde ich doof und blöde. Aber fragt mich ganz kurz, vielleicht kann ich auch nur mit Hilfe eines Links, denn vieles, was jetzt im WordPress drinsteckt, ist ja da, nur vielleicht nicht verlinkt. Vielleicht kann ich mit dem Link helfen und ihr findet euren Kram, den ihr dringend sucht. Aber habt Verständnis dafür, dass nicht alles sofort da jetzt ist, wo es noch hingehört. Denn das ist jetzt Work in Progress und es dauert mit Sicherheit noch einen Monat, bis ihr alle zufrieden seid und mit Sicherheit ein halbes Jahr, bis ich zufrieden bin. Danke. Dann habe ich gleich noch einen Kontext dazu, nämlich bei deinem Live-Podcast. Ja. Da hast du ja so eine lustige Liste, ne? Und du willst ja dein Design irgendwie offen und freier gestalten. Worauf willst du hinaus? Du hast unten die Live-Podcasts und wenn ich jetzt, die hast du ja gerade gesagt, die Events, dann sehe ich also, welche Podcasts gerade da, die ich da so anklicke, also wenn ich mit der Maus drüber fahre. Und da hast du jetzt links diese Kästchen. Links. Ja, also was weiß ich jetzt, 15. Mai. Ja, genau. Kästchen sind ganz schlecht. Jetzt verraten wir, warum? Weil ich möchte ja einen abgeschlossenen Tag darstellen. Das ist schon richtig, ja. Aber von der Auflösung her zwingst du quasi das Ganze in eine Aggression. Das ist ein bisschen Psychologie, ein bisschen dahinter. Du gucken. Und diese Kästchen, die engen den Kontext ein. Du möchtest ja die Webseite offen und breit darstellen. Und probier einfach mal den Trick und mach mal die Umrandung weg. Und schaust dir einfach mal bisschen länger an. Also so wie es vorher war im Grunde. Naja, vorher war ja keine Umrandung, ja, eben. Sondern es war ja eine Side. Naja, aber vorher war tatsächlich keine Umrandung. Du hast recht, ja. Okay. Genau. Und dann einfach mal die Schrift grün machen. Also was jetzt ist. Und dann also komplett diese Boxen weg. Welche Schrift grün? Die vom Datum? Vom Datum, genau. Und der Hintergrund ist ja grün. Den nimmst du raus und dann die Boxen raus. Dann hast du ein komplett offenes Design. So, pass mal auf, das machen wir jetzt mit Hilfe vom Firebug jetzt mal direkt. Nee, keiner Firebug, ich habe hier Chrome offen. Müssen wir hier nicht live machen. Oh, nö, ich kann dir mal ein Bildchen schicken und dann kannst du mal gucken. Krieg ich gerade noch so selbst hin. Also. Naja, du musst ja nicht hier loshacken. So, ich war jetzt versucht, das direkt zu machen, aber das ist ja vollkommen Quatsch. Nee, aber... Ja, du hast recht. Kleine Idee. Also mir gefällt es, sobald du auf responsives Design stehst, weil ich bin so ein Mobile-Freak, dann bin ich glücklich. Ja, sorry. Es heißt ja so schön Mobile First, ne? Hier in der Hörsuppe gibt es eine ganz klare Regel, die heißt Mobile Last. Nein, um Himmels Willen, es sind tatsächlich wieder nur wenige Handgriffe, die ich vermutlich brauche, um das Ding hier halbwegs mobil benutzbar zu machen. Was allerdings vermutlich nicht transportiert werden kann, ist die Nummer mit, ich fahre mit der Maus über den Event im Live-Kalender und es gibt eine Information darüber. Das wird nicht nur gästenmäßig schwierig, sondern es wird einfach vom Platz her sehr, sehr schwierig. Also entweder kann ich einen Kalender darstellen oder Info, aber ich werde da einfach in dem Moment nicht... die Info rechts darstellen, sondern einfach einen Link losfeiern und dann geht das auf die Informationsseite. Aber weißt du, du hast ja schon mal einen Vorteil gegenüber anderen großen, wichtigen Webseiten, dass zum Beispiel der Search, wenn es in responsive ist, nicht mitten im Logo drin klebt. Wie große Podcaster das ja öfters machen. Ja, ich habe mir die ehrlich gesagt noch nicht so oft angeguckt auf dem Handy. Ich habe die einmal angeguckt und habe gesehen, dass es ganz fürchtig ist. Das sind gar nicht. Das sind so kleine CSS-Anpassungen, damit einfach die Abstände stimmen und so weiter. Und dann finde ich es absolut okay. Klar, dieser Live-Kalender, der wird Arbeit geben, bis der responsive ist. Aber ja, okay. Der Rest geht. Ach, ich lasse das einfach Siri machen in Zukunft. Habe ich mir überlegt. Ja? Siri liest den Live-Kalender vor. Ja. Hallo, lieber Christian. Jetzt spielt gleich Quasselstrippen. 11 Uhr samstags morgens am 17. Mai 2014. Und irgendwie, das wäre doch cool. Wir sind gespannt. Naja, gut, kann. Ich hoffe halt, dass es das Ziel eigentlich, das ich verfolge. Es gibt ja im Grunde zwei Zielgruppen, die ich habe. Einmal ist das wie Podcast, drei Zielgruppen. Die Podcast-Szene, also ihr da draußen, ja, ihr wollt alle erwähnt werden und wollt über euch lesen und wollt Vanity Search machen und cool, über mich wird geredet. Und dann gibt es die eingefleischten Podcast-Hörer, die wissen, was sie tun und bei mir vorbeikommen, um vielleicht mal den einen oder anderen Impuls mitzunehmen. Und dann gibt es ja die blutigen Anfänger. Und um die kümmere ich mich bisher zu wenig und die möchte ich ein bisschen mehr mitnehmen. Denn das sind nicht die wichtigsten, die sind alle wichtig. Das sind neue Hörer. Die sind alle wichtig. Alle mehr. Aber denen muss man mehr Pflege messen. Und da muss man mehr Liebe reinlegen und mehr Verständnis dafür haben, dass die noch nicht den Durchblick haben, was ist denn überhaupt ein Podcast? Was ist ein fucking Podcatcher? Was tue ich mit dem? Und wie installiere ich mit dem? Und wenn ich ihn installiert habe, was mache ich denn damit? Denn das sind alles Taxonomien, das sind alles Arbeitsabläufe, mit denen hat ein normaler Mensch eigentlich fast nichts zu tun. Ich finde nur wenige Entsprechungen zum Vorgang, ich abonniere einen Podcast im normalen Leben oder im normal erlebten technischen Leben eines durchschnittlichen 40-Jährigen in Deutschland. Da gibt's nur ganz wenige Entsprechungen. Mir fällt auch tatsächlich ja, gerade gar keine ein. Spezielle Seiten und wenn dafür, ich, oder was hast du da für Ideen? Ja. Ich plane vor allem sehr viel zu schreiben zu dem Thema, beziehungsweise mich mit Menschen ins Benehmen zu setzen, ans Mikro zu setzen und mit denen darüber zu reden, wie man das besser machen könnte, beziehungsweise wie man das tut. Also ich habe mir schon den einen oder anderen ausgeguckt, ich nenne jetzt ganz bewusst keine Namen, mit denen ich darüber reden möchte, wie man den Einstieg erleichtern kann. Also mir geht es hier tatsächlich nicht so sehr darum, die technische Basis für den Einstieg zu erleichtern. Da gibt es auch Bestrebungen, wenn ich jetzt so an die Single-Purpose-App vom Tobi Bayer zum Einschlafen-Podcast denke, wobei die ja nicht von Tobi ist, sondern egal. Oder die Idee, es wäre doch geil, wenn ich auf einer Webseite einen Link hätte, der Folgendes tut. Ich klicke drauf, mein Handy, auf dem ich darauf klicke, nimmt sich die Information, sie installiert Podcatcher XY und abonniert auf der Stelle automatisch, ohne dass ich irgendwas tun muss, den Podcast, auf dessen Seite ich auf diesen Link geklickt habe. Also diese Single-Purpose-App nur, nur auf aktuelle Podcatcher bezogen und auf unser System bezogen. Also darüber möchte ich gar nicht reden. Eigentlich möchte ich das, was jetzt da ist, also die Podcatcher, die da sind, die Technologie, die da ist, nehmen und sagen, so funktioniert sie und so könnt ihr sie benutzen, um das und das zu hören. Und das möglichst in drei Sätzen. Nicht in drei Artikeln, nicht in drei Stunden, sondern in 3 bis 4 Sätzen. Ich weiß, das ist unfassbar schwierig und wahrscheinlich werde ich scheitern. Aber im Zweifelsfall werde ich eine Mailadresse drunter setzen und sagen, passt mal auf, und hier ist meine Mailadresse oder hier ist ein Kommentarfeld. Wenn du Probleme hast, schreibe, dir wird geholfen. Du bist nicht alleine. Ja, also, dass wir nicht alleine sind, sehen wir ja an vielen Projekten, die jetzt in der Szene so sind. Und auch mit Famous, da hatten wir ja eigentlich Ideen. Das Problem liegt ja gar nicht so sehr daran, die Probleme aufzuzeigen, sondern Leute zu finden, die daran interessiert sind, auch kostenlos oder mit geringem Geldfluss, diese Sachen umzusetzen. Ja, also Jason ist jetzt keine große Geschichte, da irgendwie mal, ich meine, das machst du ja mit der Hörsuppe auch und schmeißt die Informationen raus. Wir müssen nur irgendwie mal einen gemeinsamen Punkt finden und das macht eben zurzeit leider Gottes eben halt ja nur Podlove. Ich quatsche seit 2004 so in die Podcast-Szene nicht so wirklich hinein, leider Gottes, aber mit vielen Entwicklern und das interessiert halt keinen. Wir müssen eher das Interesse dafür wecken, dass es Leute gibt, die das auch haben wollen. Ja, also ja. Also es muss stärker von den Leuten kommen, nicht immer alles zu nehmen, sondern auch zu sehen. Ich meine, wir sind 2014. Ja, was? Ja. Du hast recht. Das ist. Naja. Die Frage ist dennoch. Wir sind ja nicht so arg viele. Und ich weiß auch nicht, ob wir so arg viele mehr werden. Wobei, wie ihr ja schon bescheuert klingt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt nicht sagen, dass Podcast an sich eine Nische ist, aber man kann aus der Nische schön heraus podcasten. Ich weiß nicht, ob das verfängt oder beziehungsweise ob es am Ende eine Community geben kann, die groß genug ist, das zu leisten, weil es sind ja dann doch am Ende irgendwie dreistellige Zahlen hier in Good Old Germany und andere Länder, die gleiche Sprache sprechen, zumindest in Ansätzen. Vielleicht sind wir einfach zu wenige. Ich weiß es nicht. Das muss man abwarten. Aber im Zweifelsfall muss man einfach das nehmen, was wir jetzt haben und das nutzen und das in wenigen Worten erklären und den Menschen näher bringen und dann klappt das auch. Also ich kenne sicher eine Menge Leute, ich kenne hier ganz bestimmt eine ganze Menge Leute, die schon mit dem, was wir jetzt haben und aber auch mit sehr viel Willen trotzdem überfordert sind, einen Podcast zu abonnieren, einen Podcast vernünftig zu abonnieren. Und dann kommen dann solche Sachen dazu, und ich möchte das jetzt auf gar keinen Fall schlecht reden, aber dass der Holgi seine Feeds aufsplittet was wichtig und gut war, ja, aber das bringt schnell Verwirrung rein. Und dann sagst du jemand, ja, der hat jetzt zwar den Gesamtfeed, aber der hat ja drei andere Feeds auch noch. Dann sagst du, warum? Ja, da kriegen die Leute Angst. Da kriegen die Leute Angst. Und die müssen wir den Menschen nehmen. Weil die haben dann schon keine Lust mehr. Das ist dann zu kompliziert und die hören dann auf und sagen, ach, ich mach doch lieber mein Radio an. Da ist zwar Dudelradio dran, aber da weiß ich wenigstens, dass es nur ein Rädchen gibt, an dem ich drehen muss. Das kann ich absolut. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, Holgi produziert gerade so viel, ne? Ich muss dir eins sagen, wenn Holgi so podcasten würde wie Tim Pritloff, hätte ich Lust, alle Podcasts zu abonnieren, was ich so nicht habe, weil ich ja immer, also es ist so ein bisschen wie Apple, ja. Apple hat am Anfang tausende von Produkte gehabt und wusste nicht, wohin er will. Und das habe ich mittlerweile so ein bisschen bei Holgi. Ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich werde einfach überfordert gerade von diesen. Eigentlich, das ist Frind. Ja, Frind ist jetzt dieses große Ding, so, da fällt viele Produkte auf einmal raus. Holgi macht immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, wenn er das gut verpacken könnte, hätte ich ganz einfach einen leichteren Zugang dazu. Es ist aber auch schwierig. Es ist ja auch, es ist im Zweifel auch eine Experimentierphase, die er da vor und hinter sich hat. Klar, logisch. Ich freue mich über jeden, den er veröffentlicht und, ach du meine Güte. War auch nur ein Beispiel. Ne? Ja, es ist schwierig. Ich kenne das ja selber aus eigener Erfahrung. Da muss man sich auch erst mal finden. Das kommt schon noch und dann ist das alles gut. Solange man dann daneben steht und vielleicht dem einen oder anderen verzweifelt, also in dem Fall tatsächlich einfach mal meine Frau, die sich jetzt nicht unbedingt mit Podcast-Themen exzellent auskennt, aber schon weiß, wo sie hingreifen muss für gewöhnlich. Aber da war sie dann tatsächlich doch irgendwie verwirrt und sagte, was ist denn hier mit dem Feed? Der kommt gar nichts mehr raus und hier ist irgendwie so, und da müsste eigentlich bei mir, und das prangere ich bei mir ganz hart an, müsste bei mir eigentlich eine Hörsuppe, einen Artikel gestanden haben, passt mal auf, der Holger hat Folgendes getan, wenn ihr jetzt folgendes Problem habt, müsst ihr das und das und das und das und das tun, und dann ist alles wieder gut und ihr seid glücklich. Menschenskind, warum habe ich das denn nicht getan, ich Idiot? Ganz einfach deshalb, weil ich immer in letzter Zeit immer davon ausgegangen bin, ja, das weiß doch sowieso jeder. Ja, was ein Scheiß. Das weiß eben nicht jeder. Und deshalb hatte ich darüber schreiben müssen. Und das möchte ich auch wieder anfangen. Zusammen mit diesem Relaunch. Okay, da haben wir ja noch ganz viele Themen, die wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren zu bearbeiten haben und zu diskutieren haben. Werden wir auch alles tun. Mhm. Wer das bereits gemacht hat und wer ja auch so ein bisschen sehr nerdig ist, ist in Richtung Linux und so weiter, ist der Podcast Heimhart. Der hat nämlich jetzt bereits sein 5-jähriges hinter sich. In der 60. Folge haben sie das gemacht und Twitter ist das sicher der besten und berühmtesten Podcast, den wir hier haben, und darum möchte ich den auf jeden Fall erwähnen und gleichzeitig Roman und Dirk herzlich gratulieren und wir warten auf die nächsten 600 Folgen. Jetzt müssen wir ausrechnen, wie viele Jahre das sind. Rechne nicht. Mindestens. Also herzlich gratulieren. Ja, Entschuldigung. Ja, ich wollte auch nur mal gratulieren. Ja. Da schließe ich mich doch gleich an. Wir sind gespannt, ob wir das auch je schaffen werden. Wir arbeiten daran. Ja, wie viele Nummern haben wir? Hat das jemand mal zusammengerechnet? Ja, bei uns wird es ja schwierig mit unseren komischen B-Seiten und vielleicht auch bald eine C-Seite. Mal sehen. Wir rechnen später nach. Gut. Haben wir sonst noch News? Ich habe noch eine kleine, aber Breaking News in dem Sinn nicht wirklich rausschneiden. Nee, erzähl. Gut. Die Apple Podcast App hat ein Update erhalten, gerade heute, 15. Also gut, heute nicht mehr, wir haben ja schon, mein Gott, ich habe noch nie so lange gepodcastet. Gestern, 15. Sie kann jetzt mit Siri kommunizieren, also Siri kann Podcast starten, da freue ich mich ganz arg drauf. CarPlay-Unterstützung gibt's und Update-Problem, die bei, also Wiedergabeproblemen wurden bei, nach der Synchronisation mit iTunes verbessert. Das könnte den Rico freuen. Wenn du sie denn dann nutzen. Wenn ich sie nutzen würde, würde mich das freuen. Genau, einfach so. Aber dann würde ich sagen, gehen wir zu den Highlights über oder hat irgendwer sonst noch was Schnelles Neues? Gut, dann gleich mal zuallererst der Rico. Was hast du für ein... Ja, also Tipp? Der Podcast, der mir jetzt im Moment am meisten aufgefallen ist, wo ich zufälligerweise darüber gestolpert bin, und wahrscheinlich außer mir schon eh jeder kennt, heißt Es spricht. Das ist ein Podcast von Michel Knecht, der da bereits 14 Folgen hat und sehr kurze Folgen, und ich finde sie sehr prägnante Folgen, die er da macht. Also kurz, die meisten sind so ein paar Minuten groß. Aufgefallen ist mir in Bezug zum Podlove Podcaster Workshop, habe ich zum ersten Mal von diesem Podcast gehört, wo es so ganz kleine, knackige Interviews gibt, die er da macht mit verschiedensten Leuten über die verschiedensten Themen und so weiter. Hat mir sehr Eindruck gemacht. Ich habe schon alle 14 Folgen durchgehört. Ist bei so kleinen Folgen auch nicht wahnsinnig viel. Das finde ich, das ist ein Podcast, den ich äußerst spannend finde und finde, der hat in absolut jedem Podcatcher noch Platz. Gut, besten Dank an dieser Stelle. MC, du hast nichts? Sonst hätte ich was reingemacht. Kommen wir zu meinem Podcast-Highlight. Ich hatte noch nie so früh ein Highlight in den Shownotes mit drin wie dieses Mal. Einen Tag nach der letzten Aufnahme hatte ich den schon eingefügt. Und habe dann zu Beginn der Woche dem Rico gesagt, dass ich mein Highlight wieder zurückziehen muss, weil in der ersten, ich bin nicht mehr ganz sicher, weil ganz arg schon verdrängt, glaube ich auch zweiten Folge haben die unglaublich, einer der dreien, ich weiß namentlich nicht mehr gerade, rumgerülpst, und zwar ziemlich unschön, weil das ist etwas, was auch, glaube ich, Rico gar nicht mag. Mag ich mich so eine... Wir haben Podcaster-Knicke aufgenommen und dort beschlossen, das geht nicht und darum wird das nicht akzeptiert. Wir glauben uns doch wenigstens. Ja, und da habe ich mich auf meinem Lieblings-Social-Network auf Twitter auch bei denen beschwert und gesagt, dass das gar nicht geht. Ich wollte den empfehlen, aber so kann es einfach nicht sein, und habe dann auch als Antwort bekommen, dass sie das in Zukunft unterlassen werden. Die letzte Folge, was ich gehört habe, war die vierte, und da habe ich zumindest... Gut, ich bin zweimal eingeschlafen, lag aber, glaube ich, nicht am Podcast. lag nicht am Podcast, einfach an meiner Müdigkeit. Aber da kamen keine Rülpser vor, zumindest. Der Podcast selber habe ich, glaube ich, gar noch nicht genannt. Nee. Das ist Pommes zum Frühstück, hat schon so einen super Titel. Hat den schon mal jemand von euch auch gehört? Nee, aber Pommes zum Frühstück, das ist jetzt ein Titel, der mich abschreckt. Also ich möchte nie... zum Frühstück Pommes essen. Ach, da habe ich keine Probleme. Spaghetti geht auch ganz gut, oder Pizza? Nee, das sind drei. Das könnte jetzt den Rico freuen, weil der liebt ja so Klatsch- und Tratsch-Geschichten. Es sind drei ehemalige... du hast gesagt? Nee, ich habe das nicht so gesagt, wie Martin. Ja, ich bringe, glaube ich, einiges durcheinander, aber... Es könnte ihm gefallen, weil es sind drei ehemalige Apple-Mitarbeiter vom Apple Store in, glaube ich, München war das genau, der erste in Deutschland. Die waren da nicht ganz so glücklich mit all dem, was so drumherum passiert ist, will da nicht allzu viel leaken. Da kommt nach und nach, kommt immer wieder ein bisschen, neben Werbung für Bier auch und den eben anfänglichen Rülpsern, die ich immer noch anpranger, auch Geschichten durch, was sie so in ihrer Arbeitszeit mit Apple erlebt haben, was so Lustiges und eben auch Unlustiges gab. Und also wenn es wird gemotzt über Apple. Und sowas stellst du vor. Das stelle ich vor, weil da möchte ich auch reinhören, weil nicht alles ist Gold, was glänzt. Überall gibt es Dinge, die nicht gut sind, und das haben wir auch schon mehrfach gehört in den Medien. Und ja, interessant, ich werde es mal verfolgen und bin sehr gespannt, was da noch so alles kommen wird. Und für eben alle diejenigen, die es nachhören, oder vielleicht auch an die Hersteller selber, filtert doch oder schneidet die Rülpser raus, dann kann man auch die ersten zwei Folgen empfehlen. Klingt spannend. Ja. Der Christian hat ja auch ein Highlight mitgebracht. Ich hätte sogar zwei, raus. Ist das schlimm? Also Highlight Nummer eins ist für mich ganz klar ein Podcast, den ich aus meinem täglichen, aus wohlweislich täglichen Leben nicht mehr herausdividieren könnte. Das ist Insert Moin. Das ist ein Podcast, der ist gestartet als Breakfast at Manu Spiels und war so als kleines Projekt gedacht, einen täglichen Podcast zum Thema Spiele aus der Taufe zu heben. Die wollten ein Jahr lang senden und machen das jetzt schon irgendwie 3,5 oder sowas oder 4 Jahre. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht aus der Hand. Aber sie haben jetzt vor ein paar Tagen, vorgestern, die Folge Numero, haltet euch fest, wow. 1000 veröffentlicht. Nicht schlecht. 1000 Folgen täglich. Ja, und das wochentäglich tatsächlich, also ganz am Anfang war es wohl, glaube ich, wirklich auch inklusive Wochenende, dann aber ganz schnell nur noch montags bis freitags. Es gab dann mal eine Weile einen sonntäglichen Podcast, ein paar Mal, aber der ist dann auch relativ schnell wieder eingestampft worden. Aber montags bis freitags gibt es jeden verschissenen Tag, Entschuldigung, einen von den produzierten Podcasts, und die sind nicht kurz. Also es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie nur 5 oder 10 Minuten produzieren. Das sind auch mal nur 15 Minuten, aber im Schnitt ist das meistens so eine halbe Stunde, und wenn es die Themen hergeben, ist es auch schon mal eine ganze Stunde, und ich habe auch schon, glaube ich, 1,5 Stunden Podcasts da drin gesehen. Also es ist echt eine Menge Holz, und das jeden verdammten Respekt. Werktag. Ich habe da einen unfassbaren Respekt davor. Ich weiß ja selber, wie das ist, täglich zu produzieren, und wenn man das mit einem Team macht, ist das natürlich so ein ganz kleines bisschen leichter, und wenn man nicht unbedingt ein Thema hat, das dringend tagesbezogen ist, wie das vielleicht bei Live-Podcasting so ist, wenn man über Live-Podcasting redet, muss man das natürlich am Tag vorher machen oder am Morgen vorher, aber da kann man natürlich ein bisschen vorproduzieren, aber trotzdem, jeden Tag ist da was da, und es ist meistens auch hochaktuell. Also ich habe da selten erlebt, dass da irgendwie Themen aufs Tablett geschoben sind, in den Feed geschoben wurden, die alt waren. Also alt im Sinne von, naja, das war ja schon vor einer Woche Thema. Ja, also großes Tennis. Und diese 1000. Folge, die möchte ich ganz besonders empfehlen, denn in der ging es tatsächlich nicht um Spiele, sondern es ging ausnahmsweise mal wirklich nur um den Podcast. Und da haben sich die Macher, es sind so im Wesentlichen 3 Stück, zusammengesetzt und haben miteinander geredet, was man denn so machen kann und treiben kann. Das alles ein bisschen, sagen wir mal, satirisch, ein bisschen humoristisch aufgemacht, und haben sich selbst durch den Kakao gezogen. Und ich habe mir das angehört. Ich war zu dem Zeitpunkt in der Öffentlichkeit unterwegs, habe eingekauft, früh morgens. Ich hatte morgens ein bisschen Zeit und bin durch einen Supermarkt gelaufen und habe mich schepp gelacht und bin regelmäßig seltsam angeguckt worden. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Not Safe for Work früher gehört habt und habt das nachgehört und seid durch den Supermarkt gelaufen und habt euch kaputt gelacht und seid komisch angeguckt worden. Das ist mir jetzt schon wieder passiert mit denen. Eine sehr empfehlenswerte Folge der Staffel 2, wie sie sich jetzt nennt, seit Folge 1000. Staffel 2, Folge 1 möchte ich euch dringend ans Herz legen. Wenn ihr ein bisschen was mit Gaming zu tun habt, mit Spielen, Inside Moin heißt das Ganze, superlevel.de, da findet ihr diesen Podcast unter anderem. Den muss man haben, den muss man hören und den muss man abonniert haben. Also ich habe den tatsächlich als einen von 4 Podcasts, die ich abonniert habe, auf Auto-Download. Ja, da wird nicht lang gefragt, da wird runtergeladen. Und wird auch, also ich höre den zu 50%, 70% bestimmt durch. Auch wenn ich niemals eines dieser vielen Spiele spiele, von denen sie reden, weil ich gar keine Zeit dafür habe. So. Kennt ihr die? Gibt es irgendjemanden Inside Moin von euch? Ja, Gott, ich bin mit dir absolut einig. Gott, ich... Ja, gell. So, das war Teil 1. Jetzt muss ich ein bisschen Luft holen. Teil 2 ist Radio Mono. Bin ich hier gerade ausgelacht? Gesagt, war noch nie gehört. Gut. Der Martin ist das. Der Martin ist ein, ja, wie erklärt man das? Ist ein tatsächlich in der Podcast-Szene verhältnismäßig rühriger Mensch, den man aber gar nicht mitbekommt, weil der so zurückhaltend ist. Das ist ein ganz, ganz, ganz ruhiger Kerl. Ein äußerst sympathischer Mensch, der eigentlich sehr viel zu sagen hätte, wenn er es denn mal tun würde. Und hin und wieder tut er das im Radio Mono in seinem Podcast. Und der war jetzt auf der Republika und da hat er mal so richtig losgelegt. Das fand ich großartig. Der hat nämlich das gemacht, was ich eigentlich auf der Republika hätte tun sollen. Nämlich, da hat sich Menschen geschnappt und hat mit ihnen geredet. Auch mit Podcastern, aber nicht nur. Sondern der ist über die Republika gewandert und hat Menschen an Ständen angequatscht und hat gefragt, was macht ihr da? Was verkauft ihr da? Was möchtest du mir hier erzählen, und rede doch mal drüber. Und das hat er in 2 Folgen gemacht, glaube ich, oder waren es 3? Die mal bei Radio Mono, ich muss jetzt mal den URL rausholen, das hätte ich mich ja auch ein bisschen, Radio Mono, hätte ich mich ja auch ein bisschen besser vorbereiten können. Die mal bei radiomono.net, Dankeschön, ja, ich habe übrigens bei Google gesucht und bin bei der Hörsuppe gelandet. Weshalb suchst du nicht direkt? This happens a lot. Verdammt nochmal. Radiomono.net, und ihr könnt natürlich auch wie immer bei der Hörsuppe suchen. Da findet ihr dann auch den Feed direkt. Könnt ihr abonnieren und könnt euch über die Republika informieren lassen. In einem unglaublich ruhigen und relaxten Ton. Der Martin hat eine, wie ich finde, unglaublich gute Radiostimme und im Gegensatz zu mir kann der auch richtig gut interviewen. Das nötigt mir einiges an Respekt ab und das hat er wirklich großartig gemacht. Und vor allem ist der tatsächlich auch bei Dingen ernst geblieben, wo ich nicht ernst geblieben wäre. Wie der hat, glaube ich, auch jemand vom Konrad-Adenauer-Haus oder von der Konrad-Adenauer-Stiftung interviewt. Eine sehr junge Dame, was ich nicht hinbekommen hätte, weil ich hätte die gefragt, verdammt nochmal, du bist jung, du hast was in der Birne, was zum verschissenen Henker machst du in der CDU? Das hat der wirklich ruhig und großartig durchgezogen und hat tatsächlich Informationen rübergebracht, was ich nicht hinbekommen hätte und das finde ich toll und das muss gehört werden. Wer also auch nicht, wie ich auf der Republika war, hier die Folge 9 und Folge 10 sind es tatsächlich, zwei Stück, bei Radio Mono, bitte abonnieren, abhören und informiert sein und Spaß gehabt haben. Und ich muss Luft holen. Ich bin ganz schlecht in meiner Atemtechnik, wie ihr merkt. Die zweite Folge ist eine ganz besondere. Da hat er sich nämlich mit den zwei Jungs von Methodisch Inkorrekt zusammengesetzt und hat etwas über eine Stunde mit den beiden über ihren Wissenschaftspodcast geredet. Mit dem Vornamen tolle Sache. Muss ich sie abonnieren. Danke, Martin. Herzlichen Dank. Ja, somit haben wir die längste, zumindest beim Magazin, auch beim Podcasting, die längste Folge des eines Podunion-Podcasts zusammengebracht. Ja, also es gab eine Menge zu erzählen. Ja, ist doch gut. War aber auch sehr interessant. Es hat uns sehr gefreut, dass du hier zu Besuch warst. Es war mir eine Ehre, hier Besuch sein. Ihr merkt, ich verliere meine Sprache nach 4 Stunden. Es war mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Hat viel Spaß gemacht. Sollten wir vielleicht mal wiederholen bei Gelegenheit. Donnerstag ist jetzt gar kein so ganz schlechter Tag für mich. Da habe ich hin und wieder mal Zeit. Vielleicht reden wir miteinander. Rede mit. Ich rede mit, genau. Passender Name. Ja, dann würde ich doch sagen, verabschieden wir uns auch von unseren Hörern. Lieber Rico, herzlichen Dank an dieser Stelle an dich. Ich danke dir für die Moderation und ich danke natürlich Christian, dass er da ist und Sven hat schon aufgegeben und Kimi auch schon. Die schlafen wahrscheinlich schon beide, was ich keine schlechte Idee finde. Aber auch an Sie herzliche Grüße noch und vielen Dank, dass ihr hier wart und natürlich auch an meine Mitpodcaster und an alle Hörer. Weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Lieber MC, danke auch dir. Ich danke allen, die noch wach sind. Vielleicht mal spannend für in die Kommentare, wie viele Anläufe habt ihr gebraucht, um diese Folge durchzuhören? Das wäre doch auch mal ein Feedback wert. Und ja, dann haben wir es geschafft. Sind wir durch. Yes. Ja. Juhu. Tschüss. Dann darf ich jetzt ins Bett.